Hallo, Ladies und Gentlemen, zur ersten Ausgabe von Coop Impact, dem neuen und super tollen Podcast, präsentiert von in der rechten Ecke sitzend Oscar. Einen wunderschönen guten Tag von mir. Und ja, in der Mitte des Raums, weil die Ecken zu klein sind, da sitze ich und ich bin Sascha. Hi. Ja, super klasse, dass ihr hergefunden habt und bis jetzt noch nicht abgeschaltet habt. Wir werden einen kleinen, aber feinen, öffentlich erscheinenden Podcast starten, in dem wir regelmäßig Sachen besprechen, die uns interessieren, seien es Filme oder Serien oder auch ab und zu mal Videospiele. Aber ich denke, das wird in den Hintergrund rücken. Oder was meinst du? Ja, rum um die Medienwelt quasi. Ja, nur nichts mit Politik, denn das sackt. Das sackt richtig. Ja, also ich würde direkt mal vorschlagen, dass wir den Leuten erzählen, was wir heute machen, wenn sie es noch nicht im Titel gelesen haben, was natürlich alle schon getan haben werden. Ach Quatsch. Es geht heute, es geht heute um die Netflix Originals Serie von Marvel namens Iron Fist, die gestartet ist zum Zeitpunkt der Aufnahme letzten Freitag am 17. März 2017. Ja, Regie haben da mehrere Leute geführt tatsächlich. Verdammt, ich habe einen Hänger. Super! Nach 2 Minuten habe ich einen Hänger. Nein, wir fangen anders an. Erstmal möchte ich wissen, das Kommando zurück. Erstmal möchte ich wissen, wie geht's dir heute? Mir geht's heute gut. Danke der Nachfrage. Wie geht's denn dir, Sascha? Ach, mir geht's auch gut. Arbeit nervt, aber vielleicht bin ich irgendwann selbstständig. Aber was du vergessen hast zu erzählen, und zwar wie wir unseren Podcast gestalten, genau. Und zwar fangen wir nämlich an, erst beim ersten Teil um die Themen so Medienkonsum der letzten Woche zu reden. Jeder von uns beiden, was er so in der letzten Woche geguckt hat und wie er es fand. Und im zweiten Teil fangen wir dann an, über ein spezielles Thema zu reden, in dem Fall Iron Fist. Und der zweite Teil wird erstmal spoilerfrei sein. Dann fangen wir mit dem dritten Teil rein, auch um das Special-Thema Iron Fist. Da werden wir allerdings mit Spoilern reden und wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, könntet ihr früher abschalten. Da sagen wir dann rechtzeitig Bescheid. So sieht's aus. Danke, dass du mich verbessert hast. Die Nervosität steigt einem ein bisschen zum Kopf. Ja, dann fangen wir direkt an. Du hast das ja schon so schön angekündigt. Was hast du denn letzte Woche so geguckt? Ich habe zum 10. Mal, zum gefühl 20. Mal, die Serie Avatar, Herr der Elemente zu Ende geguckt. Was eine schöne Serie. Das stimmt. Ich dürfte sie auch schon an die 8, 9 Mal geguckt haben. Ja, demnächst will ich wieder mit Cover hier anfangen. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ansonsten, was habe ich denn noch so geguckt? Das ist eine gute Frage. Ich habe eine Folge von hier Black Mirror geguckt. Wie findest du die Serie? Die Serie Black Mirror, die finde ich ziemlich nice, vor allem weil man, das bietet auch ziemlich viel Gesprächsstoff, also pro Folge tatsächlich, weil jede Folge ist ja komplett neu, sage ich mal, und befasst sich mit dem eigenen Thema. Schon sehr interessant. Musst auch mal gucken. Habe ich definitiv vor. Ich habe mir schon einen Podcast über alle 3 Staffeln angeguckt. Ich habe angehört. Ne? Ja, wir Podcaster hören auch andere Podcasts. Weil wir auch noch gar keine richtigen Podcaster sind. Psst. Zum Zeitpunkt der Aufnahme will ich darauf hinweisen. Nein, Black Mirror habe ich auch auf jeden Fall ziemlich viel Bock drauf. Aber bei ungefähr 18 Serien, die man gleichzeitig guckt, bleibt denn wenig Zeit, außer ich würde nicht mehr zur Arbeit gehen, aber dann kann ich das Internet ja auch nicht mehr zahlen, um die Serien zu streamen. Also schwierige Geschichte. Wie war es denn in deinen CW-Serien? Bei denen natürlich sehr favorieren. DC-Serien? Wie sah's da aus? Ja, DC oder CW, das ist ja, da fällt ja ein bisschen mehr rein in CW. Ja. Da habe ich tatsächlich noch überhaupt nicht weitergeguckt, also da bin ich 4 Wochen zurück. Da muss ich auch, also für den nächsten Podcast, da werde ich glaube ich auch nochmal alle gucken. Nachholen die Folgen, die mir noch fehlen. Zu Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow. Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. Aber Marvel ist ja von Marvel. Ja, das stimmt. Die ist von Marvel. Hast du gut erkannt, ne? Habe ich gut erkannt. Ja, um mal kurz das Wort zu ergreifen. Ich bin in den meisten Serien auf dem neuesten Stand. Ich habe mir letzte Woche mal freigenommen, um Serien nachzuholen. Das habe ich getan. Ich bin gerade bei Arrow, Staffel 5. Und zwar in der 16. Folge. Also sind wir nicht auf dem deutschen Stand. Also wenn man das, also wir werden jetzt hier heute nicht spoilern. Aber ich denke, in den nächsten Teilen könnte es passieren, dass wir eventuell auch über Inhalte reden. Das würden wir aber dementsprechend ansagen und die Timecodes so setzen, dass man das ganz einfach skippen kann. Ja, oder wir linken das auch am Ende. Müssen wir dann noch das gucken. Das kann man natürlich auch noch machen. Nur dann hat man einen ganz kleinen Teil spoilerfrei. Das ist ja dann auch blöd, wenn man sich gar nicht spoilern lassen möchte. Auf jeden Fall habe ich bis zur 16. Folge Stand heute geguckt und zwar Arrow. Diese Woche ist ja Arrow ausgefallen. Warum? Das hat CW gemacht. Die werden jetzt nach und nach, also jede Woche immer einen aussetzen. Angefangen haben sie mit Arrow, nächste Woche müsste Flash dran sein, dann Legends of Tomorrow und in 4 Wochen dann Supergirl. Warum genau, weiß ich auch nicht. Ich habe das auch nur gehört von ein paar Kollegen, Freunden. Ob das stimmt, kann ich eigentlich so nicht sagen, aber da diese Woche keine Folge von Arrow kam, gehe ich ganz stark davon aus, dass das wohl stimmen sollte. Um kurz noch über Arrow zu reden, die ersten beiden Staffeln waren ja enorm gut, die dritte und gerade auch die vierte haben dann, finde ich, ziemlich abgebaut, aber jetzt in der fünften Staffel kommen wir wieder zurück zu den Wurzeln, sage ich mal, was die Qualität angeht. Und bin aktuell sehr zufrieden mit der Staffel. Die dritte hat für dich abgebaut? Ja, also in der dritten ging es dann schon langsam los. Wer war denn in der dritten nochmal der Endgegner? Ja, hier, Ra's al Ghul. Ja, Ra's al Ghul. Fand ich tatsächlich cool, hat auch Spaß gemacht, aber im Nachhinein, nachdem man die Serie ein bisschen sacken lassen hat, auf die vierte gewartet hat, ist einem schon aufgefallen, finde ich, dass gerade nach Slade Wilson, Deathstroke, die Serie schon ein bisschen abgebaut hat und alles in allem war es trotzdem noch eine solide Serie, die ich sehr gerne geguckt habe. Aber da gerade auch in der dritten Staffel haben sie auch wieder angefangen, jeden möglichen toten Charakter wiederzubeleben, wo man angefangen hat, gerade im Arrowverse, die Tode nicht mehr wirklich ernst zu nehmen, was etwas Spannung rausgebracht hat. Aber Ende der vierten Staffel haben sie dann natürlich wieder angefangen, zu den Wurzeln zurückzugehen und tote Charaktere auch weitestgehend tot zu lassen. Und das freut mich. Ja, so stimme ich dir zu. Zumindest, also vierte Staffel war bisher auch die schwächste, meiner Meinung nach. Wobei ich die dritte tatsächlich schon ziemlich geil fand. Also vor allem von dem Setting her. Ich stehe auf so ein Mittelalter-Religion-Setting, sage ich jetzt mal. Ja, natürlich. Also das Setting, das war klasse. Also gerade die Liga der Assassinen ist natürlich cool, aber wenn man überlegt, alle waren da schon und trainieren da schon und eigentlich darf da niemand austreten, aber im Endeffekt ist da niemand mehr drin und denn in der Zeit, war das die dritte oder die vierte Staffel? Ne, es war die vierte Staffel, wo dann Malcolm Merlyn die Liga der Assassinen übernommen hat, kurzzeitig als Ra's al Ghul und einfach mal mit 40 Leuten auf einmal in der Arrow Cave stand, ohne dass das irgendwer mitgekriegt hat. Gerade Green Arrow, also Oliver Queen, der natürlich so dargestellt wird, dass er extreme Sinnesfähigkeiten hat. Nicht wie Check, dass auf einmal 40 Leute in seinem Raum stehen. Dann geht das Licht an und auf einmal stehen sie da alle. Da dachte ich schon so, Mann, Leute. Also es ist alles Comic und das ist alles nicht echt. Und natürlich, wenn es echt wäre, würde es nicht so viel Spaß machen. Aber irgendwann sollte man schon noch so ein bisschen so bleiben, dass man seinem Charakter wenigstens die Eigenschaften zuschreibt, die er denn auch wirklich haben soll. Ja, also aber in dem Moment habe ich auch genau an dieselbe Sache gedacht, als sie da in dem im Keller da von Arrow standen. Wie kommen die da hin so schnell, weißt du? Also das ist ja irgendwie, naja. Ja, vor allem, weil es eigentlich nur einen Eingang gibt. Zumindest wird kein zweiter gezeigt. Keller haben meistens sowieso nur einen Eingang. Naja, gut, muss man mit leben, hat trotzdem Spaß gemacht. Obwohl gerade Malcolm zwischendurch echt hart auf die Eier ging und ich dachte, jetzt schießt dem noch irgendwann mal Kopf weg, weil der ging mir echt auf den Piss. Naja, gut, zu viel zu Arrow schon fast. möchte ich einfach zur nächsten Serie rübergehen und zwar zu Flash. Da bin ich nämlich in Staffel, Quatsch, Habe ich schon mal die falsche Staffel aufgemacht. Da bin ich in Staffel 3, auch Folge 16. Folge 17 habe ich noch nicht gesehen. Aber gerade zu Flash möchte ich sagen, dass die erste Staffel sehr schleppend war, wenn man das mal so sagen darf. Aber ab der zweiten Staffel wurde Flash für mich fast das bessere Arrow, weil die Serie einfach schön geschrieben ist. Die Charaktere harmonieren besser als bei Arrow, finde ich. Und die Serie hat auch einfach mehr Feel-Good-Momente, die ich nicht oft brauche, aber manchmal schon. Trotzdem kann gerade Flash mich einerseits extrem glücklich machen, wenn Barry und Iris sich wiedersehen und auf einmal fällt ein Stein runter und alles geht kaputt. Was weiß ich? Ich habe jetzt gerade kein Beispiel. Ich möchte auch nicht spoilern. Auf einmal dann bin ich extremst niedergeschlagen und das kriegt Flash extrem gut hin. Gerade die dritte Staffel finde ich ziemlich cool. Ich weiß aber noch nicht, wo sie hingeht im Laufe der Staffel und deswegen bin ich noch ein bisschen skeptisch, was das Serienfinale angeht. Da bin ich sehr gespannt, ob Weißt dir du, das was so mir gerade gefallen wird. auffällt? Dass wir gerade Ja. voll Arrow gespoilert haben. Haben wir Arrow gespoilert? Zumindest die letzte Staffel, also, aber ich finde, das ist okay. Ich finde, man kann so, ich meine, man kann jetzt nicht die komplette Serie weglassen. Ne? Weil die letzten Staffeln Ja, ist okay. gut. Und ja, die aktuelle sollte man vielleicht ein bisschen dann. Aber die vierte Staffel ist jetzt auch mittlerweile seit 2 Wochen auf Netflix. Ja, gut. Man erwartet nicht, dass normale Menschen in 2 Wochen eine Serie gucken. Aber. Ja. Ja, also Gut. sonst weiß ich nicht, über was wir reden, sonst ja, keine Ahnung. Nein, also ich meine, gerade ist es die erste Folge. Wir verfolgen die CW-Serien, deswegen würde ich sie ganz gerne einmal zusammenfassen. Und ja, wir sind auf dem englischen Stand, das habe ich vorher gesagt. Und deswegen sollten wir, denke ich, Ja. da zwar Rücksicht nehmen, aber jetzt auch nicht ganz. Wir können nicht bei jeder Staffel nur über die erste reden, weil die zweite vielleicht nur nicht im deutschen Free-TV lief. Da habe ich Nee. die Erscheinungsdaten auch überhaupt gar nicht. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Die aktuelle halt sollten wir nur verschieben. Ja, Später. und vielleicht auch Spoiler. das Ende der letzten Deutschen nicht spoilern, aber das haben wir auch vorher gesagt, dass wir auf dem englischen Stand sind oder auf dem amerikanischen Stand, wenn man es genau haben will. Also, Ja? ich bin bei The Flash auf Folge 13. Die Folge heißt sich gerade Attack on Guerrilla City. Ich kann mich noch an Mhm. die Folge erinnern. Und die zweite heißt sich auch gerade Attack on Central City. Ich bin gespannt, ob das was mit den Gorillas auch noch zu tun hat. Könnte ja sein. Doch, klar. Stimmt. Es ist schon ewig, dass ich die Folge gesehen habe. Der Gorilla. Ach, ich will da gar nicht spoilern. Egal. Das steht im Titel. Gorilla steht im Titel, meine Ja, das Freunde. ist ja jetzt kein Spoiler. Ich wollte gerade anfangen, über den Herz zu reden, aber ist mir aufgefallen. Moment mal. Ja, also ich muss sagen, die beiden Folgen haben mir an und für sich auch ganz gut gefallen. Und ich sage jetzt mal so, wenn man absolut nichts über die Folge haben will, dann skippt man jetzt einfach mal 1 Minute, weil ich doch gerne was sagen würde. Und zwar gerade in der Folge Attack on Guerrilla City. Da muss ich sagen, ist mir aufgefallen, wie unfassbar schlecht die Affen bzw. die Gorillas animiert sind. Die CGI-Effekte, ne? Das ist so schlecht. Also, Entschuldigung, das haben, auch wenn ich von dem Film nicht so viel halte, das hat Avatar genau vor 8 Jahren, nee, 8 Jahre, 9 Jahre, auf jeden Fall von der ganzen Zeit schon viel, viel besser hinbekommen. Gut, das ist nur eine kleine Fernsehserie und nicht ein Millionenfilm. Es hat trotzdem Spaß gemacht, die Serie zu gucken oder die Folge zu gucken. Aber da musste ich manchmal echt schon denken, ach Leute, denn nimmt mal 3 Affen aus dem Bild raus und macht die anderen 3 dafür besser. Ja. Aber an und für sich ist das noch alles akzeptabel. Ja gut, wollen wir dann zur nächsten oder? Ich würde gern zur nächsten gehen, ja. Was ist denn die nächste? Die nächste wäre bei mir auf dem Plan DC's Legends of Tomorrow, Okay, wo ich auch in der zweiten Staffel bin. dazu kann ich gar nichts sagen. Da bin ich noch bei Folge 8. Ja, da bin ich auch tatsächlich nur bei Folge 11. Das habe ich nicht geschafft. Mir fehlen Stand jetzt die letzten 4 Folgen, 12 bis 15, habe ich noch nicht gesehen. Aber trotz dessen, dass die erste Staffel ja schon etwas holprig gestartet ist, man nicht wusste, okay, ist das jetzt einfach nur eine Resteverwertung von CW bzw. DC? Wollen sie jetzt die Nebendarsteller zusammenpacken und viele Effekte haben? Atom soll schießen, Firestorm soll schießen, Captain Cold soll gleichzeitig schießen und hier, Rory will auch noch schießen, dass man möglichst viele Laser und Attacken in einem Bild hat. Das hatte ich in der ersten Staffel ziemlich häufig das Gefühl und diese Momente Ja, natürlich immer bleiben, das hat man immer, das hat man in großen Crossovers sowieso. Man will allen zeigen, jeder braucht seine Screentime und bei 8 Protagonisten muss man das natürlich auch alles irgendwie unter einen Hut kriegen in 40 Minuten pro Folge. Aber trotzdem, die Storyline der zweiten macht mir aktuell um einiges mehr Spaß als die erste. Wie sieht's bei dir aus? Du hast ja auch schon die Hälfte geguckt. Ja, aber kommt noch dazu, dass das ja mittlerweile schon 3, 4 Monate her ist. Ja, gut, Ich das fand stimmt die natürlich. jetzt tatsächlich nicht so stark. Ich glaube, also, wie gesagt, ich habe auch nur 8 Folgen bisher gesehen. Und eine davon war ja sogar eine Crossover mit den anderen Serien. Genau. Also, kann auch vielleicht daran liegen, dass die mich ja halt nicht so gefesselt hat, dass ich natürlich da jetzt noch 8 Folgen auf dem Plan habe, ne? Nee, natürlich nicht. Also wenn das auch schon so lange her ist, wir wissen alle, ich habe mein Erbsengedächtnis. Dass ich jetzt noch so viel sagen könnte zu den Staffeln, wundert mich gerade selber. Was ich sagen kann, dass ich mich auf die Folge Camelot 3000 freue. Da freue ich mich auch drauf, aber so du sagst, die habe ich schon gesehen. Warum wird mir die denn hier als ungespielt markiert? Ich gehe jetzt mal on the row in iTunes rein, weil ich mir zu 100% sicher bin, dass ich die schon geguckt habe. Okay. Tatsächlich habe ich die schon geguckt. Und Folge 13 habe ich auch schon geguckt. Das heißt, mir fehlen doch nur noch 2 Folgen. Habe ich hier wohl noch nicht als gespielt markiert. Camelot 3000 hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt, wo ich gerade den Folgennamen lese. Da darfst du dich definitiv drauf freuen, gerade als ein Freund des Mittelalters, gerade um die Geschichten ne, um Camelot herum. Die magst du ja sehr und da kannst du dich auch tatsächlich sehr dolle drauf freuen. Ja. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen. Habe ich immer noch 3 Folgen davor, die ich gucken muss. Ja, aber die haben auch Spaß gemacht. Also, Chicago Way weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, was so viel passiert. Raiders of the Lost Ark. Aber, gut, 8 und 9 waren sehr solide. Legend of Doom war okay. Ging mir teilweise ziemlich auf die Nerven, die Folge. Aber Turncode war wieder sehr gut. Also auf, zumindest auf Legends. Ebene. An Arrow oder auch an Flash kommt sie auf jeden Fall nicht ran. Ja, bin ich deiner Naja, ich Meinung. denke, wir haben jetzt auch echt viel über Legends gequatscht und sollten definitiv mal weiterkommen. Die vierte Serie wäre ja an und für sich Supergirl. Da bin ich raus. Da ist Oscar leider raus. Ja, die gefällt mir nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich zugeben. Die alte gefällt mir schon ziemlich gut. Ja, okay. Aber ich habe die erste Staffel komplett geguckt. Und muss sagen, warum habe ich sie geguckt? Natürlich, erstmal ist das eine hübsche blonde Frau im Rock, aber an und für sich habe ich geguckt für kleine Crossovers, weil ich liebe sie und ich möchte sie in beiden Serien verstehen. Außerdem, ja, dachte ich, Superman geht mir echt auf den Keks mittlerweile, vielleicht Supergirl nicht so, schwierig. In der ersten Staffel dachte ich so, Mensch, jetzt haben wir hier Supergirl, jetzt können wir doch mal irgendwie, wenn nicht Superman und auch nicht Batman, dann bringt mir wenigstens Batgirl, dann haben wir die Mädels in einer Serie. Das wäre schön, dass ich wenigstens ein paar andere DC-Charaktere habe, die sonst eigentlich unter den Tisch fallen. Aber wenn man überlegt, dass wir jetzt natürlich einen Serienflash haben und demnächst in Justice League auch einen Film Flash kriegen. Warum sollte CW nicht mal DC Bescheid sagen oder DCCW, hey, castet doch nochmal einen Batman, castet doch nochmal einen Superman und castet vielleicht auch nochmal einen Batgirl, dass wir zumindest entweder eine neue Serie noch starten können oder die zumindest ein Supergirl ein, zwei Mal auftauchen lassen, weil da würde ich mich echt sehr drüber freuen. Ich kann mal gucken, wie weit ich in der zweiten Staffel bin, dann bin ich echt, glaube ich, überhaupt noch nicht weit. iTunes spinnt gerade ein bisschen rum bei mir. Ja, genau, da bin ich bis Folge 9. Ich habe natürlich auch hier bis zum Crossover geguckt, eine Folge noch weiter und da fehlen mir jetzt auch noch 7 Folgen. Aber wenn ich so jetzt Titel lese, Luthers, na, da ist klar, da geht's zumindest um Lina, wie man in der ersten Staffel erfahren hat. Ob Lex auftaucht, das bezweifle ich noch. Wäre aber auch cool, natürlich den größten Feind von Superman bei Supergirl zu sehen. Würde mich auch tatsächlich freuen, als ein Freund von Luther. Und die 14. Folge sagt, ist vielleicht auch ganz schön, die heißt Homecoming. Vielleicht erfährt man da ein bisschen mehr über Krypton, da freue ich mich auch drauf. Mal gucken, wann ich dafür Zeit haben werde oder mir die Zeit nehme, um das mal alles zu gucken. Ja. Das war natürlich jetzt leider ein Monolog, weil du da echt nicht drinsteckst in der Materie. Aber Leider irgendwann nicht. bestimmt. Spätestens wenn du sagst, nice Ladies. Ich Ja, kann mich und aber noch immer an die erste Folge an, wo sie Kostüme ausprobiert, ja? Zwei Kostüme richtig geil waren und sie das schlechteste von den drei Kostümen nimmt. Erinnerst du dich noch dran? ja, da war ich auch sehr traurig. Da war ich sehr traurig. Aber der Moment wurde mir auch echt kaputt gemacht, als ich aus Versehen mal das Free TV angeschaltet habe und ProSieben den Trailer, beziehungsweise einen kleinen Ausschnitt, einen Teaser gezeigt hat und Kara nur einen einzigen Satz auf Deutsch hatte und mir fast die Ohren abgeschnitten habe, weil die Synchronstimme der deutschen Fassung ist so unfassbar schlecht. Also ich kann nichts sagen über die Synchronisationsarbeit, über die Gefühle, ich kann da echt nichts zu sagen, aber gerade wenn ich die richtige Stimme der Schauspielerin kenne, geht das absolut nicht klar, welche deutsche Stimme sie darauf gepackt haben. Ich weiß jetzt leider nicht, wer die deutsche Synchronsprecherin ist, aber das hat nicht gepasst und ich bin froh, dass ich die Serie noch auf Englisch gucke, weil da wäre ich wahrscheinlich auch schon längst raus gewesen aus vielen Serien. Ja, ich bin auch froh, dass ich mit Englisch, also mit Englisch Serien gucken oder Serien auf Englisch gucken angefangen habe. Denn da merkt man einfach, wie schlecht die deutsche Synchro teilweise ist. Das ist der Hammer. Ja, teilweise, ich würde sogar sagen, großteils. Also es Okay, gibt ja. ganz, ganz wenige Filme. Deswegen gehe ich auch mittlerweile so ungern ins Kino, weil in dem Kaff, in dem wir wohnen, werden die Filme dann nur auf Deutsch ausgestrahlt. Und ja, um immer in die nächstgrößere Stadt zu fahren, ist es natürlich, man bezahlt Sprit oder Zug, je nachdem, wie man hin möchte. Dann zahlt man natürlich ein teures Kino. Teure, wenn man Popcorn will, ich bin da nicht so der Freund von, aber man zahlt einfach um einiges mehr und wenn man wirklich jeden Film gucken will, dann lässt man auch im Jahr da mal ein, zwei, drei, 400 € und naja, so viel Geld habe ich beiseite auch nicht, da kaufen wir mir noch ein paar Blu-rays. Eine kleine Randinfo, die Synchronsprecherin von Kawa heißt die? Oder wie heißt die? Kara, ja. Kawa. Kara. Die Deutsche ist Meretha Brettschneider. Hat die noch Komisch was nicht. anderes synchronisiert, was man vielleicht könnte? Sie hat nicht mal einen Das sagt mir so gar Wikipedia-Eintrag. nichts. Die hat nicht mal einen Nein. Wikipedia-Eintrag, also es ist so eine irrelevante Person, dass man über die nicht weiterreden muss. Ja. Denn wir wissen, nur ohne Wikipedia-Eintrag sind keine richtigen Menschen. Wir sollten uns nach der Folge definitiv Wikipedia errichten. Ja, machst du. Ja, man muss nicht alles machen. Ja, geht Ja, gar ja. nicht. So, und meine fünfte CW-Serie, mal nicht von DC, die ich aber auch sehr, sehr gerne mag, ist The 100. Da läuft gerade die vierte Staffel. Und da kann ich auch gleich sagen, wie weit ich bin. Genau, ich habe die ersten fünf Folgen gesehen. Die sechste fehlt mir leider auch noch. Die kam jetzt in den letzten beiden Tagen, glaube ich, raus. Konnte ich leider noch nicht sehen. Ja, Dito, dann sind wir da zumindest auf dem gleichen Stand. Na, Halleluja. Ich muss aber zugeben, The 100 gefällt mir aktuell am besten. Also von allen Serien, die ich gucke, irgendwie. Weiß Und nicht. da bin ich, da stimme ich dir überhaupt nicht zu. Okay. Also die ersten beiden Staffeln fand ich sehr gut. Die dritte Staffel fand ich auch, ich sag mal, zu 50% extrem gut und extrem scheiße. Weil wer jetzt die dritte Staffel noch nicht gesehen hat und sie vielleicht noch gucken will und absolut nicht mit Spoilern leben kann, dann mal bitte zum nächsten Timecode skippen. Denn es ist nämlich so, dass in der dritten Staffel. Na, ich warte noch mal kurz. Zu der Zeit ist Unpech gehabt. So, Bist du dir sicher? Vielleicht ist da ja. wer dran geblieben. Oder findet den Button nicht zum Pausieren. Ja, das ist natürlich auch blöd, aber Das ist dann muss man blöd. halt schnell das Handy gegen die Wand schmeißen oder den Rechner um. Je nachdem, wo man uns gerade hört. Ja, gut, jetzt aber wirklich rum. So. Ne, oder du bist Schiffer, du bist beim Zocken. Ja, hast gerade irgendwie eine geile Stelle, kannst nicht abbrechen. Was machst du dann? Also hab ich auch Weiß nicht. öfters, so weißt du. Ich höre beim Zocken generell keine Podcasts. Ich schon. Ja, weil die Spiele, die ich spiele, muss ich entweder hören oder konzentrieren. Also, Nee, nee. ich meine jetzt, wenn du ein richtig krasses Battle hast, also du kein richtiges Storyspiel hast, sondern keine Ahnung, was du spielst. Binding of Isaac oder so, und du gerade voll im Kampf bist und halt nicht pausieren kannst. Ja, gut. Das ist Aber, blöd. ey, ganz ehrlich, bis jetzt, auf jeden Fall. Ja. Der fragt sich wahrscheinlich auch, warum ist der Timecode so lang? Naja, worauf ich hinaus wollte, also die dritte Staffel, gerade um die Grounders herum, fand ich. Ist das noch hier? Ich guck gerade mal in die dritte Staffel rein. On the Roam mal gucken. Ja, doch, klar, das muss so sein. Also in der dritten Staffel, gerade um die Grounders herum, fand ich sehr, sehr gut. Weil die Schauspielerin von Lexa, finde ich, hab ich sehr gemocht. Ja, kleiner Spoiler, sie stirbt leider. Ich habe sie sehr gemocht, anders als in Fear the Walking Dead. Da spielt sie ja ein kleines Teenie-Kind oder eine Jugendliche, wo sie mir extremst auf die Eier geht. Und dann habe ich sie halt hier wieder gesehen. Und war aber erfreut, dass sie doch schauspielern kann, scheinbar, wenn man ihr die richtigen Rollen und Texte gibt. Was mich aber an der Staffel wirklich extrem gestört hat, war die City of Light. Als es angefangen hat, dachte ich, cool. Als dann die City of Light gefunden wurde, und das war im Endeffekt eigentlich nur ein Rucksack mit einem Chip drin, und alle mussten den Chip schlucken, um dann da rein zu meditieren, dachte ich schon so, hä? Und als es dann wirklich nur noch darum ging und der ganze Planet in der City of Light war, da dachte ich, irgendwann, es drehte sich nur darum, und ich wollte einfach die Maschine abstellen, sollten alle dran sterben, war mir scheißegal. Ja, mir ist es so scheißegal, weil es mir echt keinen Spaß gemacht hat. Wie hast du das denn gesehen? Ich hab's anders tatsächlich gesehen, weil ich gucke auch gerne Dokus über den technischen Fortschritt und natürlich Biotechnik und etc. halt gerne auch. Und für mich hat das schon ein bisschen Sinn ergeben, also wenn man so manche Dokus, sage ich mal, im Tim-Bereich auch anguckt, inwiefern man das Gehirn mit Elektronen steuern kann, dann ist es, kann ich mir das auch, keine Ahnung, um 100 Jahren genau so vorstellen, dass man, keine Ahnung, Chip schluckt und träumt quasi und in der City of Light ist. Also da hatte ich einen anderen Blick drauf, tatsächlich. Ja, definitiv. Also an und für sich fand ich das ja auch cool. Nur als es dann einfach viel zu viel darum ging und es immer abgespaceter wurde, die Leute haben sich abgemetzelt, aber keine Schmerzen gefühlt, und eine, die sich ein Bein gebrochen hat, konnte auf einmal wunderbar wieder laufen, und es sind nach und nach alle durchgedreht und jeder musste den Chip schlucken, und schwierig irgendwann, schwierig. Und gerade Clark ging mir in der Staffel, in der zweiten schon, aber auch in der dritten, jedes Mal, wenn ich Clark gesehen habe, dachte ich so, boah, Alter, fall tot um. Fall tot um. Weißt du, Bellamy, der das komplette Camp verraten hat und irgendwann auf der Seite von Pike war, hey, war okay. Jasper, der komplett durchgedreht ist, Alter, der ist ja komplett, der ist ja, der hat sowas von Schaden gekriegt. Finde ich auch noch okay, aber Clark ging mir einfach nur noch um Piss. Als sie dann irgendwann One-Header wurde, das wurde ja sie schon direkt zum Anfang der Staffel, das fand ich noch cool, aber nee. Ihre Gespräche, ihre Dialoge, ihre Gestik und Mimik, es hat mich alles gestört. Das ist in der vierten Staffel jetzt schon nicht mehr so. Aber gerade in der dritten dachte ich, oh Gott, wenn die nicht bald verreckt, dann hat die Serie leider verloren. Ja, also ich habe das jetzt nicht so gesehen. Clark ist natürlich eher so der objektive Mensch. Das merkt man auch vor allem jetzt in der vierten Staffel. Und sie versucht dann halt auch immer objektiv zu reden, sage ich jetzt mal, und keine großen Gefühle zuzulassen. Ich glaube, das ist auch das, was vielleicht dir die Serie ein bisschen versaut hat. Kann das sein? Ja, also ich bin ja immer eigentlich ein Freund von Rationalität. Auch jetzt außerhalb von meiner Wohnung finde ich Rationalität im Gegensatz zu Moral immer sehr viel klüger. Aber ich meine, das ist eine fucking Serie, und Alter, deine Freunde werden rumherum abgeschlachtet, und du gehst zu den Grounders und sagst, hey, eigentlich sind wir noch cool, aber ja, dürfen wir zu euch gehören? Darf ich in den Club mit rein? Das wäre echt supi. Ach komm. Nehmt euch eure scheiß Maschinengewehre und ballert die alle über den Haufen, Alter. Die haben Bögen und Schwerter. Meine Fresse. Naja. Ja. Die vierte Staffel ist um einiges besser, weil die City of Light endlich weg ist. Wurde natürlich zerstört am Ende der Staffel, und dann bin ich auch schon viel besser in die Serie reingestartet und kann mich jetzt auch besser drauf einlassen. Also mir Und die wenig. Sta ja. Nein, nein, nein, erzähl du. Also mir hat die Serie tatsächlich von der ersten bis zur vierten Staffel quasi fast auf einer Linie. Klar, mal ging's hoch, mal tief, aber ich fand sie eigentlich immer ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich zugeben. Meine Lieblingsstaffel war die erste, weil das für mich alles ganz neu war. Beziehungsweise, ich mag dieses Survival-Szenario immer sehr gerne. Deswegen spiele ich auch sehr gerne Minecraft, auch wenn das was ganz anderes ist, aber man ist halt auf sich allein gestellt im Endeffekt. Und muss gegen Sachen klarkommen, die man, wenn man es das erste Mal spielt, halt nicht kennt. Fand ich sehr cool. Oder auch sowas wie Bear Grylls habe ich früher einfach immer geguckt, weil alleine zu überleben, gut, die waren zu 100, aber waren ja im Endeffekt alles kriminelle Jugendliche. Hierfür würden die heute 20 Minuten Müll aufsammeln, dann wäre alles wieder gut in den meisten Fällen. Aber ich fand das Szenario eigentlich ziemlich cool. Und gerade alles Jugendliche, also keine, wie die es auch selber in der ersten Staffel gesagt haben, endlich keine Erwachsenen, die uns immer alles vorschreiben. Ich meine, vor 4 Jahren war ich auch noch eine ganze Runde jünger. Fand das natürlich um einiges cooler dennoch. Nee, warte mal, die ist ja 2014 gestartet. Schon 3 Jahre. Ja, gut, da war ich aber auch noch jünger. hat auf jeden Fall die erste Staffel sehr Spaß gemacht. Und die Charakterentwicklung von gerade Octavia hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also der gucke ich immer Oh noch ja, gerne zu. das Also stimmt. ganz davon abgesehen, dass es eine unfassbar schöne Frau ist. Hey, was soll ich sagen? Ich mag Ladies, aber ich finde ihre Charakterentwicklung extremst gut. Extrem. Und sie ist die Einzige, wo ich sage, die darf sich gegen das Camp stellen, weil ich meine, die wurde geboren und direkt in eine Luke reingestopft. Schon nicht so geil. Du wartest, bis du 16 bist und darfst raus, aber was wird passiert? Du sitzt 2 Wochen im Knast und dann wirst du mal eben auf die Erde geschmissen, weil, naja, wenn du stirbst, juckt halt keinen. War schon schwierig, aber ihre Charakterentwicklung hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Also ich guck auch lieber, oder ich guck halt vor allem Serien, um quasi, naja, ein Szenario zu haben. Und jetzt nicht zum Beispiel House of Cards, wo es um Politik geht. Boah, das schlafe ich ehrlich gesagt halt ein, vor allem, weil ich Politik generell nicht mag oder mich nicht viel mit befasse. Ich gucke halt Serien, um quasi in einer anderen Welt zu sein, so, ne? Hangout ist da ein perfektes Beispiel, das Survival-Feeling auf einer atomverseuchten Welt 100 Jahre später. Oder wie viele Jahre waren es denn? Ja, es Waren es waren 100? 96 Jahre. Ne, 97, glaube Ja, ich. guck mal, aufgerundet 100 Jahre. Ja, Oder ich auch bei The meine. Flash, Superhelden, das ist also. Ja, Superhelden gehen sowieso vor alles, ne? Aber wo wir gerade bei Superhelden sind, wollen wir nicht mal in unser Thema reinstarten? Nein, wir haben noch eine Serie. Wir haben noch eine Serie. Oh, Entschuldigung, ihr habt da Marvel's was Agent of verpasst. Shield von Marvel. Agent of Shield. Stimmt. Da muss ich mal gucken, wie weit ich da bin. Ich muss wieder meinen iTunes-Ordner rauskramen. Gott, die ganzen Serien pro Woche zu kaufen, das ist auch so teuer. Da bin ich natürlich auch schon in der vierten Staffel. Da fehlt mir Ja. auch eine Folge. Also da habe ich die ersten 14 Folgen schon geguckt. Die Na, ich bin 15. bei fehlt mir noch. 13. Bist 13. Bei Agent of 13. Shield? Die Serie gucke ich, weil ich das MCU zu 100% mitkriegen will. Sonst wäre das wahrscheinlich eine Serie, die ich schon längst abgebrochen hätte. Tatsächlich. Ja. Ja, ich weiß, du siehst das ein bisschen anders. Also häufig sind wir uns ja einig an Serien, aber gerade die letzten beiden zeigen, dass wir doch mal unterschiedliche Meinungen haben, was natürlich super ist. Gerade für einen Podcast. Aber die Serie hätte ich wahrscheinlich schon abgebrochen, wenn es nicht sonst, wenn nicht so Charaktere wie Phil Coulson da natürlich extrem groß wären, die ich gerade im ersten Avengers extrem lieben gelernt habe. Weil man da gesehen hat, was für ein Fanboy er ist eigentlich. Genau wie wir. Wir da stehen würden, oh Gott, wir würden Thor auch anhimmeln und er soll uns alles unterschreiben, was geht, ey. Zum Teil stimme ich dir zu, dass es zwischendurch echt ein bisschen langweilig ist. Aber ich will dir mal die Frage stellen, welche Staffel war denn für dich die beste? Schwierig tatsächlich. Also ich finde die eigentlich alle grundsolide gleich. Weil bei mir ist es so, dass ich drei unfassbar. War das drei? Ja, drei war das doch mit der Mutter von Sky und. Daisy. Daisy, Schatzi. Sky klingt doch viel geiler als Daisy. Ey, was Ja, dachte ich dabei? das regt mich auch am meisten auf, Und sollen Alter. die Wieso nicht nennt man Daisy sie im Sinn. Sky und wer nennt sie denn Daisy um? Warum? Und sollen die Lucy nennen? Das ist aber nicht Daisy. Ja, gut, ich meine, das ist natürlich alles auf Comic-Vorlage. Aber da hebe ich den bösen Finger an den Comic-Schreiber. Das ist nicht gut. Also, die Staffel fand ich unfassbar geil. Vor allem, weil Daisy da auch ihre Kräfte bekam und lernte damit umzugehen und später dann natürlich auf ihre Mutter traf, auf ihren Vater traf und die auch noch einen riesen Komplott hatten und dass die Mutter eigentlich die hinter dem ganzen, was war das mal für eine Organisation? Hydra? Nein, die Demeterwesen, glaube ich, gefangen nimmt oder so, ne? War das ihre Mutter? Gott, ich weiß das schon Auf ewig jeden Fall wurde her. die Mutter, Spoiler. Wir haben angefangen, wir haben vergessen, Spoiler zu sagen, aber das ist die dritte Staffel, deswegen ist es okay. Oder? Ja, das ist okay. Weil Leute sollen sich nicht so anstellen. das ist ja unser erster Podcast, da denkt man noch nicht an alles. Ja. Ja, genau, weil ihre Mutter ja auch am Ende ermordet wurde von Coulson? Bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall wurde sie Boah, ich ermordet, weiß weil sie echt nicht halt mehr, die was Böse abgeht. war. Also sie war der quasi der Bossgegner in Staffel, in Folge 22. Aber war das nicht so, dass der Typ von Hydra ihre Mutter komplett ausgeschlachtet hat? Ja, genau. Aber da die Mutter ja auch ein Metawesen ist und diese Regenerationsfähigkeiten hatte, konnte sie sich ja wieder regenerieren. Boah, ey, wirklich. Ich könnte die ganze Serie nochmal gucken und ich wäre wieder geflasht. Weil außer Ward ist mir fast nichts hängen geblieben. Ja, also wie gesagt, deswegen auch, ey, da ging es drum und drum, Vater, Mutter und, ach. Übrigens, der Vater ist mir gerade wieder eingefallen, der Vater hat die Mutter getötet am Ende. Also die Mutter, du erinnerst dich vielleicht, die Mutter von Sky, also sie kann ja die Lebenskraft von Menschen saugen und dadurch wird sie ja lebendiger, das weißt du ja, ne? Ja. Und am Ende hatte sie ja Sky, weil Sky sich gegen sie entschieden hat, ich glaube, um den Hals gepackt und wollte Sky, Daisy, die Kraft aussagen, die Lebenskraft, und dann kam der Vater von Daisy und der Mann von der Mutter von Daisy und hat die Mutter umgebracht. Ich glaube, was du sagst, ich kann es zu null bestätigen, weil, wie gesagt, die Serie gucke ich nebenbei, weil sie ist halt da. Sie ist halt weit unter dem Niveau der Netflix MCU-Serien. Und deswegen, da bin ich leider extrem raus. Um jetzt mal ein bisschen weiterzugehen. Wir haben jetzt gesagt, wir reden auch noch ein bisschen über Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. In die vierte Staffel reinzugehen, als ich dann einen der Trailer gesehen habe und gesehen habe, dass Ghost Rider darin vorkommt, war ich extrem froh. Weil Ghost Rider mag ich eigentlich sehr gerne und gerade wenn Nicolas Cage den nicht spielt, ist er noch um einiges sympathischer, weil er nicht von Nicolas Cage gespielt wird. Und ja, dann hat die vierte Staffel auch direkt gestartet und man hat direkt gesehen, The Ghost, in der Folge The Ghost geht es dann natürlich auch um den Ghost Rider, der, wie man nicht glaubt, auf einem Motorrad sitzt, sondern einen Wagen hat, einen schwarzen, mehr kann ich dazu leider nicht Was? sagen. Mehr kann ich dazu leider Spoiler. nicht sagen, weil ich keine Ahnung von Autos habe. Vier Türen, vier Räder, das finde ich gut. Ja, also im Endeffekt finde ich die vierte Staffel schon ganz okay. Ist jetzt nicht das Beste, was ich je gesehen habe, aber auch weit nicht das Schlechteste. Kann man nebenbei gucken. Aber gerade was mich bei Daisy, beziehungsweise bei Quake, wie sie ja nun mittlerweile häufig genannt wird, schon stört, ist, dass sie hat coole Kräfte, die mag ich sehr gerne. Aber dass, wenn sie die einsetzt, anfängt zu heulen, geht mir so auf den Piss. Geht mir echt richtig auf die Nerven. Ich sehe Craig, ich freue mich und auf einmal, ach, ich kann nicht mehr, meine Wände tun weh. Oh Mann, Alter. Ey, das nervt mich so unfassbar. Wirklich. Also, ich weiß auch nicht warum. Weil ich Sky einfach oder Daisy extrem cool finde und gerade als sie noch Hackerin war, immer so unverletzlich schien. Klar, das mit ihren Eltern hat sie halt echt gefickt, aber das war okay. Aber dann kriegt sie halt ihre Kräfte und ist so zerbrechlich mit ihrer unfassbaren Kraft. Das finde ich leider sehr schade. Na Ja. gut, man muss sich halt auch irgendwie ans Comic halten. Ich kenn die Comics im Quake nicht, aber ich denke, das wird die Serie so sehr genau übernommen haben mit ihren Schmerzen beim Ausüben ihrer Kraft. Und die mag ich leider nicht so. Ganz aber abgesehen, dass Chloe Bennett extrem gut spielt, finde ich. Und ziemlich geil ist. Ja, doch. Stimmt schon. Ich fand den Einstieg in Teil 4 aber ziemlich gut. Und zwar in Teil 3 ist dann auch am Ende der letzten Folge. Wollen wir sie jetzt Daisy, Quake oder Sky nennen? Schwierig. Ach, lass sie uns Quake nennen. Das ist Oder besser. Chloe Bennett, die Schauspielerin, aber das macht keinen Sinn. Das macht nicht viel Sinn, nein. Ich glaube, Daisy ist, glaube ich, aber. Ich nenne sie Daisy. Ja, ich Wo switche. sie sich ja komplett mit von Shield halt abgewendet Ja. hat. Mir ist gerade der Name nicht Ja. eingefallen. Ja, sehr gut. Und halt so zu einem Emo wurde, sag ich mal, die alleine die Welt bekämpfen will und man in Teil 4 auch damit angefangen hat, wie sie sich dann alleine da zurecht macht. Und ich fand es auch geil, wie sie da auf den Ghost Rider getroffen ist irgendwann. Und die Folge kann ich mich erinnern, als sie am Ende der Folge ins Auto gestiegen sind, zusammen mit dem Ghost Rider und weggefahren sind. Hat doch irgendwie ziemlich einen geilen Moment ausgelöst. Ich weiß auch nicht warum, weil ich dachte mir halt so, ja. Quake, Ghost Rider, wie geil. Go for it, ne? Ja. Ja. Was dann auch witzig ist, Ghost Rider hat ja auch einen kleinen Bruder, der ja behindert wurde, als er zum Ghost Rider wurde. Warum und wie? Ganz ehrlich, das will ich jetzt nicht alles beitreten, das ist auch nicht unser Thema. Das fand ich ziemlich cool, weil wie er zum Ghost Rider wurde, hat halt sein Bruder leider nicht mit Absicht, das muss man dann dazu sagen, zum Krüppel gemacht. Also er sitzt halt im Rollstuhl und der Junge geht mir richtig auf die Nerven. Und da haben wir wieder einen Charakter aus Fear the Walking Dead. Der spielt nämlich den Bruder von der vorgenannten Lexa aus The 100. Und anders als Lexa in The 100 wird er nicht besser. Also er nervt mich einfach permanent. Er sitzt da in seinem Rollstuhl. Ich meine, ich habe natürlich nichts gegen Leute, die im Rollstuhl sitzen. Aber er sitzt da einfach rum und geht mir hart auf die Nerven. Nicht, weil er die ganze Zeit sagt, ich kann nichts, weil... Ne, er gibt auch seinem Bruder echt nicht die Schuld dafür und so. Das ist auch alles schön und gut, aber er nervt mich einfach. Er nervt mich komplett. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe auch so ein bisschen. Er ist einfach da, aber er könnte auch einfach stehen gelassen werden. Und ja, man braucht da wieder auch einen Grund, sagen wir mal. Ich meine, viele Szenen von dem Ghost Rider in Agents of S.H.I.E.L.D. sind ja irgendwie, ich tue das ja für meinen Bruder oder so, weißt du, weil der im Rollstuhl ist und ich muss meinen Bruder verteidigen. Ne? Man muss ja, man muss da irgendwie einen Halt für Ghost Rider erschaffen, so weißt du, weil ja, was nimmt man jetzt? Kann man natürlich sagen, nimmt man halt eine Freundin, nimmt man irgendwie seine Familie oder so, man muss sich halt irgendwann entscheiden und immer die Freundin oder so zu nehmen oder Kinder ist auch irgendwann langweilig halt, ne? Ja, aber ganz ehrlich, ich spreche jetzt mal als Profi-Drehbuchautor, ich hätte einfach gesagt, ganz ehrlich, der Junge hat einen Unfall gebaut, wer verreckt, dann kam der Teufel und sagte, wir gehen Pakt ein, ich lasse dich leben, ich mach dich zum Ghost Rider, dafür gehörst du bei mir. Das wäre Ansporn genug gewesen. Da hätte einfach der Teufel ihn mehr kontrolliert. Ja. Dann hätte ich mir den Bruder da einfach gelassen. Naja, aber das ist Meckern auf recht hohem Niveau und sagen wir mal ehrlich, wir hätten es alle nicht besser gemacht. Doch, doch. Okay. Ja, du sowieso, aber... Nee. Naja. Achso, was ich so zwischendurch nochmal erwähnen möchte, ist, dass wir natürlich absolut keine Ahnung haben eigentlich. Also wir reden hier wirklich als Fanboys vieler Serien. Wir versuchen natürlich immer ein kritisches Auge drauf zu haben. Aber auch wenn Schauspieler falsch ausgesprochen werden oder wenn Fehler sind. Irgendwas. Wir sind keine Profis, wir machen das hier zum Spaß und ja. Halbwissen. Eventuelles Halbwissen ist immer schwierig. Aber ich denke, dass wir doch schon mittlerweile durch die ganzen Serien und elendigen Seiten an Informationen durchgelesen haben, doch schon ein recht gutes Wissen angeeignet haben, aber lange nicht auf einem Niveau von einem seit 30 Jahren einen Comic lesenden, zu Hause sitzenden Menschen haben. Du wolltest nicht Nerd sagen. Naja, Nerd und Geek sind ja noch zwei verschiedene Sachen, ne? Ich würde uns ja eher als Geeks bezeichnen. Also mich sowieso, weil ich absolut keine Ahnung von Technik habe. Aber ich wollte das Wort Harzer vermeiden, weil es gibt natürlich auch Leute, die sehr viel Ahnung haben und nebenbei mindestens 40 Stunden die Woche arbeiten. Das ist natürlich auch klar. Ja. Da gehören wir definitiv nicht zu. Ich meine, wir sind auch absolut nicht die Generation Comicleser. Also ich habe jetzt angefangen, ich habe mir jetzt Comics von Agents of S.H.I.E.L.D. geholt, weil ich die Serie zwar am schwächsten finde, aber ich denke, dass gerade die Comics mit den Inhumans sehr cool sein können. Ich habe mir jetzt Band 1 2017 geholt, also ich fange ganz neu 2017 an. Konnte den noch nicht lesen, aber ich möchte definitiv nächste Woche anfangen und dann kann ich ja nächste Woche im Podcast nochmal sagen, wie ich es fand. Und meine nächsten Comics, da habe ich mir schon eine Liste zusammengestellt, werden die DC-Comics zur Arrow-Serie sein. Also das sind dann Comics, die zur Serie geschrieben sind, also die wirklich dazu passen und einfach noch ein bisschen Background-Infos liefern sollen oder noch kleine Spin-Offs, dass, keine Ahnung, ein John Diggle nochmal ein neues Abenteuer erlebt, ein kleines Abenteuer, wo Green Arrow nicht mit dabei ist oder es geht um Black Canary oder um Speedy Arsenal, je nachdem. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da kostet ein Band, das ist ein Taschenbuch, 8,99, glaube ich, Amazon, mit Prime-Versand kostet das natürlich dann auch Kein Versand ist schnell da. Da möchte ich denke, nächsten Monat mit starten. Da muss man mal gucken, wie viele Euronen man noch beiseite hat, um das zu gucken oder zu lesen. Ja, apropos Comics, ich habe jetzt nochmal Avatar geguckt, wie am Anfang erzählt. Und dazu gibt es ja auch Bücher, Comics, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube 4 Stück oder so. Eins davon weiß ich noch, als ich bei der Szene war in der Serie, wo in der letzten Folge ja Zuko zu Osa ins Gefängnis geht und sagt, hier, wo ist meine Mutter, ne? Und dann ist die Serie vorbei. Und Ja. dazu gibt es halt auch ein Buch, wohl um die Mutter von Zuko, was mich persönlich sehr stark interessieren würde und ich Mich überlege auch. mir das auch zu holen. Das haben wir ziemlich genau vor einem Jahr nochmal besprochen, als wir beide die Serie gleichzeitig geguckt haben. Wir haben gesagt, wir müssen diesen scheiß Comic jetzt endlich finden und kaufen und lesen. Aber mal ganz ehrlich, jede Serie, die wir jetzt genannt haben, haben eigene Comics, die so tief gehen. Jetzt, ich klammer mal The 100 davon aus. Ich glaube, da sind nicht so viele Comics. Da gibt es definitiv ein Buch. Ich weiß nicht, wie es da mit Comics aussieht, aber es gibt einfach so viel zu lesen, was nochmal viel, viel tiefer ins Detail geht. Das kennt man ja, wenn man Herr der Ringe gelesen hat und dann die Filme guckt, sind die Filme ein Witz. Visuell natürlich nicht, aber storytechnisch. Oder bei Harry Potter. Oder wenn man vorher Star Wars Comics gelesen hat. Das ist alles das Gleiche. Nur erstmal muss man die Serien bezahlen. Und dann müsste man eigentlich auch noch die Comics bezahlen. Aber zwischendurch sollte man auch noch arbeiten gehen. Deswegen, also. Dir gern reich auf die Welt gekommen. Also, Mutter, Vater, wenn ihr das gehört habt, ihr habt definitiv was falsch gemacht. Ja, ach, deine Mutter hört sich dann den Podcast an. Das wäre cool. Ihr ja, schickt ihr doch mal den Link dazu, Das wenn er werde ich online wahrscheinlich ist. tun. Ob sie es schafft, den Link zu öffnen? Wenn ja, dann weiß ich, dass ich morgen zum Geburtstag nichts kriege. Ich finde, wir sollten mehr über weibliche Schauspielerin reden, oder? Sollten wir nicht, wenn meine Mutter wirklich zuhört, dann ist das Kacke. Okay, ey, genug rumgequatscht. Ich möchte jetzt endlich über Iron Fist reden. Ja, ich glaube, jetzt nach 50 Minuten sollte man wieder anfangen, über Iron Fist zu reden. Gut. Peinliche Stille. Wer fängt an? Ich fange an. Ich war Also. hier gerade noch am, ja. Also, du warst hier gerade noch. Ja. Red dich da mal raus. Ja, am Öffnen der Links hier zu Iron Fist. Ach, die sind bei mir alle schon offen. Wie bist du denn Ja, vorbereitet? ich habe zwischendurch mal Seiten geöffnet. Dann sind die anderen Ja. wieder verschwunden. Ich nicht, ich sitze so weit weg von der Tastatur, ich kann nichts mehr googeln. Aber ist egal. Iron Fist, das ist eine von Marvel und Netflix produzierte Serie, die am 17.03.2017 auf Netflix gestartet ist und, wie Netflix das halt immer macht, alle 13 Folgen gleichzeitig released hat. Und mit zum MCU gehört, das darauf anspielt, irgendwann. Die Defenders-Serie, die ich glaube 2018 oder 19, das weiß ich gar nicht. Ich hoffe 18, ich glaube aber 19, starten soll, natürlich mit inbegriffen ist. Kurz vorab zur Serie. Regie und Drehbuch haben mehrere Personen geführt oder auch geschrieben, die wir dann bei den einzelnen Folgen, denke ich, besprechen. Und Hauptdarsteller sind ein paar mehr. Vielleicht soll ich sie vorlesen. Was hältst du davon? Bin da jetzt noch unentschlossen. Ja, mach mal. Okay. Also Danny Rand, alias The Iron Fist, wird gespielt von Finn Jones. Colleen Wing wird gespielt von Jessica Henwick. Harold Harry Meacham wird gespielt von David Wenham. Joy Meacham wird gespielt von Jessica Strop. Ward Meacham wird gespielt von Tom Palfrey. Claire Temple wird gespielt von Rosario Dawson, Bakuto wird gespielt von Ramon Rodriguez. Ich glaube, diesen Namen gibt es auch ungefähr Ohne eine Scheiß. Million Mal Hab ich auf mir auch gerade dieser gedacht. Welt, ey. Also, ich hätte gerne eine Liste von allen Menschen, die so heißen. Gibt es Millionen wahrscheinlich. Naja, und der letzte Hauptdarsteller, zumindest laut Wikipedia, heißt Davos. Ich sag jetzt mal, ich verrate nicht seinen Charakter, weil der in der ersten Staffel noch nicht genannt wird. Wird gespielt von. Und das ist echt ein geiler Name. Sacha Dwan. Nee, Sacha. Dawon. Dawon. Die haben einfach ein S vergessen, schätze ich mal. Ja. Und dann gibt es noch ein paar Nebencharaktere, die jetzt aber an und für sich ziemlich irrelevant sind. Beziehungsweise Madame Gao sollte Leuten bekannt sein, wird gespielt von Wai Ching Ho. Ja, Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal hier alle eine Namen durchgehen müssen. auch insgesamt irrelevante Schauspielerin. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Folge, oder? Willst du jetzt schon spoilern? Ich wollte ein bisschen auf die Schauspieler eingehen. Wir können auch gerne auf die Schauspieler eingehen, das ist Kurz. natürlich eine gute Sache. Aber ich bin noch hier gerade auf Finn Jones, der Danny spielt als Iron Fist. Ja, genau. Und ich sehe gerade, dass er in 21 Episoden Game of Thrones mitgespielt hat. Genau. Der hat in 21 Folgen Game of Thrones mitgespielt. Da ich die Serie leider nicht verfolge, da ich mit der noch nicht so warm wurde, ich setze mich da irgendwann nochmal ran, vielleicht besprechen wir die auch nochmal, habe ich ihn halt das erste Mal gesehen in Iron Fist, aber ich würde mal sagen, von 2011 bis 2016 Game of Thrones wird er wahrscheinlich nicht so viele Folgen mitgespielt haben, also pro Staffel, aber immer wieder aufgetaucht sein. Es gibt aber noch einen Charakter, der mitgespielt hat, beziehungsweise eine Schauspielerin, die in Game of Thrones mitgespielt hat. Und zwar ist das Jessica Henwick. Das ist die Schauspielerin von Colleen Wing. Die spielt seit 2015 mit. Und da seit steht, wird sie wahrscheinlich noch nicht tot sein. Was natürlich bei Game of Thrones extreme Leistung ist, wie ich gehört habe. Moment mal, sie hat in Star Wars mitgespielt. Da muss ich jetzt mal Das kurz. habe ich dir gestern auch schon erzählt. Und sie hat in Star Wars mitgespielt, steht aber nicht ein Ach. einziges Mal auf der Wikipedia-Seite. Ach so, ja, ach, das, die war die, ja. Du hast mir gestern nur den Schauspielernamen gesagt und zu dem Zeitpunkt hat mir der noch nichts gesagt. Nee, also das ist, die hat auch in Star Wars mitgespielt, 2015, also in Episode 7. Da ich absolut nichts mit Star Wars am Hut habe, ja, shame on me, Ja. das ist absolut nichts, was mich interessiert, Ja. leider Gottes. Ich bin einfach zu spät eingestiegen, ich habe es als Kind nie gesehen und wenn man jetzt ohne Nostalgie sich vor Episode 4 bis 6 setzt, kriegt man einfach Augenkrebs. Es tut mir wirklich leid an alle Star Wars-Liebhaber. Ich kann es auch definitiv verstehen, wenn man Star Wars liebt. Da geht es mir auch mit vielen, vielen Sachen so, aber ich leider nicht. Leider nicht. So, das war jetzt mal ein richtiger Downer, aber. Bitte flamed ihn. Ja, ich habe es auch eigentlich verdient. So, ja, wie machen wir das denn? Jetzt gehen wir auf jede Folge einzeln ein oder auf die gesamte Story? Ich würde gerne noch auf Rosario Dawson Ah. auch eingehen, denn die ist bekannt als Claire, wie heißt sie nochmal mit Nachnamen? Tempel. Claire Temple. Und Claire Temple sollte einigen schon was sagen, weil sie natürlich immer wieder den Leuten den Arsch gerettet hat bei Marvel, Daredevil und auch Luke Cage. War sie auch sehr, sehr doll drin vertreten. In Jessica Jones ist sie auch einmal aufgetaucht, aber nur da am Rande, also sie hat jetzt nicht wirklich viel mit Jessica Jones zu tun, kennt sie aber, also ich denke, wenn die Serie Defenders startet, wird sie als, ich glaube, das ist jetzt kein Spoiler, als Mehdi mit dabei sein, als Sunny. Ich mal ganz stark von aus. Könnte sogar sein, dass sie vielleicht auch irgendwann Kräfte bekommt. Ne? Weil sie will ja. Ne? Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich block das jetzt aber mal direkt ab. Warum? Aber wenn sie Kräfte bekommen sollte, ich meine, Inhumans sind natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Wenn sie das Inhuman-Gen in sich trägt, dass da mal irgendwas rüberschwappt von Agent of S.H.I.E.L.D. oder von der neuen Inhuman-Serie, die auch bald starten soll, wo es dann wirklich nur noch um die Inhumans geht, wenn sie da irgendwie rüberschwappt oder noch für eingekauft wird. Wenn die Serie von Netflix kommt, davon gehe ich ganz stark aus, das muss Voraussetzung sein, dann wird sie, denke ich, oder was ist, denke ich, hoffe ich, vielleicht auch Kräfte bekommen. Allerdings wäre mir Kung Fu bei ihr einfach lieber. Inhumans? Soll das eine Serie? Das soll doch ein Film sein, oder? Ich dachte, Der das wäre eine kommen Serie. sollte. Also, wenn es ein Film wird, wäre ich zufrieden. Bei einer Serie bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr skeptisch, weil warum noch eine Serie machen, die Inhumans heißt, wenn man schon Agent of S.H.I.E.L.D. hat, die sich wirklich fast nur noch um die Inhumans dreht. Wenn es ein Film werden soll, dann habe ich mich falsch informiert und das wäre super. Aber nochmal, ich will nochmal ganz kurz zurück zu Rosario Dawson kommen, denn die hat im Gegensatz zu den anderen schon eine ziemlich große Filmografie. Zum Beispiel hat sie 2002 in Man in Black 2 mitgespielt, was natürlich auch ein super Film ist. 2009 hat sie eine Sprechrolle in Wonder Woman, also da war sie mal ganz schnell im anderen Lager. Hat da aber auch, wie gesagt, eine Sprechrolle gehabt. Dann hat sie in Percy Jackson mitgespielt, das ist natürlich ein grottenhafter Film, aber auch ein großer Kassenschlager, leider Gottes, gewesen. Ja, Ratchet & Clank hatte sie auch eine Stimmrolle. Ratchet und Clank kennt man bestimmt, wenn man ein bisschen Videospiele früher auf der PlayStation 2 gespielt hat. Dementsprechend auch viel Fanliebe. Das ist gut. Das habe ich mir jetzt mal rausgepickt. Sie hat noch einiges mehr mitgespielt, was mir vieles nicht sagt. Trotz dessen finde ich das im Gegensatz zu den anderen Marvel-Charakteren, gerade die Netflix-Serien haben ja immer sehr unbekannte Schauspieler. Was ich gut finde, weil große Namen erfordern auch immer oder haben auch immer große Erwartungen von so kleinen Namen wie jetzt, keine Ahnung, Finn Jones, der habe ich noch nie gehört. Von dem habe ich einfach nichts erwartet und wurde dann teilweise positiv überrascht, teilweise auch negativ. Naja. Gut, wie möchtest du weiterverfahren? Zum Inhalt der Serie kommen. Zum Inhalt der Serie, dann leg doch mal los. Willst du jetzt einzelne Folgen besprechen oder die Ich komplette würde Serie? erstmal sagen, worum es geht. Worum es geht einfach. Ohne Spoilerfrei. zu spoilern, groß, ich sag mal, die Background-Story erklären, wie du sie wahrgenommen hast, dann kann ich ja nochmal sagen, wie ich sie wahrgenommen habe, falls ich das irgendwie anders gesehen habe. Die Background-Story. Oh, Gut. spoilerfrei. Du überlegst mir zu lange. Erst geht um Iron Fist. Das ist, Danny Rand ist ein reiches Milliardärskind, das im Alter von 10 Jahren auf einer Geschäftsreise mit seinen Eltern einen Flugzeugabsturz erleidet und dabei beide Eltern verliert. Und er auf mystische Art und Weise überlebt. Und ja, dann springen wir mal 15 Jahre nach vorne. Auf einmal ist Danny Rand wieder in New York, stiefelt da rum und denkt sich, gehe ich doch mal zum alten Partner meines Vaters, denn sein Vater und sein damaliger bester Freund hatten eine Firma gegründet oder haben eine Firma gegründet und da wollte er reingehen. Das ist dann aber alles ein bisschen schwierig, weil ihn natürlich nach 15 Jahren alle für tot gehalten haben und er sagt, ich bin Danny und alle sagen, glaube ich nicht. Und ja, das ist so der Plot der Serie. Erst muss er natürlich beweisen, dass das ist, alle davon überzeugen und auf dem Weg dorthin alle zu überzeugen, stößt er, wie soll es auch anders sein, auf sehr, sehr viele Hindernisse. Ja, und die Spannung wird natürlich gehalten, dass man natürlich nicht weiß, wo er die 15 Jahre war, ne? Dadurch wird die Spannung definitiv gehalten. Aber jetzt mal so eine ganz kleine Frage. Diese Ja. Background-Story erinnert mich ganz stark an einen anderen Comic-Charakter. Kenne ich Ich den? auch? Ich würde sagen, den kennst du, ja? Tote Eltern. Reiches Milliardärskind. Urlaubsreise. Verunglückt. Jahrelang weg gewesen. Zurückkommen. Alle staunen. Von Marvel? Nein. Von DC? Er steht gerade sehr auf dem Schlauch, liebe Zuhörer. Ach, hier meinst du etwa Oliver Queen? Ich meine absolut den Green Arrow Oliver Queen. Also ich muss zugeben, dadurch, dass ich natürlich kein Comicleser bin, sagte mir Iron Fist vorher nichts. Gut, der Name ist natürlich Programm. Wie soll es auch anders sein? Und da dachte ich so, wow. Also ich weiß natürlich nicht, welcher Charakter älter ist. Ich glaube, Green Arrow ist älter. Und ja, da dachte ich schon so, wow, Marvel. Oder dann in dem Fall wow DC, je nachdem, wer den neueren Charakter hat. Wirklich, ihr habt aus 5 Jahren 15 Jahre gemacht und ihr habt aus einer Bootsreise einen Flugzeugabsturz gemacht. Also es ist ja sehr einfallsreich. Wobei die Eltern von Oliver, einer der Elternteile war ja noch Klar im hat einer Leben. gelebt, aber mal ganz ehrlich, reiches Milliardärskind. Verunglückt, ist Jahre weg, alle halten ihn für tot, er kommt plötzlich wieder, alle glücklich, teilweise. Kommt an und kriegt direkt eine fette Firma. Also, das ist ja wirklich, das ist eigentlich 1:1 genau das gleiche. Was mich nicht stört, weil ich Aaron natürlich sehr, sehr liebe. Wirklich. Trotz dessen, als ich da die Background-Story gelesen habe, beziehungsweise vorher im Podcast gehört habe, dachte ich schon so, wow, euer Ernst. Ja, mich stört das eher auch weniger. Mir ist das nicht mal Natürlich, das stört aufgefallen. nicht. Ich meine, ich liebe Arrow und ich kann auch Hawkeye zugucken. So, ich meine, das ist auch 1:1 das gleiche, zumindest von den Fähigkeiten her. Ich würde sagen, im direkten Kampf würde Green Arrow zwar gewinnen, weil man Hawkeye aber auch einfach nicht so viel, zumindest digital kennt. Auf schwarz-weiß Papier würde ich sagen, im Comic kennt man Hawkeye dann wahrscheinlich auch schon besser, der würde auch eigene Comics haben. Aber wenn man jetzt nur nach Serien und Filmen geht, dann würde Arrow wahrscheinlich Hawkeye sehr, sehr platt machen. Aber ich meine, es gibt im zu Marvel und DC, es gibt einen Charakter und dazu gibt es einfach immer einen Gegenpart. Immer. Der einzige, der mir jetzt einfällt, wo ich jetzt gerade keinen kenne, wird wahrscheinlich Thor sein. Aber ich meine, bei Thor haben sie sich natürlich auch ein bisschen an der Mythologie bedient. Aber das soll auch eigentlich gar nicht das Thema sein. Das kann man natürlich auch nochmal machen, Gegenüberstellung. Aber wir haben ja noch so viel Zeit. Boah, wenn der nächste Marvel-Film kommt, weil ich sehe schon, wie wir über das komplette Marvel-Universum philosophieren. Oh, das wird so schön. Das werden die schönsten 12 Stunden eures Lebens. Aber wenn wir richtig loslegen, ey, dann können das mehrere Stunden werden. Naja, ich würde sagen, nur mal kurz zu sagen, also das Produktionsunternehmen, das die Serie gemacht hat, waren die ABC Studios, Marvel, Walt Disney natürlich, und Netflix. Das waren die drei Sa oder die drei Firmen, die das produziert haben. Pro Folge hat man 50 bis 60 Minuten, meistens sind es 56 Minuten, wenn es mich nicht ganz täuscht. Was natürlich auch länger ist als, glaube ich, die anderen drei. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Und die Idee für das Ganze hatte Scott Buck. Den kenne ich so jetzt nicht. Steht hier aber schön bei Wikipedia und Knowledge ist immer wichtig. Ja, Scott Buck hat nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, also ein komplett irrelevanter Mensch. Hast du noch irgendwas Spoilerfreies zur Serie zu sagen? Ja, Vielleicht? Ja. Stan Lee hatte einen Cameo-Auftritt. Wie immer. Lese ich hier gerade. Mir ist es jetzt direkt nicht aufgefallen, aber ich hätte da wahrscheinlich sehr, sehr viele Monatsgehälter drauf verwettet, weil er taucht ja immer überall auf. Weißt du auch direkt in welcher Folge? In welcher Folge? Ja. Nein. Steht hier nicht bei, ist Ich halt. überlege gerade, wahrscheinlich wird er wieder als irgendwo als alter Mann, ja, er ist ein alter Mann, irgendwo aufgetaucht sein. Doch. 13 in der letzten. Bei 7 Minute 50. Auf dem Plakat. Ja, gut, da habe ich nicht drauf geachtet. Quelle IGN.com. Ja, die sind da wahrscheinlich sehr, sehr genau. Na, glaube ich Ja, nicht. Stanley. Ey, der Mann ist mein Gott, wirklich. Der Mann. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich. Ja, was ich noch gerne sagen würde, spoilerfrei, beziehungsweise nicht sagen würde, sondern fragen würde, jetzt mal ganz ohne Spoiler. Was hältst du von der Serie? Also ich tue mir immer sehr schwer in Marvel-Serien einzusteigen. Ich habe Luke Cage, die erste Folge geguckt, hat mich nicht besonders gefesselt. Jessica Jones, zwei Folgen, hat mich auch nicht mitgenommen. Mich aber dann noch. Daredevil. Stimmt, Daredevil habe ich die komplette erste Staffel geguckt. Hat mich aber auch irgendwie nicht so gefesselt wie andere Serien. Und jetzt grätsch ich voll rein. Nein, noch nicht. Wobei die Serie mir allgemein schon ziemlich ganz gut gefallen hat, würde ich sagen. Also die zählt jetzt nicht zu den besten Serien, aber die fand ich schon doch ganz nice. Jetzt kannst du reingrätschen Und von ich grätsche rechts. rein. Luke Cage kann ich verstehen, Jessica Jones kann ich ein bisschen verstehen, aber gerade Daredevil, wenn du die erste Staffel schon komplett geguckt hast, dann bitte schalte die zweite ein, weil die zweite wird, ich sag dir mal, 100 Mal besser. Und die erste hat mir schon gefallen. Ihr gefallen nämlich alle. Und die zweite ist so gut. Aber mach weiter. Ja, ansonsten die schauspielerische Leistung fand ich auch ganz gut von. Also mir ist jetzt nichts aufgefallen, wo ich sage, boah, der Schauspieler kann ja gar nichts. Deswegen da auch ein Pluspunkt. Die Story war ja ein bisschen langgezogen, habe ich das Gefühl gehabt, aber dennoch ganz gut auch. Wenn wir später dazu eingehen, was in den 15 Jahren passiert ist, fand ich ziemlich nice. Ja. Kannst du ja noch was sagen? Ja, ich würde es auch gerne sagen. Also ich habe alle vier Netflix-Serien von Marvel, also alle Defenders, komplett gesehen. Und wenn ich eine Liste machen würde, dann wäre es wahrscheinlich so, dass ganz vorne bei mir Daredevil im Gesamtpaket steht, gerade wegen der zweiten Staffel. Als zweites kommt dann Jessica Jones wegen dem unfassbar guten Gegenspieler in der ersten Serie, in der ersten Staffel. Und ja. Dann tue ich mich schwer, weil Luke Cage war, finde ich, eigentlich sehr platt. Aber Iron Fist fand ich auch solide. Gerade wenn es um Marvel-Serien geht, weil für Marvel-Serien hat Marvel leider nicht so wirklich das glücklichste Händchen, gerade wenn man CW und DC gegenüberstellt, außer den Streaming-Dienst, den hat Marvel definitiv gewonnen. Aber ja, ich würde wahrscheinlich Iron Fist auf die 3 setzen und danach kommt dann Luke Cage. Aber das wäre ganz knapp. Und warum? Ja, weil wenn ich überlege, werde ich im Spoiler-Teil natürlich genauer erläutern. Also Finn Jones, aka Danny Rand, Iron Fist, fand ich teilweise in Ordnung, bis okay, aber lange nicht herausragend. Genauso wie Colleen Wing, die spielt das auch alles solide. Ich meine, sind auch alles junge Schauspieler. Man entdeckt natürlich kein Supertalent von heute auf morgen, denke ich mal. Dann hat man erfahrene Schauspieler drin wie David Wenham, der auch schon eine ganze Runde älter ist und auch schon ein bisschen was gespielt hat. Den fand ich in Ordnung. Joy Meacham, aka Jessica Strobe. Ja, ich weiß auch nicht. Also die hat. Die Wobei, hat stimmt. natürlich. Was? Du stimmst mir zu? Das st stimmt. Ich habe vorhin so drüber nachgedacht, mir was aufgefallen ist, aber bei Jessica Swap würde ich schon auch sagen, naja, okay, nicht vielleicht so ganz gut. Wie ich das am Anfang vom Gesamtpaket halt dachte. Also, das stimmt. Also sie macht die Serie nicht schlechter, aber definitiv auch nicht Nee. besser. Sie nervt nicht wirklich. Aber alles in allem hätte ich mir vielleicht doch eine andere Schauspielerin gewünscht. Tom Favreau, den finde ich tatsächlich den besten, weil der, jetzt mal ohne Spoiler zu sagen, muss in der Serie sehr viel Emotion spielen und macht fast jede, finde ich, sehr, sehr gut. Ja, Muss ich ich sagen. finde, er ist auch seiner Rolle standhaft geblieben, wobei ich sein Charakter, der mir zwischenzeitlich ziemlich ein bisschen auf die Eier gegangen ist, aber dazu kommen wir Ja. später. Sein Charakter war schwierig, aber ja, also Ward ging mir auf den Piss, aber Tom hat's super gemacht. Ja. Und ja, zuletzt, der ich was sagen will, ist Claire Temple, also Rosario Dawson. Die ist ja nun mittlerweile in allen vier, na gut, in allen drei aufgetreten. Ich klammer jetzt mal Jessica Jones aus. Und sie hatte in Iron Fist meiner Meinung nach, oder vom Gefühl her, am meisten Screentime. Und sie ging mir hier wirklich am meisten auf die Nerven. Aber das lag nicht, ich glaube, das lag nicht an der Schauspielerin, das lag an ihrem Charakter. Also es lag wirklich an Claire, nicht an Rosario. Aber, ja, und alles in allem, mein Schlussfazit, als ich die Serie zu Ende geguckt habe, dachte ich so, ja, ich freue mich auf die zweite Staffel, die hoffentlich kommen wird, nach dem Cliffhanger. Kann man jetzt aber auch so verraten, es gibt natürlich einen großen Cliffhanger. Ich freue mich auf die zweite Staffel. Aber die erste war eher so, naja, das war wie wenn man einen neuen Superhelden in einem Filmuniversum einbaut. Du brauchst halt erstmal eine Grundlage. Du brauchst eine neue Origin-Story. Und die kriegst du hier, kriegst du in 13 Stunden sehr gut eingetrichtert, du kriegst ein Gefühl für das ganze Ding. Aber es war nicht so wie bei Jessica Jones, wo der Gegenspieler extrem gut war, oder wie bei Daredevil, wo ich den Charakter sehr mag. Oder Luke Cage hatte jetzt auch nichts Besonderes. Aber alles in allem kann man gucken, muss man nicht. Ich muss sie gucken, weil ich das MCU zu 100% verstehen will. Zumindest auf Filmebene, und deswegen werde ich auch jede Folge wahrscheinlich nochmal irgendwann gucken, um wieder auf Stand zu sein. Aber prinzipiell hätte das Ding so eine 6,5 von 10 wahrscheinlich gekriegt. 6,5. Nein, 6,5 von 10. Was ich bei Jessica Jones tatsächlich hatte, immer. Also, ich habe ja dazu, glaube ich, 2,5 geguckt oder 3, ich glaube 2. Als ich die Serie gesehen habe, hatte ich immer nur ein Bild vorm Kopf, als ich ihr Gesicht gesehen habe. Und zwar, wie sie Ja, mit ja. Kotze im Bett liegt. Von Breaking Richtig. Bad. Richtig, weil sie ja in Breaking Bad in ihrer eigenen Kotze stirbt. Ja. War. Ja, aber ganz ehrlich, Jessica Jones darf man natürlich schon spoilern. Ich finde, Breaking Bad, sie Willst erstickt du an ihrer wirklich spoilern? Kotze. Ich hab doch. Hab sie noch gar nicht gesehen. Vielleicht gucke ich sie ja noch, Sascha. Nein, ich spoilere jetzt nicht wirklich, aber Breaking Bad, sie stirbt an ihrer Kotze, lebt auf einmal wieder, glücklicherweise, geht dann direkt rüber in Hell's Kitchen. Nee, sie wohnt gar nicht in Hell's Kitchen, ne? Hell's Kitchen war Daredevil. Auf jeden Fall geht sie dahin, wo sie wohnt und macht genau da weiter. Genauso wirkt sie auf mich. Sie hat, also wirklich. Aber naja, da muss man jetzt nicht so drauf eingehen, aber das hat einfach sehr gut gepasst. Also die Schauspielerin hat mir sehr gut gefallen. Gut, also dann würde ich sagen, dass wir jetzt in den Spoiler-Teil übergehen. Oh, in den bösen Teil. In den bösen Teil. Und den würde ich sehr gerne dafür nutzen, dass du einen kurzen Cut machst. Wir sind zurück. Boah, ich war's, ungefähr eine Sekunde, schätze ich. Kommt drauf an, was du schön in die Pause reinbaust. Und ein bisschen länger. Ich baue eine Warten hier Fahrstuhlmusik in die Pause ein. Das wäre geil. Ungefähr in genau der Zeit, bitte. Ja. Dann müssen wir am nächsten Mal eine Stunde Pause machen, das wäre witzig. Aber ganz schnell keine Hörer mehr. Auf jeden Fall. Kommen wir jetzt in den großen, bösen Spoiler-Teil über, wo wir die nächsten 13 Folgen Ey Sascha, meinst du ja? nicht, dass wir vielleicht vor der Pause sagen sollen? Oh, jetzt haben die Leute gewartet. Okay, die haben nicht gewartet, das verging in eine Sekunde, stimmt, das Das ist verging in egal. einer Sekunde! Hallo! We will podcast make great again. Ah ja. Eieiei. Naja. Zurück zum Kontext. Der große böse Spoiler-Teil. Dun. Ja, fangen wir direkt in der ersten Folge an. Die heißt auf Deutsch: Deine Bestimmung ist, deine Bestimmung zu finden. Und im Original heißt sie Snow Gives Way. Ja. Wo natürlich der deutsche Titel, finde ich, in der ersten Folge noch recht unpassend, aber den Originaltitel finde ich natürlich sehr gut, weil wir sehen, wie Danny und seine Eltern Flugzeugabsturz, also den Flugzeugabsturz haben und ja, nach einer Zeit im Schnee aufwacht, weil sie über Himalaya abgestürzt sind. Und natürlich ist überall Schnee. Er guckt rum und findet er da schon seinen toten Vater und die toten Piloten? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall liegt er da erstmal im Schnee und wir wissen nicht warum. Dann haben wir direkt einen Cut, wie der erwachsene Danny Rand mit ziemlich hässlichen Lumpen und ohne Schuhe durch New York latscht und scheinbar sehr verwirrt ist. Oder? Ja. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Hast du gut erzählt. Sehr gut. Fein gemacht. Noch die Frage, willst du wirklich auf jede einzelne Folge die komplette Story erzählen oder war das nur eine Einleitung? Das wäre, denke ich, nur eine Einladung, aber wenn wir jetzt wirklich jede Folge genau besprechen, dann sitzen wir noch 15 Stunden. Ja, deswegen, ja. Außerdem wüsste könnte ich nicht mehr zuteilen, welche jetzt welche Folge war, ne? Nein, natürlich nicht. Also alles in allem würde ich sagen, ich fasse mal ganz kurz die Serie zusammen. Lass mich mal kurz noch einmal aufrauchen, erzähl mal kurz noch was. Ach so, ja, vielleicht, das wollte ich eigentlich im spoilerfreien Teil tatsächlich schon erzählen, aber ich kann es theoretisch auch im Spoilerteil machen, Willst du dass jetzt? ich am Anfang schon mich die Serie ein bisschen geil gemacht hat, sage ich mal, oder die Spannung bei mir gehalten hat, und zwar die, naja, was in den 15 Jahren passiert ist, ne? Und das fand ich mit das Spannendste so einer Serie für mich. Oh, dass er da, ne? Also sollen wir jetzt abgekartet reden oder chronologisch? Ich würde sagen, wir versuchen uns ein bisschen an die Chronologie zu halten. Okay. Das kriegen wir natürlich nicht ganz hin, weil ich habe in den letzten 4 Tagen 13 Stunden in Folge Serie gesehen und ich weiß nicht mehr, wann genau was passiert ist. Ich versuche mich ein bisschen Ja. an den Titeln zu orientieren, aber ganz hinkriegen werde ich das nicht mehr. Ja, auf jeden Fall mache ich da mal weiter. Also nachdem Danny dann in New York angekommen ist, läuft er erstmal rum, ist natürlich ziemlich verwirrt und versucht offensichtlich die Firma Rand zu finden. Das ist ein riesiges Gebäude mitten in New York und das ist die Firma von seinem Vater und dem besten Freund, Harold Meacham. Und natürlich, ja. Kurz zwischengrätschen, war nicht dazwischen erst, wie er auf Colleen trifft. Das erste Mal, wo sie... Hä? Ja, weil sie hängt doch die Plakate da an und er sieht es doch und spricht sie darauf an. Wo sich jeder Zuschauer eigentlich bestimmt schon gedacht hat, sie macht Kung Fu, sie trifft, alles klar, die wird bestimmt voll ein Hauptcharakter. Ich weiß gar nicht, ob das da war, aber wir können ja mal kurz drauf eingehen. Also er trottet dann halt durch New York, ich weiß nicht mehr wann, aber er trottet auf jeden Fall durch New York, ein bisschen verloren. Nein, nein, nein. Das war danach. Das war danach. Das Sicher? War safe danach. Ja. Ich glaube, das war davor. Nein. Aber ich egal. Okay. Er trottet, ich erzähle es mal so, wie ich denke. Okay. Also er läuft halt durch New York, ist ein bisschen verwirrt, sucht einen Schlafplatz, nachdem er von Rand wieder weggeschickt wurde. Wo er natürlich die ersten 3 Nächte, glaube ich, im Park schläft. Und ist da am Sehen, dass Colleen die Plakate für ihr Dojo aufhängt. Und klar, da wurde mir direkt getriggert, er ist die Iron Fist, er war 15 Jahre weg, er wird wahrscheinlich irgendwelche Kung-Fu, Karate, Taekwondo-Sachen drauf haben und ja, da hängt einer halt Plakate für Kung-Fu auf und natürlich wird sie eine Rolle spielen. Also das war natürlich ganz subtil mitgeteilt, ganz eindeutig. Auf jeden Fall möchte Danny das Gebäude von Rand finden, um mit Harold zu sprechen und zu sagen, hi, ich bin vielleicht doch nicht so tot, wie du dachtest und wie sieht's aus? Ich bin ja eigentlich Milliardärssohn und ich hätte schon ganz gern Geld. Zumindest wird's mir so getriggert. Im Laufe der Serie erfahren wir, dass er eigentlich nur Freunde und Familie sucht, weil er natürlich keine New York hat. Seine Eltern sind tot, er ist gegangen mit 10. Es geht hauptsächlich auch um die Firma, weil die ja seinem Vater gehört hat und sie jetzt ja nicht so, er will sie ja halt nicht ehrenlos darstellen. Er will quasi die Firma seines Vaters in Ehren halten. Ja, und das wurde mir gar nicht so klar, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat, aber er war 15 Jahre weg, er hat absolut keine Erfahrung und, eigentlich dachte ich, okay, er will einfach nur ans dicke Geld. Aber war ja dann doch nicht so. Na, auf jeden Fall läuft er dann in Rent rein, in die Rezeption und sagt, hi, ich bin Danny. Er sagt, welcher Danny? Danny Rand, der Sohn von meinem Daddy. Ja, nee, bist du nicht. Du bist seit 15 Jahren tot. Ja, doch, doch, bin ich. Dann die Rezeptionistin wird dann ein bisschen komisch, also kriegt natürlich Schiss, klar, würden wir alle kriegen, und ruft dann die Security. Und als die Security kommt, um ihm zu sagen, dass er dann doch bitte gehen soll, zeigt er das erste Mal, was er so ein bisschen drauf hat. Denn er hat ganz schön viel Kung Fu drauf. Und ich glaube, das waren 4 oder 3 oder 4 eigentlich recht gut bewaffnete und ich denke mal auch gut ausgebildete Security-Leute, die er einfach mal ganz easy verprügelt. Und denn in den Suits-Only-Bereich geht, also wo man eigentlich nur mit Anzügen rein darf, das ist mir tatsächlich aufgefallen, das steht auf der Tür, ich weiß nicht, ob es dir auch aufgefallen ist. Ich weiß gar nicht, das sieht nicht Suits-Only, sondern... Na, irgendwas mit Suits auf jeden Fall, dass da nur Anzüge rein dürfen. Und da läuft er dann rein und fährt den Fahrstuhl hoch. Und natürlich in den letzten Stock, wie soll es denn sein? In Amerika ist es halt so, oben sitzen immer die Bosse. Ja, und fährt ganz nach oben. Erstmal ist das ganz schön schwierig, weil er eigentlich nur mit einem Pass reinkommt. Aber den Pass hat er sich, beziehungsweise ist er dann einfach mitgefahren mit einer anderen, die ihn natürlich ganz schön komisch anguckt, aber nichts sagt. Und als er dann oben ankommt, steigt er aus. Dann ist da noch einmal Rezeption. Und er sagt, er würde gerne mit Harold sprechen. Sagt sie, welchem? Ja, mit Meacham, dem das Ding hier gehört. Und dann sagt sie ihm, ja, guter Mann, der ist seit 12 Jahren tot. Und Danny war natürlich sichtlich verwirrt. Denn wie einem denn erzählt wird, ist Harold Meacham 3 Jahre nach dem Flugzeugabsturz an Krebs gestorben. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass die Kinder von Harold die Firma jetzt leiten. Und zwar Ward and Joy. End, vor allen Dingen. Und Ward and Joy. Und Joy. Ich krieg's nicht hin. Naja, ist auch egal. Hast du noch irgendwas beizufügen oder bin ich bis jetzt noch ganz gut auf Kurs? Du bist ganz gut. Ja, super. Dann gehe ich mal weiter. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was passiert. Auf jeden Fall sitzt er dann mit Ward and Joy in einem Büro und erzählt, ich bin Danny. Und ja, Walt und Joy glauben es natürlich nicht. Dieses End rauskriegen. Sie glauben es natürlich nicht. Und er versucht sich die ganze Zeit zu erklären. Und als er dann natürlich erklärt, ja, ich bin abgestorben, abgestürzt und bin dann in Kunlan gelandet. Ja, wo ist das denn? Kunlan? Kunlun, Kunlan. Ich kann's. Warte mal, war das nicht? K Apostroph LUN. Ach so, du. Okay, ja, alles gut. Ich Ja. kann lernen, hatte ich im Kopf. Man kann lernen. Auf jeden Fall an einem Ort, wo man nicht so einfach hinkommt. Und ja, gut. Ward trichtert auch Joy schon ganz subtil mit, der Typ ist verrückt, der ist nicht Danny. Dann ist es so, dass Ward nach einer ganzen Zeit Security holt und Danny sich dagegen nicht wehrt, warum auch immer. Ich hätte jetzt erwartet, dass er die Nummer platt legt und sagt, Leute, ich bin das wirklich. Ja, aber Aber er. du musst es auch so sehen, wenn er sie platt gelegt hätte. Wie würde das denn aussehen? Weißt du, so einer mit Lumpen kommt gerade von der Straße her, mit weiß zerlausten Haaren und behauptet, er ist Danny, ja, und verprügelt dann noch, sag ich mal, die Security. Ja, gut, aber man hätte das unten auch schon nicht machen dürfen. Das war recht Das inkonsequent. stimmt. Aber okay für die Story, weil dann wird er halt rausgebracht. Und dann kommen wir halt dazu, dass er ziemlich verwirrt ist, einen Schlafplatz sucht und sich denkt, gehe ich mal in den nächsten Stadtpark. Und ja, Dann da trifft trifft er er dann auf. Colleen. Ja, genau. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es so rum war. Ja, dann Ja, quatscht er mit kann sein. Colleen, bla bla. Und am Ende des Tages sitzt er dann im Wald, hört sein iPod. Das ist ähnlich wie bei Guardians of the Galaxy. Der Protagonist hat ein iPod mit sehr, sehr alten Liedern. Und den hört er halt ständig. Ich frage mich, wie er den immer aufgeladen hat. Aber, naja, vielleicht ist es auch ein guter Akku, ne? Früher war halt auch alles besser. Dann trifft er noch einen Obdachlosen, wo ich dachte, der wird noch eine größere Rolle spielen, weil er ein ziemlich langes Gespräch für einen Nebencharakter mit ihm hat. Ich glaube, es ging knapp 5, 6 Minuten. Also fast ein Zehntel der Folge. Ja, da dachte ich einfach, dass der wirklich noch eine größere Rolle spielt, was wir am Ende sehen, eigentlich nicht wirklich der Fall war. Nee. Damit ist die erste Folge auch, denke ich, schon abgeschlossen, oder? Ja, du hast es 15 Minuten für die erste Folge gebraucht. Jetzt kannst du ja ausrechnen, wie lange du. Ja, gut. Das war jetzt auch ein bisschen Grundstory, ne? Aber dann startet auch direkt die zweite Folge, die heißt Der schwarze Adler spreizt seine Springen im Deutschen und Shadow Hawk Takes Flight im Englischen. Das Drehbuch wurde geführt von Scott Buck, genau wie in der ersten Folge, und die Regie hat geführt John Dahl oder Dell, wie auch in der ersten Folge. Also die beiden haben die ersten beiden Folgen komplett zusammen gemacht. Und in der zweiten Folge habe ich schon das Problem, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was dann passiert. Ja, Ist er da schon Colleen im Dojo? ich Wahrscheinlich, glaube, ne? dann besucht der Colin im Dojo, ja, im Dojo. Und dann war es halt so, dass er Colleen im Dojo besucht und sie sagt, ey, was willst du hier, du Penner, so, ne? Von wegen, dich brauchen wir hier nicht. Und ja, dann fordert er, glaube ich, sie heraus, beziehungsweise sie fragt nach ihrem Sensei, also nach ihrem Meister, und dann meint sie so, ich bin der Meister hier. Aber sie wollte nicht wirklich kämpfen, dann haben sie ganz kurz gekämpft, dann hat sich natürlich herausgestellt, okay, der Junge hat anscheinend ein bisschen Ahnung von Kung Fu. Oder Karate, wir wissen Nee, nee, nee, nee, natürlich nee. nicht. Nein, nein. Colleen hat ihn doch rausgeschickt und draußen kam dann doch die Security von Wendt. Also Ward hat Security auf Danny quasi gehetzt. Und Colleen hat durch das Fenster gesehen, wie er die Security-Leute bekämpft. Stimmt. Und dass sie ja direkt aus dem Fenster gestürmt mit ihrem Samurai-Schwert. Ja. Aber konnte nicht mehr wirklich was machen, hat dann aber auch schon gecheckt. Okay, vielleicht ist sie ja doch ein bisschen cooler drauf, als ich dachte. Was natürlich auch voll das geile Ding ist. Weißt du, sie trifft ihn so auf der Straße, ist ja voll der Spaß, aber sobald er kämpfen kann, ist er cool. Liebe Ja. Frauen, warum haben wir so ein Bild von euch? Ich habe mich halt gewundert, Junge, Danny, macht einfach ein paar Moves und sie glaubt dir so, weißt du? Geht halt sich einfach raus. Ja, war schon schwierig. Aber jetzt habe ich tatsächlich. Oh Mann, ich hätte vielleicht nochmal in die Folgen reinskippen sollen, fällt mir gerade auf, weil ich schon ein bisschen zu Probleme habe, jetzt gerade den Anfang zusammenzufassen. Ja, danach, also Colleen hat dann, glaube ich, Danny verloren, als sie ihn verfolgt hatte. Also als sie die Security verfolgt, die wiederum Danny verfolgt hat. Und ich glaube, einer der nächsten Szene war, dass er dann Ward drauf angesprochen hat in seinem Auto. Wo er dann quasi in dem Auto von Ward saß und Ward einstieg. Und na, Danny halt Ward verhört hat quasi, also ne, mit ihm reden Stimmt, wollte, was das denn stimmt. sollte, warum er die Security auf ihn gehetzt hat und dass er der wahre Danny sei. Das ist definitiv dann passiert, ja. Wo mir dann auch klar wurde, Alter, wir befinden uns in komischen Zeiten, weil, na, ganz davon abgesehen, dass die fahren dann halt los, Danny ist am Steuer und Danny hält das Auto komplett gerade auf dem Abgrund zu im Autohaus, also wäre halt weitergefahren, wären sie runtergefallen und Ward schreit dann halt Stopp, Stopp, Stopp, er hält das Auto an, ganz cool, in der Fast and the Furious-Manier. Und da musste ich echt kurz Pause machen und denken so, wow, der Junge ist mit 10 Jahren abgestürzt, landet irgendwo im Himalaya und kann Auto fahren. Das dachte ich mir auch die ganze Zeit, als er halt Auto gefahren ist während der Serie, Alter. Junge, wie, das ist doch rein logisch nicht möglich. Wobei ich mir dann wiederum dachte, es könnte ja sein, dass wir in einer der nächsten Staffel erfahren, dass Kanlan ja gar nicht so ist, wie wir das dachten. Oder dass er doch vielleicht doch teilweise ein bisschen anders ist. Teilweise auch zum Beispiel vielleicht auch Autos oder so existieren, wo er denn auch mitgefahren ist, ne? Könnte ja sein irgendwie. Zu dem Zeitpunkt habe ich es mir auch noch gedacht, aber gerade im späteren, wo denn Davos auftaucht, wurde mir klar, das war einfach ein Logikfehler. Oh. Weil mit Davos redet er viel über Kanlan und auch wie sie den schnellsten Eselwagen, glaube ich, hatten, bla bla, also da war nie. Das wurde schon sehr, sehr mittelalterlich Kanlan gestaltet. So wie ich es jetzt rausgehört habe, gerade aus dem Gespräch mit ihm und Davos. Und ich glaube, das ist einfach nur ein Logikfehler. Vielleicht ist es auch nicht so. Vielleicht ist es auch wie Oliver, dass er zwischendurch noch kurz in Russland war. Oder in China. Oder sonst wo. Kann natürlich sein. Glaube ich aber tatsächlich nicht so. Glaube ich nicht. Ja. Wie Werden wir ging ja es denn sehen. weiter? Hat mich aber auch ein bisschen gestört. So, wie ging's weiter? Also in dem Moment wurde Ward, denke ich, ziemlich genau klar: Fuck, das ist Danny. Und Ja. fuckity fuck, der Junge will meine Firma. Ja, Was und ja eigentlich gar nicht so wahr ist. Aber das dachte sich Ward. Und er ja. wollte die Firma natürlich nicht abgeben. Nee, Watts wollte es auch nicht wahrhaben, dass es Danny, selbst wenn er wüsste, dass es Danny ist, er, na, will es einfach nicht wahrhaben. Und in der Zeit, was auch noch in den Folgen passiert ist, dass Joy mit dem Gedanken gespielt hat, dass es vielleicht doch Danny sein könnte. Und sie natürlich auch gerätselt hat, mit Ward gesprochen hat, Ward aber die ganze Zeit meinte, dass es doch auf keinen Fall Danny, auf keinen Fall vergiss es, weil er, naja, die Firma halt nicht teilen wollte oder 51% der Firmenanteile abgeben wollte. Ja, vor allen Dingen 51% ist halt schon blöd, weil dann verliert man das komplette Stimmrecht. Wo ich mich Ja. aber auch wieder frage, die beiden waren zu gleichen Teilen Partnern, so wie ich es jetzt mitgekriegt habe, also Harold und der Vater von Danny, ich habe leider den Namen vergessen. Warum kriegt Danny 51%? Okay, die Firma heißt Rand, aber so wie ich es rausgehört habe, haben beide zusammen die Firma gegründet. Deswegen. Es ist natürlich wichtig für die Story, dass gerade Danny 51% kriegt, auch im späteren Verlauf. Aber jetzt mal rein, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, wirtschaftlich gesehen hat es für mich auch wenig Sinn gemacht. Also es macht schon Sinn, wenn Danny 50% kriege und die anderen zwei 25%, weil so sind ja 50% von den beiden aufgeteilt, weißt Ja, das hätte Sinn gemacht. du? Ja, yeah, Aber aber halt Danny 51, da kriegt ja frage ich mich auch. 51%. Ja. Meine ich halt, ja. Also auf jeden Fall sehr komisch. Vielleicht haben wir Aber da auch was verpasst. da werden wir wahrscheinlich. Ja, ich denke, ich meine, die Firma heißt auch nicht Rand & Meacham, sondern einfach Rand. Ich denke, dass das vielleicht Dannys Vater mehr Geld investiert hat oder der klügere Mann war. Was weiß ich. Ist ja auch egal. Ja, Ich glaube, ja. ja, erzähl weiter. Ich wollte schon zum nächsten Thema kommen. Ja, mach bitte. Ja, dann würde ich sagen, ist es das passiert, dass er nochmal Colleen aufgesucht hat. Ich In glaube, ihrem vorher hat er was Dojo. anderes gemacht. Und zwar hat er vorher, ist er an das alte Haus seiner Eltern gegangen. Oder wollte. Und ja, hat dann natürlich oben hingegriffen und den Schlüssel gefunden, der seit 15 Jahren da liegt. Ersatzschlüssel, aber das Schloss wurde ausgewechselt. Dann dachte er sich, ich bin ein nicer Dude. Springe ich einfach mal zwei Stockwerke hoch und kletter durchs Fenster rein. Und da wird ihm ziemlich genau klar, dass da jetzt jemand ganz Bestimmtes drin wohnt, nämlich Joy. Und auch das fand ich ziemlich komisch, weil Joy war ja mit Danny in der Kindheit ziemlich cool. Und gerade seine Eltern waren ja sowas wie Onkel und Tante für ihn. Die sind verreckt und sie zieht da ein. Warum? Aber ist okay. Soll ja auch Menschen geben, die komisch sind. Auf jeden Fall wohnt jetzt Joy in seinem alten Elternhaus. Da hat er noch den Hund eingesperrt und irgendwann wurde das Joy dann halt klar, aber das kommt auch in späteren Folgen. Aber ich denke, danach geht er dann ins Dojo zu Colleen nochmal. Ja, und wobei ich glaube, Colleen war das auch so, dass sie ihn gar nicht so recht auch da haben wollte, so wie ich es mitbekommen habe. Oder? Colleen wollte Danny erstmal nicht da haben, nein. Nee, also sie hat, selbst wenn sie es, als sie es gesehen hat, und sie hinterher gelaufen ist, hat sie gesagt, Ja, nee, sie aber. will damit nichts zu tun haben, Richtig, ne? weil sie damit nichts zu tun haben wollte. Sie wollte da nicht mit rein. Ja, und dann haben sie halt ein bisschen getanzt. Also mit getanzt meine ich jetzt ein bisschen konfuse ausgetauscht und Danny hat gezeigt, was er drauf hat. Da war Colin halt positiv überrascht von. Aber das war es eigentlich, glaube ich, auch für die Szene, ne? Ja, also da hätte es bei uns auch irgendwie schon Klick machen können. Weil, glaube auch spätestens da sagt er irgendwann. Sagt er es da schon? Nein, da Was sagt sagt er er es noch denn? nicht. Nein, da sagt er es noch nicht. Ich bin Iron Fist. Ja, Iron Fist sagt er schon, aber was er danach sagt, das kommt jetzt erst und zwar in der vierten Folge. Denn es ist nun mal so, dass er jetzt auch schon mehrere Gespräche mit Ward und Joy geführt hat und Ward und Joy zu dem Entschluss kamen, wir wollen ihn nicht in der Firma haben. Wir glauben, das ist Danny mittlerweile, aber wir machen so. Wir geben dir 100 Millionen Euro und du änderst deinen Namen und dann ist alles gut. Genau Findet Danny und. nicht so geil? Was? Na und? Ich hab nicht genau und gesagt. Ja, aber du hast und gesagt, oder nicht? Achso, ja, ich wollte jetzt sagen hier und, Danny wollte halt das Geld nicht und habe ich es, glaube ich, nicht gesagt. Dass Danny halt das Geld nicht wollte und es ihm rein um die Firma geht und nicht um das Geld. Das habe ich auch so nicht mitbekommen. Mein Hauptpunkt war, ich nehme die 100 Millionen, aber ich ändere meinen Namen nicht. Weil er gesagt, ich bin Danny Rand und das wird auch immer so bleiben. Ja, das hat er gesagt, aber als er weggegangen ist und es geht mir nicht um das Geld, das hat er auf jeden Fall gesagt. Okay, das hatte ich so gar nicht mehr im Kopf. Weil ich dachte mir in dem Moment, okay, halt nochmal so, ne? Das ist halt einer der, ne? Dem ist Da. die Firma halt wichtig. Ja, genau. Ja. Definitiv, das kann so sein. Ja, und dann kommt es irgendwann dazu, dass Joy ihn nochmal anruft, nachdem er bei ihr zu Hause war. Das überspringen wir jetzt einfach mal, sonst gehen wir einfach zu tief ins Detail rein. Wir gehen richtig krass ins Detail, merke ich gerade. Ja, aber das ist okay. Ich habe noch 2 Stunden, bevor ich ins Bett muss. Also, dann lädt ihn Joy nochmal zu sich ins Büro ein. Und dann hat sie gesagt, okay, komm, erzähl mir deine Geschichte, ich höre es mir an und biete ihm was zu trinken an. Und so nach ungefähr 5 Minuten Gespräch merkt Danny so, verkackte Scheiße, da war etwas in meinem Getränk drin. Und dann kippt Stimmt. er um. Den kippt er um und ja, die nächste Szene ist, wie er aufwacht, angekettet an einem Bett. Und dann ist er in einer Psychiatrie. Weil Ward und Joy ihn eingeliefert haben. Und jetzt kommen wir auch gleich auf einen wichtigen Punkt in der Serie, ne? Einen ziemlich wichtigen, ja. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass Ja. das Wort ihn eingewiesen hat, weil er glaubt, es ist Danny, aber ihn loswerden will und Joy sich nicht ganz so sicher ist. Joy Genau. hadert aber die ganze Zeit mit sich, hätten wir ihn einliefern sollen, wenn das wirklich Danny ist und er erzählt die Wahrheit, dann hätten wir das ja gar nicht tun dürfen und bla. Aber er sagt halt, nein, das ist nicht Danny, obwohl er es natürlich ganz genau weiß eigentlich. Nur er will ihn einfach aus dem Weg schaffen, ohne ihn umzubringen. Ja, genau, bei dem Gespräch mit Joy muss man auch dazu sagen, dass Danny versucht hat, wirklich alles zu erzählen und Begriffe wie Kanlan, Iron Fist und so benutzt hat und dann dachte einfach Joy, das ist wahnsinnig, der Typ und ein bisschen, ne? Ja, selbst Und wenn es Danny wurde ist. misstrauischer. Selbst wenn, ja. Genau, dann taucht jemand oder trifft vorher Ward auf den. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall taucht in den nächsten Szenen jemand ganz Wichtiges auf. Und zwar Harold Meacham. Genau. Ganz unerwartet, weil der ist ja eigentlich seit 12 Jahren tot. Und da Danny in der Psychiatrie und Drogen geschmuggelt hat, denkt er, wobei, haben wir das so noch nicht gesagt, ne? Dass Harold ja in seiner Psychiatrie in seinem Raum auch taucht. Genau, Harold taucht in der Psychiatrie auf. Da Und kannten die ihn Danny. schon. Da kannten wir ihn übrigens schon. Ja, ich glaube auch, aber lassen wir das einfach mal weg. Ja. Ja, und Danny denkt halt, dass er unter Drogen ist, weil er eh schon an die Medikamente, keine Ahnung, 10 Medikamente geschluckt hat und dass es halt nur eine Wahrnehmung ist, eine Halluzination, die er da sieht und dachte sich halt nichts groß bei. Er sagte einfach, okay, ich habe jetzt beim Meditieren wahrscheinlich Harold gesehen, aber das bringt mir auch alles nichts. Und ja, es folgen viele oder ich, na, was heißt viele, 4, 5 Gespräche mit einem Psychiater. Und da sagt er das erste Mal, ich bin die Iron Fist, also I am the Iron Fist and I am the Destroyer of the Hand. Und da hat es bei mir das erstmal Klick gemacht, bei dir wahrscheinlich nicht. Aber bei mir auf jeden Fall. Denn Ja. The Hand oder The Hand kennen wir schon. Denn die Organisation um die Hand, oh Gott, um die Hand, sag ich, wir bleiben aufs Deutsch, die Organisation um die Hand war schon der Endgegner, beziehungsweise der Gegner von Daredevil in der zweiten Staffel. Aha. Und da hat es bei mir schon Klick gemacht und ich dachte so, wuh, das ist ja schick. Das finde ich cool. Genau, dann Hat dich das eigentlich irgendwie getriggert? Hattest du da irgendeine Idee nö, oder? Nee, gar überhaupt nicht, ne? nicht. Überhaupt nicht. Ich dachte mir halt nur so, Faust und Hand halt so. Muss unbedingt ein Gegenpunkt sein, weißt du, Hand, Faust. Ja. Dachte ich mir so. Ja, der Psychiater hat noch dann ein paar Fragen gestellt, ob das halt wirklich Danny ist und halt mit der Zeit wohl immer mehr Fragen gestellt und bemerkt, dass er irgendwie alles weiß, was auch ein Danny wissen kann. Sollte. Müsste, ja. Müsste, genau. Und naja, dann bekommt, dann macht, Joy macht sich dann halt Gedanken und kommt auf die Idee, dass sie ja, weil sie damals ja Geschwister. Moment, waren sie jetzt eigentlich Geschwister oder Halbgeschwister? Weder noch. Sie wären Geschwister gewesen. Nein. Danny war ein Einzelkind und Joy und Ward waren die Ach. Kinder von Harold. So war das, ich habe jetzt Ward und Johnny Dings verwechselt, ja. Genau, in der Kindheit haben sich ja immer diese M&Ms oder so geteilt. Oder die schwarzen raussortiert und dann hat Joy ja M&Ms in der Dings gepackt, einen Briefumschlag an Danny geschickt. Als Danny den Briefumschlag öffnete, hat er halt die schwarzen raussortiert und genau, dann kam Colleen in die Psychiatrie, wollte Danny besuchen. Genau, da ist Colin wieder aufgetreten. Um zu gucken, so. Weil er sie angerufen hat. Er Weil meinte, er sie ich brauche angerufen unbedingt hat. deine Hilfe. Wichtiger Punkt. Er hat sie angerufen, du bist die Einzige, der ich vertrauen kann. Und ja, die Mädchens haben mich hier weggesperrt, weil die glauben, ich bin behindert oder wollen mich nicht haben. Du musst mir unbedingt helfen. Genau, sie kam dann auch tatsächlich dahin. Wie Wollte unerwartet. sich nur kurz, ja. Wollte sich halt eigentlich nur kurz mit ihm unterhalten oder wusste selber nicht, was sie da tut. Aber Danny gab ihr dann den Briefumschlag zurück und bat sie, dass Joy den Briefumschlag halt erhält. Und ja, Colleen hat das dann auch ausgetragen, den Briefumschlag. Ging dann zu Wendt, zu Joy und hat ihr den Briefumschlag zurückgegeben. Sie hat ihn geöffnet und wusste sofort, hat geheult. Okay, das ist Danny. Ja, natürlich hat sie geheult, wie mich das aufgeregt hat. Ja, definitiv, so war das. Und ich glaube ja, dann wieder hin und her, dann hat sie sich wieder mit Wort in die Haare gehabt von wegen, ja, Mann, das ist doch Kacke, ich hab doch gesagt, das ist ja. Und jetzt müssen wir ihn da unbedingt rausholen, aber er denkt sich, nö, ich warte nicht auf die Meachams. Denn er hat da einen Kumpel getroffen irgendwie, also einen Freund gefunden, der ihm am Anfang noch umbringen wollte. In der Psychiatrie, also auch. Klapsi. Ja, mit dem ist er rumgelaufen, er war halt festgekettet und er so, ey Kumpel, kannst du mich nicht losmachen? Das wäre echt super. Hat er gesagt, was sollen sie machen? Mich ins Irrenhaus stecken? Fand ich natürlich witzig, weil, naja, die sind da schon drin. Und dann hat er gesagt, yo, ich gehe jetzt hier raus, hat ein paar Wärter, beziehungsweise ein paar Leute da verprügelt, hat dann die Iron Fist, ich glaube, das erste Mal Ja, aktiviert. ja. Erste Mal aktiviert und hat dann einfach mal eine komplette Wand eingerissen und ist dann rausgegangen. Und damit dürfte dann auch Folge 4? Ja, Folge 4 enden. Was wir noch früher erfahren haben, also vor der Iron Fist, dass er dem Psychiater mehrmals erzählt hat, dass er die Iron Fist rufen kann, wenn er Schmerzen, wenn ihm Schmerzen zugefügt werden. Was ja später irgendwie der Serie halt komplett dann, ne? Quatsch ist, er kann sie Quatsch permanent ist. rufen. Genau. Also nicht permanent, aber wenn das Chief voll aufgeladen ist, dann geht das wieder. Teilweise. Ja, dann haben wir die Folge 5. Ja, wir haben jetzt ein bisschen auch übersprungen, aber Folge 5. Niemand kennt seine eigenen Beweggründe, beziehungsweise Underleaf Plug Lotus, geschrieben von Uta Briesewitz. Ganz wichtig. Regie hat da geführt, Uta Briesewitz. Gute Oder. Einzige Mal eine Frau am Werk. Und das Drehbuch hat geschrieben Christine Chambers. Auch da, glaube ich, das einzige Mal, dass eine Frau am Drehbuch saß. Also die war sehr weiblich, die Folge. Beziehungsweise hinter der Kamera. Aber dann passierte der nochmal da, weil der Titel sagt noch leider überhaupt nichts. Weißt du was? Ich mach mal jetzt nebenbei Netflix auf und gucken mal ganz kurz in die Serien rein, damit wir noch ein bisschen mehr Knowledge gedroppt haben. Ja, Aber da erzähl, war das. wenn du eine Ja, auf Idee jeden hast. Fall hat er in der Folge, oder zumindest nachdem er aus der Psychiatrie ausgebrochen ist, Colleen aufgesucht und sie gebeten, dass er, naja, dass er halt bei ihr übernachten kann, schlafen kann. Und sie Ja. angefleht, dass er ein, zwei Nächte da bleiben kann. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht, hat er da auch schon. Nee, war noch gar nicht in der Firma. Das ist ja Quatsch. Nee, er Das hat kam ja gesagt, später. er will, glaube ich, irgendwas bezahlen. Ja, ich bezahle, hat Colin wieder gesagt, ja, das war kein Geld. Meinte er auch, dann kann ich aber hier den Unterricht übernehmen oder Schüler anheuern. Da hat Genau, sie ihm nicht genau. geglaubt, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen hin und her. Da müssen wir jetzt auch nicht ins Detail gehen. War das auch schon die Folge? Genau, ich glaube auch, das war die Folge, wo er Ward verfolgt hat, wo er denn auf Harold getroffen ist, oder? Ja. Ach, lass mal weiterreden, wir müssen jetzt nicht hier jede Folge abklappern. Nein, Nein. tatsächlich haben wir einen kleinen chronologischen Fehler gemacht, denn in Folge 4 trifft er Harold. Ich gucke nämlich gerade die Folge nochmal nebenbei und kann jetzt natürlich noch ein bisschen was dazu sagen. Er trifft in Folge 4 schon Harold und Harold sagt, ist natürlich sehr, sehr froh, dass Danny wieder da ist. Und sagt, ist doch super. Und Ward sagt, er ist eher so semi-geil, weil der will ja die Firma haben. Und sagt, Harold, weil wir merken langsam, zwar sitzt Ward am Tisch, aber eigentlich leitet immer noch Harold die Firma. Er sagt, alter Maul, Danny kriegt die Firma. Und Ja. im Handumdrehen hatte Danny auf einmal einen Anzug an und hat die Pressekonferenz gegeben, dass er wieder da ist und sich alle freuen. Und so ist das. Das war Folge 4. Genau, was wir Damit aber ist noch die Folge. vergessen haben, finde ich ein wichtiger Punkt ist, dass wir Harold halt früher schon gesehen hatten, wie eine Stimme zu ihm gesprochen hat, und zwar die Hand, die ihm gesagt hat, was er zu tun habe. Stimmt, ja. Weil dann auf die Knie gehen musste, in die Scherben rein, in die Glasscherben. Und ja. Ja, das ist natürlich auch wichtig, dass man erfährt, dass auch irgendwie ja wie Jim ein bisschen mehr mit der Hand zu tun hat. Das war tatsächlich ziemlich wichtig. Gut, Folge 5 startet damit, dass Danny jetzt sein eigenes Büro hat. Und zwar das Beste, das hat Harold ihm auch gleich gegeben. Das war das alte Büro seines Vaters. Und eine Konferenz darüber stattfindet, wie etwas verkauft werden soll. Ganz grob gesagt, sie haben ein Heilmittel gegen irgendwas, ich sage jetzt mal Krebs. Herstellung kostet 5 Euro und die wollten die Pille für 50 verkaufen. Und meinte Danny, dumm wie er ist, aber wie können die doch für 5 Euro verkaufen? Dann können es mehr Menschen nehmen und mehr Menschen sind heile. Alle lachen ihn aus und sagt er, weißt du was, fickt euch, ich habe 51%, wir machen das so. Ja. Fand der Aufsichtsrat um alle drumherum nicht so geil, aber hat ihn nicht gejuckt. Weil er hatte 50%. Genau, was er auch sagte, warum sollen wir andere Menschen leiden lassen auf unsere, damit wir dadurch verdienen? Und da hat man auch gemerkt, dass Danny ein ziemlich gutes Herz hat. Daraufhin hat er gesagt, lasst es uns nur zu Produktionskosten verkaufen und hat das halt durchgesetzt, wie er schon sagte. Genau. Was ich ziemlich witzig fand, auch die nächste Folge, weil das passiert jetzt ein, zwei Mal, wo er einfach in eine Konferenz kommt und einfach überhaupt nichts peilt, fand ich ein bisschen witzig. Ja, fand ich. Da fand jedes Mal, wenn er im Konferenzzimmer saß und irgendwas entschieden hat, da habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt, weil, naja gut, ich komme ja auch beruflich aus ein bisschen aus dem Wirtschaftszweig und ja, das kannst du eigentlich nicht machen, Alter. Dann machst du Nee. deine Firma einfach kaputt. Ja. Ich meine, wir machen zwar keinen Verlust, aber ohne Gewinn funktioniert das halt nicht. Und da dachte ich so, wow, ich meine, du bist eigentlich erst 10 in New York so, aber Alter, dein Ernst? Naja, auf jeden Fall, die nächste Szene ist dann, wie er wieder ins Dojo geht, auf einmal mit einem dicken Anzug und sagt zu Colleen, also wir treffen übrigens das erste Mal Claire, denn Claire wird kampftechnisch, also wird im Dojo unterrichtet von Colleen. Was mich natürlich ein bisschen gefreut hat, weil ich habe Claire wiedergesehen. Mir sagt Claire das kennt. überhaupt nichts. Ja, die sagt das natürlich überhaupt nichts, aber ich kenne sie natürlich aus anderen Serien noch und der Dialog zwischen Claire und Colleen war ungefähr so. Ich möchte unbedingt Kampf kurz über mich selbst verteidigen können, weil ich habe viel zu oft daneben gestanden und habe nur gesehen, wie die guten Jungs verprügelt wurden, ich sie zusammengeflickt habe und selber nichts machen konnte. Fand ich natürlich cool, weil ich natürlich direkt wusste, worum es ging. Ja, und dann kommt Danny rein und sagt, ja, Colleen, bist ja ein süßes Mäuschen, wollen wir nicht mal was essen? Dann meint sie, ja, nee, ich kann nicht, ich bin voll verschwitzt. Aber meint, das ist ja kein Problem, ich habe das Essen mitgebracht, dann kamen ein paar Leute rein, haben das Essen gebracht. Das war ihr extremst unangenehm, man hat irgendwie auch gemerkt, eigentlich will ich das nicht so. Und hat Claire gesagt, ach, wisst ihr was, ich habe noch nie so ein geiles Essen bekommen, ich bleib jetzt einfach mal da. Und wie durch Zauberhand hatte Danny natürlich alles perfekt dreimal mit. Er hatte drei Gläser mit, er hatte drei Gestecke mit und er hatte auch dreimal einen Hauptgang mit. Warum auch immer, hat natürlich sehr gut gepasst. Danny plant halt voraus. Muss man ihm mal lassen. Ja, und dann ein blödes Gespräch, also halt ein ganz normales Gespräch. Danny will erzählen, worum es ihm eigentlich geht, dass er wirklich der Iron Fist ist, Destroyer of the Hand. Und irgendwann sagt Claire so, Alter, wird mir ein bisschen abgespaced, ich hau mal ab. Und dann sitzen Colleen und Danny ungefähr, also Serienminuten, 10 Minuten ungefähr alleine und erzählen erstmal. Ja, und dann verlässt er sie schon wieder. Nee. Vorher sagt er noch, dass er, naja, dass, ob die sprechen nochmal, ob der jetzt Nächte bleiben kann, weil Colleen meinte irgendwie, du musst ihn früher abhauen. Meinte, ja, ich zahle auch, ich bin jetzt Milliardär und hat Colleen gesagt, nee, und dann meinte er, ja, ich habe das Gebäude hier gekauft, das gehört mir. Stimmt. Auch so geil. Er ist seit einem Jahr, einem Tag Milliardär und kauft erstmal was. Also in Deutschland wäre das bürokratisch gar nicht möglich gewesen. Ja. aber ist natürlich auch nur eine Serie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Amis innerhalb von einem Tag ein Gebäude kaufen können. Aber war natürlich lustig, weil er sagte, ey, ganz ehrlich, eigentlich, was du machst, ist mir egal, weil Miete brauchst du eh nicht mehr zahlen. Und dann hatten wir einen Szenensprung. Und zwar der ganze Aufsichtsrat rund um Ward, Joy und der Rest beraten sich und sagen, Alter, das, was Danny da macht, ist vollkommener Blödsinn und wir müssen ihn loswerden. Und Joy sagt, ja, geht nicht. Und Ward sagt eigentlich auch, das geht nicht, weil er weiß, das kriegt er sonst Ärger mit Papa. Aber der Aufsichtsrat, gerade um den Herren mit einer maximal pigmentierten Haut, ich weiß leider nicht, wie der Charakter heißt oder der Schauspieler, auf jeden Fall, der wird sehr klar deutlich, dass der absolut nicht dafür ist. Ja, aber ich weiß auch gar nicht, was bei dem Gespräch rauskommt. Auf jeden Fall sollten Sie Danny auf jeden Fall an der kurzen Leine halten. Und ihm nicht mehr so eine Scheiße erlauben. Ja. Ich skippe jetzt mal ganz kurz durch die Folge, ob ich weiß, was hier noch so passiert. Genau. Oh, wichtiges Thema vergessen. Nee, aber also wir haben in den vorigen Folgen leider ein paar Ja, also grobe ich Fehler will gemacht. jetzt echt nicht jede Folge durchgehen, sondern nur grob die Serie Natürlich. eigentlich. Auf jeden Fall findet Danny heraus, dass über seine Firma synthetisches Heroin hergestellt wird, wo ein Drache ohne Flügel drauf ist. Und kriegt leider nicht mehr zusammen, wie genau. Aber auf jeden Fall sagt er zu Colleen: Hey, wir müssen die mal aufhalten. Ich brauche Rückendeckung. Sie ist natürlich dagegen, lässt sich aber überreden. Und dann ziehen sie sich um. Also er zieht sein Hoodie an, sie auch eine warme Jacke, weil es kalt draußen ist. Danny ihr Samurai-Schwert um und dann gehen sie los in die Docks und verfolgen bzw. beobachten den Herointransport oder Import. Dann geht's hin, Danny muss ein bisschen kämpfen und drei Laster fahren vor und in einem sieht er das Heroin drin, springt da rein, will's untersuchen und wie soll's auch anders sein, kommen zwei Typen an und sagen, den können wir wieder zumachen, alles super. Und auf einmal steht Danny hier drin, was tue ich jetzt? Naja, er läuft weiter, findet eine Tür, macht die Tür auf und dann ist da ein Wohnzimmer drin, in dem Truck. Ein großer, breit gebauter Typ und ein Waschlappen. Der Waschlappen ist der Typ, der das alles herstellt. Also der hat die Formel für das synthetische Heroin herausgefunden und fährt wohl im Truck mit, weil er zu Hause nicht sein darf. Und Er wird halt erpresst, weil sonst bringen die seine Tochter um. genau, das erfahren wir zwar erst später, aber genau das. Aber sowas war auch eigentlich schon zu erwarten. Ja. So ein Lappen wie er war. Wenn richtig böse Leute sehen nicht so aus wie er. Ja, denn ganz unerwartet prügelt sich Danny natürlich mit dem großgebauten Russen. Und beim Kampf wird der Doktor verletzt, beziehungsweise der Chemiemensch wird verletzt und kriegt ein Messer in den Bauch, ne? Genau. Genau, Danny macht den anderen Typen halt fertig, schnappt sich den Doktor und aktiviert seine Iron Fist, das zweite oder wahrscheinlich auch schon dritte Mal in der Serie, zerschlägt die Tür und dann ganz, ganz logische Szene natürlich. Colleen hat sich ein Auto geklaut, ist den hinterhergefahren, hat natürlich vorher den Lambo oder womit sie dahin gefahren sind, erstmal stehen lassen, den Danny wieder gefahren ist, ganz komisch. Hat sich dann da ein SUV genommen, ist den hinterhergefahren und Danny nimmt sich den echt übergewichtigen, dicken Doktor, springt auf die Heckscheibe und keiner fällt runter, alles super, sie hält an und ja, blöd, der Doktor ist verletzt. Und dann bringen sie ihn schon ins Dojo, rufen Claire an und sagen, hey, wir brauchen wieder mal einen Doktor, nur eine Krankenschwester und da wird Claire wieder klar. Echt jetzt, das vierte Mal und wieder treffe ich einen Selbstjustizler, der Hilfe braucht. Damit endet die Folge. Hast du noch irgendwas beizufügen? Ich habe tatsächlich nur zwei Punkte beizufügen, die wir vergessen haben, aber ich möchte jetzt nicht aus der Chronologie rausgehen. Wieder kann man da noch eine dazu dichten. Achso, weil wir vorher was vergessen haben. Ja, zwei Sachen. Ja, sonst hau doch Kleine. einfach raus. Hau doch einfach raus. Soll der Geiz. Naja, erstmal haben wir vergessen, dass Colleen Schüler hat, logischerweise, und irgendwann herausfindet, dass. Das heißt, herausfindet, er sagt es halt einfach. Naja, er nutzt quasi seine Dojo-Fähigkeiten, um sich Geld zu verdienen in illegalen Kämpfen halt. Stimmt, einer ihrer Schüler, ne? Genau, einer ihrer Schüler. Und naja, sie sagt dann so erstmal, das kannst du nicht machen, weil das ist eigentlich nur um zu verteidigen. Ich meine, das widerspricht dem Kodex und alles und macht das nicht zu häufig. Und ja, irgendwann. Ich weiß auch nicht mehr, in welcher Folge das war. Auf jeden Fall später geht Eine Folge Colleen. später wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Geht Colleen dann auch zu den Kämpfen, guckt sich das Ganze an und denkt sich so: Ich habe kein Geld. Eigentlich könnte ich mal mitkämpfen. Ja, geht dann in den Ring und kriegt dann einen zugeteilt und wie es auch kommen muss, gewinnt den Kampf. Sagt sich das Preisgeld ein und geht nach Hause und Froh, ich weiß nicht, hatte Danny davon schon erfahren? Nee, erst später, ne, nach dem zweiten Kampf. Ja, erst nach Oder? dem zweiten Kampf, genau. Genau, irgendwann dann bestreitet sie den zweiten Kampf gegen zwei Gegner, gewinnt den auch. Sagt dann Natürlich. wie, natürlich. Und das waren dann auch die Kämpfe. Und ich glaube, kurze Zeit später erfährt das dann auch Danny. Genau, bei diesem Lastertransport, wo wir ja diesen Chemielehrer da hatten, der dieses synthetische Heroin da hergestellt hat. Ja. Da sagt doch Danny doch noch zu Colleen, oder war das nicht bei dieser Szene? Ich weiß, dass du bei Kämpfen teilnimmst, aber ist okay. War das nicht da? Könnte sein, kann aber auch nicht sein, das weiß ich echt nicht. Ja, auf jeden Fall so. Da haben wir noch einen Punkt vergessen, aber den will ich jetzt rauslassen, weil dann schweifen wir wirklich komplett vom Thema ab. Okay. Dann kommen wir zur Folge 6. Die nennt sich Zweifel führen zum Tod. Immortal Images for Cave. Cave, ich denke, in der Folge geht es dann wirklich um die Kämpfe von Colleen auch. Ja, Drehbuch und so, das lasse ich jetzt mal weg, das kennt eh keine Sau. Jetzt, nachdem man das schon fünfmal vorgelesen hat, beim sechsten Mal kennt das keiner mehr. Ja, ich merke gerade, das ist komplett irrelevant. In der letzten Folge wird es nochmal cool, aber dann hat es sich erledigt. Ja, auf jeden Fall startet die Folge damit, dass wir in drei unterschiedlichen Spots klingelt's an der Tür und eine Kerze steht jeweils davor. Und das erste Mal in einem biochemischen Labor, würde ich sagen. Nee, Quatsch, das erste Mal in einem Restaurant. Das zweite Mal denn in einem biochemischen Labor. Und das dritte Mal denn, das ist ganz abgespaced. Da steht einer und singt Karaoke. Ich dachte, der wäre echt komplett besoffen. Dann schwenkt die Kamera um und da liegen bestimmt 15 Leichen, alle niedergemetzelt mit einem Samurai-Schwert und der Typ hört auf zu singen und nimmt die Kerze und denkt, und alle sagen, was sagen alle? Jetzt geht's los oder irgendwie sowas, ne? Jetzt ist es soweit, ja, irgendwie so. Ja, jetzt, ja, irgendwie so. Ja, auf jeden Fall, dann kommt das Intro und dann sind wir wieder bei Joy and Ward. Da wird einfach nur besprochen, Danny, das war also. Nachdem Danny schon die zweite Entscheidung getroffen hat, die echt fragwürdig war, haben Ward und Joy einen Krisenmanager beauftragt. Und Joy hat gesagt, Ward, kümmere dich darum, dass der Junge da ist um 16 Uhr. Wenn das nicht ist, ist echt Kacke. Und ja, dann catcht Ward Danny ab und er sagt, ja, nein, voll wichtig. Ich muss hier die Hand besiegen und deswegen muss ich jetzt nochmal weg, weil ich muss gucken, in welchen Lagerräumen der Laster steht. Mit dem Typen, wo ich mich geprügelt habe, weil da ist ja das ganze Heroin drin, das müssen wir unbedingt abholen. Sagt, da finde ich Kacke, aber ich komme mit. Sind ja nur sechs Lagerhäuser. Kriegen wir hin bis 16 Uhr. Und ja, dann sind sie natürlich die ersten fünf abgefahren. Ward zickt schon rum von wegen, ey, wir haben noch 10 Minuten und wir müssen noch fahren und lass uns mal wieder weg. Und er meinte, nein, ich gehe hier nicht weg, bevor ich diesen blöden Laster nicht gefunden habe. Ja, dann gehen sie natürlich in die letzte Halle rein. Und da steht dann der Laster. Danny macht den Laster auf und da ist der Kopf von dem Typen, den er noch zuvor bekämpft hat, aber nicht getötet hat, aufgespießt auf einer Stange und Ward dreht natürlich völlig durch, weil der sagt, Alter, what the fuck, was ist denn hier los? Aber Danny sagt, ja, der wurde bestraft, weil er mich nicht besiegen kann, die Hand ist irgendwie ein böser Verein. Und fahren Sie denn noch zu diesem Krisenmanagement? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Glaub nicht. Ich glaube echt nicht. Ja, zwischendurch wird immer noch mal wieder Claire und Colleen eingespielt, wie sie versuchen, den Doktor da am Leben zu halten. Ist natürlich recht schwierig, aber er sagt, nein, ich darf nicht ins Krankenhaus, weil wenn ich ins Krankenhaus gehe, dann stirbt meine Tochter. Da fragt er dann halt auch, dass seine Tochter stirbt. Da fand ich auch nice. Claire hat ja so eine komische Technik dann gewählt. Ich dachte, hä, was macht die denn jetzt gerade? Und dann irgendwas klickt immer, boah, das ist ja voll logisch, Alter, voll nice. Wo sie den Typen da gerettet hat, weißt du noch? Ja, davon Mit habe ich dieser alles keine Karte. Ahnung. Ja, das hat für mich voll wenig Sinn gemacht, weil ich von sowas absolut keine Ahnung habe. Naja, wenn er ausatmet, dann drückt er die Luft quasi gegen die Karte und die Luft kommt raus, also das Blut. Wenn er aber einatmet, klappt die Karte logischerweise zu, weil er halt Luft reinzieht und da kann keine mehr Luft reingezogen werden, verstehst du? Ja, doch. Das ist ja voll klug. Ja. Dafür hätte ich aber meine Büchereikarte gegeben, nicht die Kreditkarte. Ich fand's auch nice, wie im Moment. Ja, ich hab viel Geld. Egal, was es kostet. Ich brauch doch nicht dein Geld, du Vollidiot. Nenn das Zeug noch nicht sehen, ne? Ja, das war so. Ich hab seit gestern eine Lotto gewonnen. Nimm mein Geld, shut up and take my money. Ja. Weiter im Text. Die nächste Szene zeigt, wie der vorher, ich sag jetzt einfach mal, ich bin echt nicht rassistisch, aber ich sag mal, wie der schwarze Mann im Aufsichtsrat. Ist aber auch geil, ne? Der schwarze Mann spielt wieder den Bösen. Das ist nicht gut, Marvel. Ja, aber nicht den ganz Bösen. Nein. Spielt ist falsch. Setzt er sich dahin, holt Ward und Joel ran und sagt: Ja, der Rat hat einstimmig beschlossen, ihr drei seid raus aus der Firma. Und das ist natürlich komisch gewesen, weil bei Ward haben wir immer zwischendrin gesehen, der hat so ein Privatkonto-App auf seinem Handy und dann waren da immer, keine Ahnung, 25 Mille drauf und ich dachte mir schon so, wow, zwackt er sich vielleicht was ab oder macht er noch andere Geschäfte? Ja, und dann waren sie auf einmal raus und war natürlich kacke. Wo ich mich dann natürlich gefragt habe, logisch gesehen dürft Danny hat ja 51%, also damit absolute Mehrheit. Und ja, dann bleibt für die anderen 49%, dann hätte ich gedacht, dass beide dann 44,5% der Firma haben und der Aufsichtsrat einfach nur doch da ist, um zu checken, aber da bin ich auch nicht so in der Materie drin, gerade im amerikanischen Recht nicht. Aber wie kann denn der ganze Aufsichtsrat bestimmen, dass die drei mächtigsten Menschen aus der Firma rausgeschmissen werden? Das habe ich mich auch gefragt, aber das weiß ich nicht. Ja, gut, vielleicht kann uns ja jemand, der uns hört, das erklären. Das würde mich extrem interessieren, weil da muss ja irgendwie muss er ja auch einen logischen Hintergrund sein. Kann man nicht darauf schieben, ja, das sind Comics, da macht sowas Sinn. Da muss ja auch irgendein logischer Hintergrund sein. Dann ist es, glaube ich, so, treffen wir jetzt das erste Mal Bakuto? Wir nicht. Ich glaube, der wäre später. Doch, oder? Nee, ich glaube, den treffen wir erst in der 9. Folge. Folge 9. Aber was in der Folge dann noch passiert ist, Den treffen wir erst in Folge 7. ja, Folge Moment, wir 7. sind in Folge 7, du hast 9 gesagt, ne? Wir sind in Folge 6. 6, ja, gut. Auf jeden Fall. Gott. Ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. Naja, nee, du kannst jetzt erzählen. Ich glaube, da war auch die Szene. Ich glaube, du weißt, dass ich schon ein bisschen davor war. Wo Ward zu. Moment. Moment mal. Wir haben einen Punkt weggelassen, wo Ward erfährt, dass Dings lebt. Harold. Was? What? Ward, ja. What weiß das schon seit Anbeginn? Weißt du schon seit Beginn? Ja, Mann. Sicher? Danny ist doch What gefolgt. Die Ja. Höhlen. Okay. Ja gut, kann sein, dass ich da ein bisschen was verpasst habe. Auf jeden Fall kann man jetzt sehen, wie Ward dann zu Harold ins Büro geht. Aus welchem Grund weiß ich nicht. Und da zwei Leichen liegen und Harold bearbeitet die mit einem Hammer, um die Zähne rauszuschlagen, damit es halt keine forensischen Beweise gibt. Und da merkt man Das schon, ist erst okay. später. Später? Bist du sicher? Welche Ziemlich. Folge? Weiß ich noch nicht, aber es ist auf jeden Fall später, weil ich seit 2 Folgen die Folgen mitskippe. Entsprechend ist das da definitiv noch nicht passiert. Alter Junge, hör mal auf, mir die Folgen zu skippen. Ich habe keinen Bock an die chronologische. Ja, wir müssen uns ein bisschen chronologisch müssen wir uns daran halten. Auf jeden Fall, was in der Folge noch ganz Wichtiges passiert ist, dass die Kerzen gelüftet werden. Und zwar lädt Madame Gao, auch bekannt aus Daredevil, die vermeintliche Führerin der Hand, Danny ein und sagt: Du hast jetzt 3 Kämpfe zu führen. Wenn du gewinnst, dann verzieht sich die Hand aus New York und lässt das Heroin auch hier. Dann nimmt es mit, das verschwindet. Und sagt Danny: Hast ja kein Problem, ich bin der Iron Fist und ich bekämpfe jetzt alle. Und dann geht es tatsächlich ziemlich lange, ich glaube fast bis ans Ende der Folge, wie er gegen 3 verschiedene Gegner kämpft. Und zwar auch genau wie die Kerzen verteilt wurden. Am Anfang kämpft er gegen das Doppelteam, die beiden Küchen, die beiden Köche aus dem Restaurant. gewinnt er natürlich, kämpft er gegen die Bio, nennt man die denn? Der Doktor der Biologie, die hat mit einer Spinne rumgespielt, also die war auf jeden Fall ziemlich creepy drauf. Und Ja, auch gerade nice. als sie sich verkleidet hat, beziehungsweise umgezogen hat, das fand ich schon extrem geil, weil sie natürlich, also sie hat mit Spinnengift um sich geschmissen und da Danny damit gelähmt. Und ja, das war schon interessant. Natürlich hat er dann zwischendurch noch kurz meditiert und mit seinem Dojo-Sensei da gesprochen und er hat gesagt, ey, du musst jetzt aufstehen, wie man das halt aus normalen Kampfsequenzen kennt. Man erinnert sich an seine gute alte Zeit, wacht auf und dann sind diese 50 Nadeln, die man im Körper hat, mit Spinngift gar nichts mehr. Dann kann man die mal ganz kurz bekämpfen. Und die dritte Station ist dann gegen diesen verrückten Samurai, der erst Karaoke gesungen hat. Das war wohl der schwerste Kampf für ihn. Hat er denn am Ende aber auch gewonnen? Dann denkt er sich, nice, ich habe gewonnen. Und ich kann jetzt die gute Tochter retten. Denn das hat Madame Gao nämlich auch noch gesagt. Beziehungsweise hat der Chemiker gesagt, die Hand hat meine Tochter und wir müssen sie befreien. Daraufhin ruft er sie an und da hat sie gesagt, hier die drei. Na, wenn du gewinnst, kriegst du alles, die Tochter und die Hand aus New York. Ja, und dann hat er gesagt, nice, ich hab gewonnen, dreht sich um und Madame Gao chillt dann da und auf den Knien ist dann die Tochter mit dem Messer am Hals. Und da kämpft er das erste Mal mit sich selbst und er sagt, ja, also eigentlich muss ich den Samurai-Typen jetzt töten, weil ich bin der Destroyer of the Hand. Aber ich kann jetzt auch nicht das Leben der kleinen blonden Tochter riskieren und entscheidet sich im Endeffekt dagegen, den Samurai zu töten. Was natürlich absolut gegen die letzten 15 Jahre spricht und auch seine Ernennung als Iron Fist, weil das ist natürlich ganz wichtig. Die Iron Fist bestützt Kan Lan von der Hand und generell immer. Und ja, in dem Fall hat er halt Kan Lan nicht beschützt und auch Hand nicht zerstört. Sich auch ziemlich wichtig. Und damit endet dann auch schon die Folge. Zwischendrin wurde nochmal gezeigt, wie Ward durchdreht, weil im Laufe der Serie wird halt klar, der ist irgendwie ein bisschen junkabhängig. Kriegt dann leider nichts mehr und fährt dann aus der Firma weg. Und denkt sich, fuck, wie komme ich jetzt an Schmerzmittel ran? Hält die Hand zwischen die vors Auto und knallt volles Brett diese Autotür zu und rennt ins Krankenhaus und sagt, ich brauche Schmerztabletten, ihr Opfer. Das war so unglücklich gelöst und so dumm, jeder Junk hätte es besser gemacht. Ich bin kein, aber ich weiß, jeder Junk hätte es besser gemacht. Ah ja, aber damit endet halt komplett die Folge und dann sind wir schon bei Folge 7. Steh auf und kämpfe. Falling with the Tree Roots. Jetzt sagst du mal wieder, ich habe echt lange Monologe hier immer. Ich habe jetzt auch mal Netflix offen und gucke jetzt die Folgen langsam durch. Sehr gut. Auf jeden Fall ist Danny denn wieder bei Colleen oder Colleen bei Danny, ich bin mir nicht mehr sicher. Und ja, die verstehen sich mittlerweile schon ein bisschen besser. Colleen empfindet Danny mittlerweile auch als einen guten, sage ich mal. Und das ist auch die Folge, wo sie dann Sexakt haben, ne? Also sich zum ersten Mal näher kommen, sag ich mal. Vögel hier? Ja. Genau, die Ja, ich sehe Vögeln. gerade, sie sind nackt. Genau, und Aber direkt nach dem Sex, ja? du hast aber vorher ein bisschen was vergessen. Und zwar tauchen jetzt die beiden Typen bei Harold auf. Und ja, Danny ist halt auch da und Harold killt die beiden. Und dann sagt Danny, Alter, du hättest sie nicht killen müssen. Also wie man das einfach kennt. Der Held sagt, man muss nicht immer töten. Er hat gesagt, wir mussten. Und ja, dann geht er auch wieder weg und lässt die Leichen da liegen. Dabei hat er sich verletzt und landet bei Colleen. Und da zieht er dann sein T-Shirt aus und wir sehen das erste Mal, dass er dieses Drachentattoo, was wir vorher nur Stimmt. auf dem Heroin gesehen haben, ohne die Flügel sehen wir es jetzt auf seiner Brust mit Flügeln, den Drachen mit Flügeln. Da sehen wir ihn das erste Mal. Und jetzt können wir wieder bei Stimmt. dir ansetzen. Ja, und direkt nach dem Sexakt wechselt die Szene auch perfekt zu Harold. Beziehungsweise zu der Szene, die ich vorhin nannte, wo Ward auf zu Harold ins Büro kommt und sieht, wie Harold zwei Leichen mit einem Hammer bearbeitet Genau. und auf sie einschlägt. zwischendrin noch will, das Wort übernimmt, aber er sagt, Alter. Ja. Ich Okay. übernimm mal. Also da merkt man auch schon als Zuschauer, okay, Harold ist komisch, nicht der, der vielleicht zu sein scheint. Ja, und gerade da ist mir klar geworden, was in der Serie ganz deutlich wird, wir haben nicht einen Bösen, sondern viele, viele Gegner für die Iron Fist. Einerseits ist es Ward, andererseits ist es Harold, denn es ist die Hand, wie wir später noch drauf zukommen, die Hand sogar zweimal. Also gerade in Iron Fist. Es ist untypisch für eine Serie, hatten wir in einer Staffel meiner Meinung nach mindestens 5 Gegenspieler. Und das hat mich zwischendrin gestört, weil die Serie damit sehr, sehr, sehr, sehr schnell erzählt wurde. Also in der einen Folge ist Harold gut, dann ist er böse, dann ist die Hand da, dann ist die Hand hier und das wird alles so schnell. Also ganz ehrlich, daraus hätte man wahrscheinlich 2 bis 3 Staffeln in einer Stunde machen können. Aber ja, da wird das erste Mal klar, dass Harold vielleicht doch ein bisschen crazier ist, als wir dachten. Ja, dann sagt er hier, ne? Ward, bring mal die Leichen weg und weil ich kann ja halt nicht weg, weil alle die ganze Welt denkt, ich bin tot. Deswegen musst du das machen. Und Ward nimmt dann die Leichen ins Auto und schmeißt sie in einen kleinen See, Moor, im Wald irgendwo rein. Genau. Ja, genau. Danach ist, glaube ich, noch eine Szene. Danach taucht Madame Gao im Büro von Danny auf. Absolut korrekt. Und ich weiß gar nicht mehr, was sie da erzählt haben, tatsächlich. Hast du einen Ich weiß Namen? nicht, was sie da erzählt hat, aber da wurde klar, dass Madame Gao mit in der Firma Rand ist. Weil die Docks, wo das Heroin geschmuggelt wurde, musste Ward ja kaufen, weil Harold es ihm befohlen hat, weil ihm vor der Hand befohlen wurde, die Docks zu kaufen. Oder das Pier. Ja, und da wird's komplett klar, Madame Gao steckt auch in der Firma Rand mit drin. Genau, habe ich entweder aufgrund des Englischguckens nicht herausgefunden oder herausgehört, oder es wird eigentlich gar nicht so, weil sie sitzt halt nicht im Aufsichtsrat. Und sonst laufen da nicht so viele Asiaten rum, aber sie ist halt trotzdem irgendwie mit dabei. Wie genau, weiß ich auch nicht. Vielleicht eine stille Teilhaberin oder sowas. Aber wenn wir jetzt weiter durch die Folge gehen, fällt mir gerade mal auf, dass das mit dem Rausschmiss vielleicht doch noch nicht passiert ist. Welchem Rauschmiss? Von den dreien. Ja, ich glaube, du hast doch ein bisschen früh. Ich hab dich halt einfach gelassen. Ich dachte mir halt, ist ja egal, wann das ungefähr passiert ist. So. Ja, das habe ich auch irgendwie ein bisschen vercheckt. Aber wir treffen heute und jetzt in der Folge das erste Mal Bakuto. Denn er steht vor der Tür und sie sagt, hey Bakuto, was geht ab? Bei Colin vor der Tür. Genau, bei Colleen vor der Tür. Mein Fehler. Ja, und er wirkt auf mich eigentlich im Endeffekt sehr ruhig, sehr sympathisch. Aber ich hatte von Anfang an irgendwie das Gefühl, der Typ ist mir zu ruhig und zu sympathisch. Hattest du da auch irgendwie ein komisches Gefühl oder dachtest du nur ein netter Kerl? Ich glaube, ich dachte da mir tatsächlich gar nichts. Ich dachte so, ja, okay. Ja, dachte ich mir nichts groß zu weit tatsächlich. Hallo, bist du Ja. noch da? Ja, bist du. Ich bin noch da, ich bin noch da, ich bin Ja, wir nur sind gerade am da. Überlegen, was denn als nächstes kam. Ja, und dann sind wir wieder im Dojo. Also. Szenenumsprung, Aufsichtsrat trifft sich wieder, bespricht irgendwas, was genau, weiß keine Sau. Das hat sich gereimt. Nice. Ja, und dann sind wir wieder im Dojo und zwar stehen alle Schüler von Colleen in einer Reihe und der bis jetzt auffälligste Schüler, auf den wir zwar nicht eingegangen sind, aber er heißt Daryl, rückt wieder in den Vordergrund und Colleen sagt, jetzt hast du endlich dein Stipendium, um da kämpfen zu üben. Ich dachte mir da schon, okay, also es gibt Football-Stipendien, bla bla, aber ich wusste gar nicht, dass es Kung-Fu-Stipendien gibt. Aber okay, ist ja nett. Ist ja schön für ihn. Jetzt kommt von der Straße, jetzt hat er ein Stipendium, jetzt kann er aus ihm was werden. Und ja, dann Lass mich nochmal kurz überlegen, wie ging es dann weiter? Weißt du zufällig, wie es weitergeht? Tatsächlich schon zu der Szene springen, wo Ward und Harold wieder miteinander reden. Ja, dann leg mal los. Ach genau, wir haben einen wichtigen Punkt vergessen, und zwar, ich weiß nicht, vielleicht hast du ihn erwähnt und ich war gerade AFK, aber Harold hat von Ward sein Konto komplett geleert. Wodurch, also, Moment mal. Kurz zusammenfassen. Doch, ich glaube, das mit der Firma ist schon passiert, weil pass auf, Ward wollte ja abhauen, also theoretisch, der wollte mit der Firma nicht so viel nichts mehr zu tun haben, weil so viel schief läuft, genau. Das haben wir vergessen zu sagen und hat ist auch zu Joy gesagt, ey, komm, lass einfach hier ein paar Millionen nehmen und einfach komplett neu anfangen, wie wir es wollten, weil, ne? Ja, stimmt. Doch, stimmt. Ja. Und ja, irgendwann, wo Ward komplett, sag ich mal, am Ende war, Junkie-mäßig, wollte er auch wirklich abhauen und hat sein Konto angeguckt und hat gesehen, ne, Moment, er wollte irgendwas bestellen, glaube ich, oder irgendwas anrufen oder einen Flug buchen oder so und hat halt gesehen, wie die gesagt haben, ihr Konto ist aber leer. Und hat halt nachgeguckt, Konto leer, ist zu Harold gegangen, hat gesagt, warum ist mein Konto leer, was soll der Scheiß? Und ja, Harold hat dann das Konto von Ward geleert, weil Ward ihm nicht gehorchen wollte oder so war das. Ja, irgendwie so ein Machtspielchen. Du hörst mir nicht zu, deswegen musst du jetzt Geld hinzu. Das alte Spiel, Daddy ist reich und Sohn hört nicht, deswegen gibt's kein Geld mehr. Genau, daraufhin eine kleine Auseinandersetzung gab es dann und danach Ganz kleine. eine ganz kleine, ja, wurde ein bisschen sauer, wollte sich das nicht gefallen lassen und hat Harold getötet. Er hat ihn niedergestochen. Niedergestochen. Und da dachte ich schon so, wow. Der Harold, dachte ich, ist jetzt sehr, sehr wichtig und jetzt stirbt er auf einmal mitten in der Staffel in Folge 7 und da haben wir dann noch die Hälfte. Das wird jetzt interessant. Da dachte ich tatsächlich, dass Ward der Böse ist, also, oder jetzt zu einem bösen Wort tatsächlich so ein bisschen, weil, ja, Der war ja die hat ganze halt, Zeit schon sehr unsicher. ja, irgendwie, der war die ganze Zeit eiskalt, sag ich mal, keine Emotionen im Gesicht, nix. Und dann sticht er seinen Vater nieder. Ja. Dachte ich schon, dass er jetzt die andere Schiene fährt, naja. Und auf jeden Fall hat er dann noch die Leiche auch in den See geworfen, in die gleichen, kann das sein? Also, ja. Und somit endet halt die Folge. Genau. Somit endet dann halt die Folge und dann sind wir auf Folge 8. Die nennt sich Segenvoller Schmerz, beziehungsweise The Blessing of Many Fractures. Ja, wo ging's denn hier los? Lass uns doch mal kurz überlegen. Der Folgenname sagt mir schon wieder nicht so viel. Und auch Netflix spielt gerade nicht mit, sodass ich jetzt mal kurz gucken könnte. Ja, also die Folge fängt an und zwar mit, dass Danny in das Büro von Harold geht und eine Blutspur sieht. Und kurz darauf kommt dann Word rein. Und ja, Danny will ihn erstmal davon fernhalten von der Blutspur, weil er sich schon dachte, dass Harold tot ist. Und naja, Word dachte halt. Hat dann mitgespielt und dachte, boah, was ist denn hier passiert? Wer hat denn das gemacht? Und ich bring denjenigen um und bla bla bla. Stimmt. Er hat erstmal getan, als wäre es nicht gewesen. Ja, da war was dran. Du hast recht. Genau, ich glaube, dann hat auch Aber teilweise Danny die Schuld für irgendwas gegeben. Bin mir aber nicht mehr ja, sicher. du bist schuld, dass die Hand, ja, du bist schuld, dass die Hand jetzt kacke ist. Dann kam der Szenenumsprung und man sah Claire, Colleen und Danny am Tisch sitzen und Danny hat gesagt: Mein Vater wollte damals in die Zweigstelle nach China fliegen mit uns und weil er bestimmt dachte, dass da die Hand das synthetische Heroin herstellt und schließen lassen, deswegen muss ich da jetzt unbedingt hin. Warum er da hin wollte, habe ich im Endeffekt nie verstanden, richtig. Aber er überredet alle drei, beziehungsweise alle beiden noch, mitzukommen. Das wurde denn da auch ziemlich genau besprochen? Genau, in der Zwischenzeit ist Word denn zu dem wie heißt nochmal der Schwarze der Ich Firma? habe absolut keine Ahnung, wie er heißt. Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, du, ich mache jetzt einen Deal mit dir. Wie, was sie, was für einen Betrag genommen? Ich glaube, hier 100.000 oder eine halbe Million will ich nur haben. Und ich bin weg. Die Firma gehört komplett euch. Kein Stress, nix. Ne, er wollte 20 Millionen haben und 500.000 für den. 500.000 dann halt für den Typen. Wollte er ihm dann noch geben. Ah, genau. Weil Joy dagegen das Geld nicht nehmen wollte und dagegen vorgehen wollte, weil sie in der Firma bleiben will. Genau. Hat er gesagt, mach mit Joy, was du willst, aber ich will bitte nicht mal, also ich will 20% des eigentlichen Betrages und dann siehst du mich hier nie wieder. Ja, da hat gesagt, nö, gibt's nicht, der Deal ist schon geplatzt, denn Joy hat es abgelehnt. Genau, und dann war er wütend und ist zu Joy gefahren. Ja, und dann sind plötzlich, so ganz plötzlich, nee, bestimmt, wahrscheinlich sind logischerweise so ein bisschen Zeit vergangen halt, Danny und Colleen in China. Und Claire, natürlich. Alle drei sind dann in China. Angekommen. Genau. Und ja, mieten sich dann da scheinbar ein Auto und fahren direkt vor das Lagerhaus. Und ja, dann wird langsam geplant, was machen wir jetzt? Und dann wird gesagt, Claire, du wartest im Auto, du hältst Wache. Und Danny und Colleen ziehen sich um, mal wieder, und gehen in das Lager rein. Und als die Tür zufällt, sieht man schon, ihr Handy fällt vom Sitz runter. Und da war mir schon klar, alles, ne, logischerweise, da wird natürlich noch irgendwas passieren, sie kann ihn nicht warnen und dann wird's richtig auf die Fresse geben. Aber im Lager finden sie natürlich erstmal, ja, hier wird das Heroin hergestellt, ganz böse. Und von draußen sieht Claire dann, dass Madame Gao mit ein paar Wachen zurückkommt. Und Claire weiß nicht, was sie tun soll, setzt sich ins Auto und fängt an zu hupen wie eine Blöde. Nicht einmal, nicht zweimal, nein, sie hupt ungefähr 20 Minuten lang durch, sodass auch jeder andere checkt. Alles klar, das war eine Warnung. Danach, oder beziehungsweise Danny und Colleen haben es dann auch gecheckt, sind dann schnell abgehauen und dann mussten beide gegen verschiedene Leute kämpfen. Und Danny hat dann Madame Gao verfolgt. Madame Gao ist in ein, hat, da lag der Besoffener rum, der hat Madame Gao in das Haus reingelassen und Danny meinte so, ey, trink mal woanders weiter, ich möchte rein. Und dann hat sich herausgestellt, dass dieser Besoffene unfassbar gut kämpfen konnte und dabei immer weiter säuft. Die Szene war so schlimm, ne? Ich dachte mir, ey, ganz im Ernst, der ist voll. Ey, Junge, der Kampf kann doch jetzt nicht eine halbe Stunde gehen. Ja, die Szene, also den Kampf an sich fand ich eigentlich ziemlich cool, aber die Szene an sich, weil Danny hat vorher alles weggerotzt, ja, mit zwar auch mit Schwierigkeiten, aber im Endeffekt hat er alles weggerotzt und der Typ, der da, vielleicht hat er auch nur besoffen gespielt, aber trotzdem hat er nebenbei aus einer Pulle getrunken, ja. Ja. Und also das war, das sollte einfach eine Slapstick-Folge, Slapstick-Szene werden, die Folge ein oder die Serie komplett nicht braucht. Also das war viel zu lang gezogen, viel zu unnötig. Aber ja, gut, musste halt sein. Ja, und dann besiegt Danny ihn, schlägt die Tür ein und der Typ fällt hin. Und da merkt man das erste Mal, dass Danny seine Wut anscheinend nicht hundertprozentig kontrollieren kann. Denn er schlägt immer und immer wieder auf den Typen ein, bis Claire und Colleen kommen und ihn davon abhalten. Sonst hätte er ihn vollkommen totgeschlagen. Also hätte Harold nicht mal mehr den Hammer gebraucht. Der hätte einfach weiter drauf geboxt. Permanent. Ja, und da wird dann, denke ich, das erste bzw. schon das zweite Mal klar, dass irgendwas mit Danny scheinbar nicht stimmt. Was natürlich nicht gut ist, weil das Chi muss halt immer fließen. Ja, und wenn man nicht so gut drauf ist, dann fließt er auch nicht so gut. Nee, dann läuft das einfach nicht. Und da kommen wir zum ersten Mal, dann geht's halt weiter. Und ja, dann treffen sie natürlich am Ende des Raumes Madame Gao mit zwei Leibwächtern und sie sagt, Danny, dich brauche ich noch, aber Leibwächter, killt mal die beiden Ladies. Und da kommen wir das erste Mal, dann greifen wir wieder deine Aussage auf, dass wir glauben, dass vielleicht Claire noch Kräfte bekommt, denn sie packt sich ganz Wolverine-mäßig irgendwelche Scheren über die Hände. Hab ich auch gedacht, ey. Ja, das war sowas von Wolverine, Alter. Ja, und dann bekämpfen die drei erstmal die beiden Leibwächter. Setzen sie zumindest außer Gefecht? Nein, sie werden sogar getötet, beide, weil sie mit dem Gift in Verbindung kommen, was die Chinesen oder beziehungsweise Madame Gao benutzt. Und dann wird Danny klar, ey, das gleiche Gift hat auch die Piloten gekillt. Und dann dreht er völlig am Rad und sagt, du dumme Fotze, hast meine Eltern gekillt, weil du den Piloten den Scheiß gegeben hast. Er will sie killen, aber die beiden Mädels sagen, nein, lass sie mal lieber mitnehmen. Und er sagt, Mann, finde ich kacke, aber machen wir. Und damit endet die Folge. Genau, und die nächste Folge beginnt damit, dass Harold plötzlich aus dem Sumpf kommt, aufersteht und erstmal so nicht weiß, wo er ist, beziehungsweise so ein bisschen kindlich wirkt oder Kang sollte, glaube ich, darstellen, dass ja, das Gehirn halt noch nicht funktionsfähig ist. Dann im Laufe der Folge ein bisschen durch die Stadt taugelt und Sachen gar nicht kennt, weil ne, sein Gehirn muss sich erstmal wieder regenerieren, also zu sagen, da muss man nicht aufs Ja. Detail eingehen, Der fährt fährt halt dann sehr halt langsam irgendwann hoch. zu Apartment. Ja. Genau. Und in der Zwischenzeit haben die ja Madame Gong gefangen genommen und haben die als Geisel. Du hast gesagt, dass sie ihn gefangen genommen haben, oder? Das habe ich gesagt, genau. Okay. Ich war mir nicht mehr sicher. Ja. Die halten jetzt Geisel gefangen und verlangen von ihr, dass sie das Gift verrät, beziehungsweise damit die halt ein Gegenmittel herstellen können für Colleen. Ja, das wird noch nicht direkt klar, aber weil Colleen nämlich beim Angriff einmal geschnitten wurde, irgendwann umkippt und dann halt, wie gesagt, das Gegenmittel verlangen. Am Anfang wollen sie einfach nur, dass sie redet, was die Hand hier will, warum die Hand und wieso die Hand. Das Ganz stimmt. normales Verhör Ja, doch. einfach. Ja, genau. Glaube, circa Hälfte der Folge kippt Colleen dann um und dann sagt sie, hahaha, sie wird getroffen, ihr Opfer. Ja. Wie ging es dann Ja, weiter? Also in der dann. Folge geht es halt sehr, sehr viel um Harold, dass er Ja. zurück ins alte Leben findet, in das Gebäude reingeht und irgendwann dann checkt so, ach ja, so war das. Dann hat er halt seinen leibeigenen Kenny angerufen und der sagt, ey, du verhältst dich auch irgendwie komisch. Und er sagt, ja, halt dein Maul, wie er halt irgendwie war. Und dann taucht jemand auf, den ich ganz besonders mag. Und zwar Davos. Und zwar redet Danny, wenn er über Conlan erzählt, immer, ja, ich habe mit meinem Kumpel Davos das gemacht und dies gemacht und hieres gemacht und auf einmal steht Davos da. Das wussten wir am Anfang noch nicht, dass es Davos war. Das wurde erst klar, als er das erste Mal Danny trifft. Ich greife jetzt einmal mal vor. Als wir ihn das erste Mal sehen, dachte ich erst, das wäre ein weiterer Bösewicht. Weil der sagt zu dem Pommesmann-Verkäufer, Mama Platz will er nicht, er knockt ihn aus und bastelt dann aus Aluminium, wie heißt das hier, Aluminiumfolie, Todessterne. Wie heißen die? Diese Wurfsterne? Ja, Wurfsterne. Ich, Ja. ja. Er taucht einfach erst auf, als wäre er ein Bösewicht, weil er auch immer versucht, ja, er stellt sich halt direkt vor Rand und hat immer ein Bild von Danny vor sich. Aber trotzdem war mir von Anfang an der Charakter vielleicht sympathisch, aber ich fand ihn ziemlich, ziemlich cool. Ja. Du nicht so, wa? War halt, nö, ich finde jetzt nicht schlecht, finde jetzt auch nicht gut, war halt so ein Charakter, ne? Er war halt da, ne? Er war da. Ja, und dann die Oh. nächste Szene ist, Wie wie. Ward dann auf Harold trifft. Genau, jetzt darfst du wieder übernehmen. Ja, er macht natürlich große Augen, weil Ward hat er ihn logischerweise umgebracht aus seiner Perspektive und er halt komplett verwirrt ist, dass er jetzt Harold vor sich sieht. Da fand ich das auch noch richtig unlogisch. Muss ich zu sagen, weil, pass auf. Hier Dings, genau, Word ist natürlich auf Drogen oder Entzugserscheinungen, ne? Und, naja, er hat jemanden getötet. Auf einmal steht er wieder in seinem Apartment. Und das Erste, was er denkt, du bist auferstanden. Weißt du, also wenn ich jetzt voller Drogen wäre oder im Entzug wäre, würde ich denken, ich halluziniere, weißt du? Es wäre doch viel logischer in dem Moment, als dass mein Vater wieder da steht, weißt du? Meinst du nicht? Ja, aber wir haben beide noch keinen Zug durchgemacht. Man weiß Vor nicht, was allem. man da denkt. Du musst bei anderen Serien mal gucken. Ja, das stimmt. Bei Arrow oder so, wenn da jemand aufersteht. Arrow hat da, zum Beispiel Oliver Queen hat da ein paar Visionen gehabt von toten Menschen so oder Träume, ne? oder Halluzination, sage ich mal. Genau. Oder in vielen Filmen ist, wenn es, also wirklich, wenn es eine Halluzination ist, der Mensch denkt sofort, ist Halluzination, ist Halluzination. Aber wenn ein Mensch wieder aufersteht, so plötzlich, ey, du bist auferstanden, weißt du? Ja, das stimmt. Also, da habe ich so ein bisschen erwartet, dass er denkt, dass er halluziniert. Weil ich meine, sorry, selbst wenn du nicht auf Drogen wärst, wenn ein toter Mensch vor dir stehen würde, du würdest doch, das Erste nicht, was du denken würdest, ist nicht doch nicht, dass du, dass der wieder lebt, sondern dass du behindert bist. Oder das nicht? Stimmt. Aber Harold ist ja jetzt schon mal auferstanden, ne? Deswegen kann man da noch, glaube ich, mal ein Auge zudrücken. Okay. Ja, aber das weiß Dings ja nicht so richtig. Er wusste halt nur, dass er medizinisch wieder da ist. Da war. Nicht, dass er jetzt wirklich durch seine Kräfte da ist. Deswegen fand ich das ein bisschen komisch, aber... Genau, dann geht das Verhör... Genau, da fällt dann noch zu Colleen um, nach der Szene. Genau, da fällt Colleen dann halt komplett um und da hat sie das Gift dann schon komplett zerstört eigentlich. Ja, dann überspringen wir mal kurz die Szene mit dem Chinesen, wo Ward sich da trifft, weil das habe ich leider nicht mehr überhaupt nicht mehr im Kopf, außer du hast es noch im Kopf. Nö, nö. Nee. Und die nächste Szene ist Kyle, Harolds Leibeigener. Manager. Manager ist eigentlich wirklich sehr, sehr ein Angestellter, ne? Bettler, was auch immer. Auf jeden Fall merkt man, dass Harold noch ein bisschen verwirrt ist. Er lädt ihn auf dem Eis ein. Und er sagt, ja, eigentlich mag ich nicht so Früchte, ich hätte gern Vanille. Und er sagt, ja, Vanille habe ich nicht, ich habe zu viel Eis für dich besorgt, du dummer Wichser. Also rastet komplett irrational aus. Und ja, dann schlägt er in den Kopf ein und sagt, ja, ist doch alles gut, du stehst ja gleich wieder auf. Bis er dann checkt, Moment mal, der steht irgendwie nicht so wieder auf. Dann legt er sich neben ihn und denkt so, nein, verdammt. Also es war eine sehr komische Szene, aber... Ja, die Szene war einfach creepy. Sehr, sehr creepy. Die war richtig creepy. Ja, und direkt in der nächsten Szene wird, weil Harold anscheinend noch ein bisschen sauer auf Bord ist, packt er ihn eine ganze Menge Heroin in sein Auto und dann wird Harold von der Polizei festgenommen und landet auch in der Klapse drin, in der zuerst Danny drin war. Und Harold beobachtet Danny genauso wie vorher. Ward, genauso wie vorher Danny. Als nächstes taucht Joy bei Harold auf, weil Danny vorher Joy alles erzählen wollte und kurz vorher da war, aber dann abgebrochen hat und jetzt ist sie nochmal rein und Harold hat es gesehen und alle Türen aufgemacht und dann war natürlich Joy extrem perplex, als auf einmal ihr Vater vor ihr steht. Dann gab es ein recht langes Gespräch zwischen den beiden und da dachte ich auch schon so, oh Gott, jetzt zieht der Joy da auch noch mit rein. Das wird ziemlich, ziemlich schwierig. Oder nicht? Oh ja. Oh ja. Und so, als nächstes? Genau, als nächstes sofort. Ach, ich habe gerade vollkommen die Kacke gemacht. Ja, pass auf, ich weiß es. Ich weiß es auch. Wie heißt der nochmal? Der Typ? Makuto. Genau, dann rufen sie halt Bakuto an. Also, Moment, wir sind jetzt wieder bei Danny und Claire und der ganzen Geschichte. Und Colleen. Ja, auf jeden Fall sagt dann Colleen, hier ruf Bakuto an. Der weiß, wie man heilt. Der ist mein Sensei, ruf ihn unbedingt an. Ich vertraue ihm mein ganzes Leben an. Dann haben die halt dort angerufen. Wahrscheinlich schon in der vorherigen Szene, ist ja egal. Und Bakuto trifft dann ein und... Naja, sagt Danny, du musst sie heilen. Ja, wie? Du hast Heilfähigkeiten, wurde das nicht beigebracht? Du kannst deinen Chi dafür nutzen, das Gift in dem Körper von Colleen zu vernichten. Und dann hat er das ausprobiert und natürlich geschafft. Natürlich hat er es geschafft. Und dann fallen eine ganze Menge Ninjas in diesem Dojo ein. Schnappen sich Colleen, Danny läuft hinterher, Claire auch. Colleen wird ins Auto reingeschmissen. Danny sagt, wird zu Danny gesagt, ja, steig mit ein. Wir fahren jetzt dahin, wo wir sie heilen können, komplett. Und Claire durfte nicht mit, weil sie nicht würdig war. Und damit endet dann die Folge auch. Beziehungsweise Davos sieht noch, wie Danny in das Auto eingestiegen ist. Ja, und damit endet die Szene. Und ach, ich weiß noch, es war irgendwie nachts um eins ja, Montag war das, glaube ich. Ja, nachts um eins, und ich musste eigentlich ins Bett, aber ich wollte unbedingt wissen, wo sie jetzt hingekommen sind. Deswegen habe ich noch weitergeguckt, nur mal so ganz nebenbei. Ja, dann kommen wir schon zu Folge 10. Und zwar das Bündeln der fünf elementaren Energien. Beziehungsweise Black Tiger Steel's Heart. Und jetzt noch mal auf Russisch, bitte. Auf Russisch kann ich leider nicht. Ich kann fast Englisch nicht aussprechen, wie wir jetzt alles schon gemerkt haben in den letzten 10 Folgen. Okay. Naja, dann sieht man sofort direkt Anfang der Folge, dass Colleen und Danny woanders sind, und zwar in der Schule von Bakuto. Das ist Das eine wusste ich Schule, aber ne? erstmal nicht, ne? Nee. Nein, das wissen wir nicht, aber ich überspringe jetzt den Part. Also in der Zwischenzeit reden noch Joy und Harold über die Sachen, wenn man halt erfährt, dass sein Vater lebt. Ja, klar. Das, ne? Standardsachen. Ja, und dann sind die halt in der Schule von Bakuto und Bakuto erzählt halt alles, das erzählt ihnen auch nochmal so genau, dass ja, dass die sich hier um viele Menschen kümmern, um Menschen von der Straße holen und die hier in der Schule unterrichten und sie quasi ein Haus bieten, eine Unterkunft, Essen, dass sie hier alle glücklich leben. Und alle Kung Bla Fu bla bla. können. Und alle Kung Fu können. Und alle Kung Fu können. Ja, dann zeigt Bakuto Danny auch noch, dass wie er seinen Chigen regenerieren kann, was im Laufe der nächsten Folgen noch sehr, sehr wichtig wird. Weil anscheinend irgendwie sein Chi und seine Iron Fist gerade blockiert sind. Weil, ja, Chi muss fließen, fließt gerade nicht so, ne? Und ja, die. Bitte? Ne, alles gut, red weiter. Ja, und im Laufe der Folge, die handelt oder spielt sehr, sehr viel in der Schule von Bakuto. Und Bakuto will Danny halt zeigen, wie wichtig die Iron Fist ist, zeigt ihm ein Video, ein sehr, sehr altes Video, scheinbar, weil es in Schwarz-Weiß ist, in der gezeigt wird, wie die vorige oder eine vorgehende Iron Fist, Kunlan den Weg zu Kunlan beschützt hat, indem beide Fäuste leuchten. Also in beiden Fäusten ist. Also beide Fäuste sind Iron Fists. Und das fand ich tatsächlich ziemlich interessant, weil ich dachte, wow, vielleicht kommt Danny das ja auch noch hin, dass beide Fäuste sind. Das wäre natürlich extrem geil. Ja, da habe ich auch noch einen Gedanken für später. Es kann ja sein, dass es zwei verschiedene Mächte sind, weißt du, dass quasi die Gabe eigentlich zwei Gaben sind, weißt du, entweder einer bekommt zwei Gaben oder weißt du, was ich meine, dass jeder eine Faust bekommt, dass vielleicht in der nächsten Staffel, wer ist nochmal der Kumpel von Danny? Da Ja, was. genau, vielleicht hat er die Hand, aber wusste es bisher noch nicht, weißt du, es ist die Faust. Kann er Ja. halt auch sein. Oder Danny hat beide. Aber hat nur die andere. Eine, weil die Ja, ich würde es andere, cool finden, wenn da was noch eine kriegt. Aber dazu später. Ja, dann läuft er ein bisschen über den Campus und trifft Daryl wieder. Denn Daryl scheint sein Stipendium für die Schule von Bakudo bekommen zu haben. Und ja, dann. Ja, Daryl scheint jetzt einer der Cool Kids zu sein und erzählt, ja, das ist der Typ, der voll krass ist, bla. Und da wurde ich ein bisschen misstrauisch, weil, ja, Colleen Sensei hat eine Schule und man braucht ein Stipendium, um da hinzukommen. Und da war mir schon irgendwie klar, okay, Colleen's Jojo ist dafür da, um die guten Schüler auf die Schule zu schicken. Aber ich habe mir dabei noch nicht weiter Gedanken gemacht, irgendwie wurde ich trotzdem ein bisschen misstrauisch, was den ganzen Ort angeht. Genau in der gleichen Szene, weil er fragt nämlich, gibt es hier Bereiche, die gesperrt sind? Und er sagt, ja, da hinten, da dürfen wir nicht hin, aber das ist ja auch scheißegal. Es ist halt eine große Schule und Lehrerzimmer braucht man halt auch immer. Aber er sieht zwei recht zwielichtige Typen, die in ein Haus reingehen und er folgt denen. Weil, müssen wir natürlich auch noch erwähnen, Madame Gao war zu der Zeit natürlich die ganze Zeit noch in Gefangenschaft und die hat Bakuto auch mitgenommen und die ganze Zeit nur gesagt, ja, die ist weggesperrt, bla, aber wollte auch nie verraten, was so richtig ist. Genau, und Danny Weil. wollte mit der reden, deswegen will er halt unbedingt Ja, Danny will mit ihr reden, genau. genau herausfinden, wo sie denn ist in der Schule. Genau, weil er vermutet, dass sie in der Schule ist. Und ja, dann verfolgt er die beiden Typen, geht in den Keller und dann ist Madame Gao eingesperrt in einem recht komfortablen Zimmer, finde ich, und kann sich darüber informieren. Und da wird Madame Gao kurze Zeit sehr sympathisch für mich, weil sie sagt, weil er sagt, ja, du bist jetzt weggesperrt, die Hand ist vernichtet, und dann meint sie, ha, ha, ha, ha, ha, was glaubst du denn, wo du gerade bist? Also nein, fuck off. Ja doch, du bist in der Schule der Herren. Und dann wird er natürlich recht wütend. Und wie soll es auch anders sein? Steht auf einmal Bakuto neben ihm und sagt, ja, ist alles richtig, wir sind die Hand, aber wir sind die gute Hand. Und er sagt, nein, fuck off, ich bin der Destroyer of the Hand. Was wollt ihr von mir? Ich bin echt wütend. Dann läuft er weg und geht zu Colleen und rastet dann natürlich volles Brett aus. Wir haben echt großen Streit und sie sagt, ey, nein, Mann, das ist alles nicht so. Wir sind die Guten und glaub mal, guck mal, mein Jojo und zwei meiner Schüler, der eine ist jetzt Arzt, der andere ist, was weiß ich, Wirtschaftsminister, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall rastet er halt vollkommen aus. Und in der nächsten Szene ist Bakuto dann bei Harold und sagt, hey, ich bin der neue Mann der Hand. Und ja, Gao hat alles mit Angst und Schrecken gemacht und wir beide können eher so Kumpel sein. Wir sind so Partner. Ich bin nett zu dir, aber dafür musst du mir Zugang auf die Konten von Rand geben, damit ich ordentlich Heroin scheffeln kann. Das hat er zwar so nicht gesagt, aber wir wussten alle, was er damit meint. Und dann meint er natürlich, ja, klar, kriegen wir hin, bla bla. Und dann, was mich sehr, sehr verwirrt hat, steht Danny nachts auf, neben ihm liegt Colleen, nachdem sie den übelsten Streit hatten. Er gesagt hat, ich hasse die Hand und schläft neben der alten, die von der Hand ist. Aber er steht dann nachts auf und findet dann das Zimmer, diesen Elektroraum, sage ich mal, den Überwachungsraum von Bakuto und sieht auf den Monitoren das Zimmer von Rand. Beziehungsweise von Harold, das meine ich. Von Harold. Und rastet dann aber volles Brett aus und nimmt den kompletten Elektroraum auseinander. Aber so volles Brett. Und ja, dann geht's los. Dann schickt Bakuto alle Schüler, die es anscheinend gibt, los, um ihn zu fangen. Und dabei wird er halt so extremst wütend, dass er sein Chi kaputt macht und kämpft sich da so durch und ist eigentlich schon gefangen und dann kommt von hinten Davos an und knüppelt noch zwei Leute an und dann gucken sie sich das erste Mal an und sagen, nein, du bist es, Davos! Und da ging mir richtig einer ab, weil mich das extrem gefreut hat, dass der eigentlich echt komische Typ auf einmal Davos ist und das hat mich echt gefreut. Dann haben sie sich natürlich aller Manier durch 500 Leute durchgekämpft. Und er hat gesagt, aktivier die Iron Fist, zerschlag die Tür und wir können abhauen. Und dann wollte er das machen. Und, oh nee, das geht ja gar nicht. Was ist denn hier los? Und dann kam Bakuto und sagte, haha, dein Chi ist kaputt, das geht nicht mehr. Und dann waren sie eigentlich gefangen. Dann ist Colleen aufgetaucht, hat die Tür aufgemacht und die beiden sind abgehauen. Was passierte dann? Weißt du das ganz genau? In der Zwischenzeit passiert, Moment, du bist jetzt, dass die geflohen sind, ne? Alle. Genau, die Genau, in Davos. der Zwischenzeit passierte ja, dass Harold auf, naja, wieder den Schwarzen traf und ihn irgendeinen Deal, glaube ich, anbot und war nicht zufrieden damit und er erschoss ihn halt einfach. Also Harold erschoss den Schwarzen. Genau, der erst seine Kinder rausgekickt hat. Genau, und dann passiert noch, dass vorher Joy sich einen Plan gemacht hat, wie man die Firma zurückerobern kann. Und Informationen über die Personen, die im Rat sind, gesammelt hat und jetzt quasi gegen sie verwendet, also erpresst. Ja, und sagt dann hier, du hast das gemacht, du hast das gemacht, du hast das gemacht. Entweder wir kriegen die Firma zurück oder wir teilen uns, ich bin mir nicht mehr sicher. Oder hier die ganzen Bilder werden an die Presse weitergeleitet. Den Plan hatte sie auch zusammen mit Harold gemacht, ihrem Vater. Ja. Und dadurch kriegen sie denn die Firma im Endeffekt wieder. dadurch kriegen sie die Firma dann wieder. Durch Erpressung. Und die letzte Szene ist, dass Davos und Danny sich unterhalten und Davos sagt, ey, du musst zurück nach Kanan. Du bist die Iron Fist, du musst diesen Weg hier beschützen und die Stadt ist scheißegal. Das ist alles nicht wichtig. Du bist halt die Iron Fist, du bist Destroyer of the Hand und du musst Kanan beschützen. Und er gesagt, ja genau, ich bin Destroyer of the Hand, hier ist die Hand, also lass uns hier bleiben, die kurz vernichten und dann können wir zurück nach Kanan gehen. Und Davos sagt, ja, finde ich nicht cool, aber machen wir so. Und damit endet dann im Endeffekt die Folge. Sind wir bei Folge 11? Bei Folge 11. Die heißt Die Prüfung von Shulao oder Shaolu. Lead Horse Back to Stable. Shaoli. Ich glaube, Aber es ganz heißt kurz. Ja, ganz ehrlich, ich versuche mich schon an Englisch, aber Chinesisch kriege ich echt nicht hin. Ja, ich meine, die haben halt in der Serie Shaoli gesagt. Ja, das habe ich jetzt leider nicht mehr so im Du Kopf. bist doch ein Noob. Das stimmt. Was ich aber unbedingt noch zu Folge 10 sagen will, als mir denn klar wurde, dass Colleen zur Hand gehört, dachte ich schon so, wow. Das ist natürlich wieder dieses Romeo und Julia-Ding. Es gibt zwei Seiten. Auf der einen Seite gibt es einen Guten, auf der anderen Seite gibt es einen Guten. Beide glauben, sie machen den richtigen Weg, lieben sich und müssen dann irgendwie zusammenkämpfen, um beide Seiten zufriedenzustellen. Das ist einfach diese ewige Liebesstory, die echt schon ausgelutscht ist. In der Serie zwar eigentlich ganz gut funktioniert hat, aber mich schon ein bisschen genervt hat. Hattest du auch irgendwie Ja. das Gefühl, oder? Nur ich bin ja ein bisschen anders, wenn um solche Beziehungen. Es sei denn, es ist wirklich penetrant. Also ansonsten kann das von mir 0,50 Beziehungen sein, aber ne, solange das jetzt nicht irgendwie die Serie groß beeinflusst. Oder man 24,7 würde ich schon sagen, oder man 90% davon nur sieht, wie die beiden rumheulen und sich finden wollen. Ist mir das egal. Arrow Staffel 4. Ja. Ja, gut. Dann kommen wir weiter zur Folge 11. Ich möchte bitte, dass du mal die Folge übernimmst. Ich Ja, bin ich habe hier auch schon geguckt, gespannt. ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Man sieht so ein bisschen die Vergangenheit von Danny, wie er an die Iron Fist kam, zumindest ein Teil davon. Und zwar, wie er auf dem Boden aufwacht und plötzlich seine Hand glüht. Quasi die Iron Fist. Und bei ihm ist halt sein Kumpel Davos. Davos, wie ich mal jedes Mal den Namen vergesse. Ist echt so. Und ja, mehr sieht man da auch nicht. Er sagt dann halt im Endeffekt nur noch, nice, du hast die Prüfung bestanden. Das ist ja krass, das schaffen ja nicht viele. Genau, und Gegenwart versucht Danny dann verzweifelt seinen Cheat zu fokussieren und die Iron Fist zu rufen, aber vergeblich. Zumindest fürs Erste. Ja, es Dann kriegt er trifft. irgendwie gerade nicht so hin, ne. Genau, kurz darauf trifft er auf Davos. Und ich habe voll vergessen, was sie da sagen tatsächlich. Ist so eine kurze Szene. Kannst du Ja, dich das daran war immer erinnern? dieses Hin und Her, wir müssen nach Kunlan, nein, wir müssen hier bleiben, nein, wir müssen Ja. alles zerstören, bla. Ja. Na gut, da Und dann kann ging man es ja noch kurz überspringen. um Colleen. Ne? Von wegen, ja, Colleen hat uns ja geholfen. Und er sagt, nein, das ist eine von der Hand, die ist eine richtige Fotze, die dürfen wir absolut nicht. Der dürfen wir absolut nicht vertrauen. Der sagt, ja, aber die Frau hat uns doch echt geholfen und hin und her und da und ja gut, dann ist hier noch wieder vorbei. Genau, und plötzlich taucht dann Baku. Hieß er Baku? Akuto. Ich tue mich mit Namen nicht mehr so schwer. Bakuto bei Colleen auf. Und sagt hier, was soll er scheiße, warum hast du ihm im Ausbruch geholfen? Und wenn du gefälligst das nächste Mal auf Danny triffst, dann rufst du mich sofort an. Und wenn du das nicht tust, dann töten wir dich oder so. Dann nehmen wir dich gefangen. Oder dann gibt es Konsequenzen halt. Genau, und kurz darauf später versucht Claire halt, ach, was du noch vergessen hast, ist, dass Bakuto in der letzten Folge Danny verwundet hat. Ja, genau. Mit einem komischen Dolch und das versucht jetzt Claire zu bereinigen, beziehungsweise den Stachel da aus Danny rauszuholen, schafft es auch. Und ja, verbandagiert ihn. Na, man die noch ein bisschen um Colleen und wie soll ich die zurückkriegen und sie hasst mich jetzt und bla bla bla, aber. Ist egal. Definitiv ist das eigentlich scheißegal, weil eigentlich ist Colleen die Fotze. Meiner Meinung nach. Deine Meinung finde ich jetzt nicht, weil Colleen dachte, dass die Hand gut ist. Trotz dessen gehört sie zur Hand und Ach so. ja, ich hasse die Hand. Okay, du hast die Hand. Ich bin ja voll pro Davos, Alter. Die Hand ist richtige Fotzen. Ist richtige Fotzen, Alter. Oh, du musst Danny mal, glaube ich, irgendwie kurz raus oder so. Dann steht Davos bei Claire und Claire und. Nee, Davos war schon die ganze Zeit da. Ich glaube, voll Quatsch. Auf jeden Fall sind jetzt Claire und Davos alleine und labern so ein bisschen und reden auch natürlich wieder das, hä? Ja, sorry, aber weil Danny aufs Dach geht, um sein Ski zu fokussieren. Ach, genau, danke. Habe ich vergessen. Naja, Ja, dann das redet ihr passiert. auch wieder über Standardsachen wie, naja, Danny muss zurück nach Kanlan und ja, aber Danny ist hier glücklich, bla bla bla. Ja, dieses. Da Ja, muss das war man nicht eine drüber sehr, sehr reden. gestreckte Folge, fand ich. Also sehr, sehr gestrickt. Ja, nur Zeit, wie Sascha schon sagte, trainiert Danny auf dem Dach. Man kriegt auch noch währenddessen kleine Einblicke in die Vergangenheit, wo Danny in Kanlan war mit Davos. Und sie ein bisschen trainiert haben. Naja, dann taucht in der Gegenwart Colleen bei Danny auf dem Dach. Und versucht mit ihm zu reden und zu sagen, ja, eigentlich bin ich doch lieb und ich will doch gar nichts Böses und die Hand will eigentlich auch nichts Böses. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob die was Böses will. halt auch wieder das gleiche quasi. Ja, es wird einfach sehr, sehr repetitiv in der Folge. Ja, aber Danny schickt die dann weg, weil er keinen Bock auf die hat und Colleen verpisst sich dann. Ganz kurz will ich einmal einhaken. Und zwar kommt der Danny kurzzeitig wieder runter, hat kein T-Shirt an und dann sagt sie, ich habe zwar kein T-Shirt in deiner Größe, aber ich habe hier noch eins von einem Kumpel. Dann zieht er das an und da ist ein Loch im T-Shirt. Und sagt er, geht's dem Kumpel denn gut? Und sie so, ja, der kann halt ganz gut ab. Denn das ist nämlich das T-Shirt von Luke Cage. Ach, la, hab ich gar nicht mitbekommen, tatsächlich. Nee, hast du nicht. Und einmal muss ich noch was sagen. Bisschen Knowledge hier droppen. Joy hat nicht die Bilder oder die ganzen Infos gesammelt. Sondern hat sie gesagt zu Harold, ich habe eine Privatdetektivin beauftragt. Ach, genau, ja. Und da dachte ich auch an Die Jessica extrem Jones. gut ist, wenn sie nüchtern ist. Und Ja, damit ist natürlich Jessica ja. Jones gemeint. Dachte ich auch tatsächlich dran. Also sie haben Stimmt, hab ich natürlich vergessen. immer mal wieder die anderen auch erwähnt. Also alle kamen häufiger mal vor. Am meisten Daredevil, klar, weil der ja noch natürlich Gegner der Hand ist. Nur mal ganz kurz nebenbei. Aber fahre bitte fort. Ich gucke. Guckst du Ja, zum kurz? Beispiel bei Harold, ja, die Großteil muss man tatsächlich gar nicht erzählen, ja. Irgendwann sind dann Harold und, genau, Danny, Joy und Davos dann im Harolds Apartment. Beziehungsweise Davos ist denen gefolgt, soweit ich weiß. Danny wollte halt zu Harold. Und Jay war halt auch da und da erfährt auch Danny, dass Jay weiß, dass Harold lebt. Joy. Was hab ich Nicht Jay. gesagt? Du hast Jay gesagt. Joy! Ja. Eieiei. Jetzt struggles du aber ganz schön mit den Namen, Mann. Ja, Namen sind schwierig. Naja, und dann talken sie halt zu viert über die Firma und alles. Also das, was wir quasi schon gesagt haben, so, ne? Ja. Und gehen ein bisschen auf Kanlan an und auf Davos, wer denn Davos ist, so ein bisschen. Und erzählt dann, dass das sein Bro ist oder beziehungsweise sein Kumpel halt von Kanlan. Genau. Also es ist wirklich, wie Genau. gesagt, eine sehr, sehr gestrickte. Allerdings passiert dann was sehr Wichtiges, oder? Stimmt. Dann wird nämlich Colleen von Bankos Akuto. Bakutu. Ich muss den Wikipedia-Eintrag von Bakutu halt besucht und Bakuto sagt so, hey, du solltest mich doch informieren, wenn du dich mit Danny triffst. Hat sie nicht gemacht. Hat Bakuto sie festgenommen und mit zu seiner Schule geschleppt. Dort in einem Keller, Bunker, war denn Colleen gefesselt an einem Stuhl. Und ich weiß gar nicht, was sie mit dir machen wollten, weißt du das noch? Foltern und killen, würde ich mal behaupten. Ich glaube, Foltern, Verhören, Verkillen. Da habe ich mich gefragt, pass auf. Weil sie wurden nämlich bewacht später, also am Anfang ist auch noch von Bakuto, aber später halt von ihren eigenen Schülern, von, wie heißt einer? Daryl. Genau, Daryl und eine anderen halt. Und dachte ich mir so, Colleen ist schon seit Ewigkeit Teil der Hand. Ist wohl ziemlich vertraut mit Bakuto. Kannte aber diesen Bunker da nicht oder das, was sie da unten machen. Und zwei Schüler, die gerade neu sind, weißt du, kümmern sich um die geheimen Sachen. Also dachtest du dich auch ein bisschen da so? Ja, definitiv. Das fand ich halt ein bisschen komisch, aber gut. Wenn die das so regeln wollen. Ja, da dachte ich auch so, wow, warum kennt sie den nicht, seit dies, ne? Also genauso wie du halt. Ja. Dann schafft es Colleen, sich zu befreien. Und versucht dann zu fliehen. Vor der Schule sitzen auch rein zufällig Davos und Danny und besprechen und reden darüber und sehen dann irgendwann Colleen aus der Schule fliehen. Folgen ihr Genau. dann und nehmen sie mit. Beziehungsweise, Davos sagt, nein, nein, sie ist eine Fotze, lass den Scheiß. Und er sagt, nein, die ist voll wichtig, guck mal, sie haut gerade ab, läuft hinterher. Und Davos die ganze Zeit, ich weiß nicht, warum du hier bleiben willst, das macht doch alles keinen Sinn, das ist voll behindert, dass du hier bleiben willst, kein Land ist deine Heimat, dein ganzes Leben schon gewesen. Und ja, die beiden vertragen sich in einem strömenden Regen, ganz Klischee natürlich. Umarmen sich und ich glaube, die küssen sich auch und Davos steht dann dahinter und da wird halt klar, oder Davos halt klar, ah, alles klar, ich weiß, warum er hier bleiben will. Sein Keuschheitsgelübde hat er irgendwie, tja, hat er irgendwie nicht so eingehalten. Wo ich auch nochmal ganz kurz einhaken will. Er sagt irgendwie in der zweiten oder dritten Folge, ich habe natürlich ein Keuschheitsgelübde abgelegt. Weiß. Und innerhalb von 7 Stunden Serie und was weiß ich, 2 Wochen Film oder 2 Wochen Ingame, sag ich jetzt mal, wird Ingame. das wird ich schmeiß das komplett über Haufen. 15 Jahre Keuschheit, ja, für den besten Orden, den es anscheinend gibt, und dann bumst er direkt die nächstbeste. Also da dachte ich auch schon so, na, schwierig. Also es passt natürlich gut in die Story, aber oh, naja. Plotlöcher sind auch Ja. nicht so gut gelöst. Aber damit dürfte Serie, kannst du das bitte lassen? Ist das laut? Ja. Scheiße, das wusste ich nicht. Das weißt du ja tatsächlich jetzt. Ja, damit ist dann die Folge auch beendet. Dann kommen wir zu Folge 12. Fast dem Ende. Und zwar heißt die Folge Ich bin Danny Rand auf Deutsch oder Bar the Big Boss. Ich bin Danny Rand. Gut. Warum da? Dass erst jetzt im deutschen Titel drin steht, verstehe ich nicht, weil er baut ja die ganze Zeit darauf. Ich bin Iron Fist und ich bin Danny Rand. Ich beides. Ich brauche mich nicht für eins entscheiden. Ja, warum auch immer er das jetzt erst kam, verstehe ich nicht ganz. Werden Sie sich aber bestimmt mal gedacht haben. Möchtest du weiter zusammenfassen? Ich war schon ziemlich lange drin, aber ich kann da noch mal ein bisschen. Ich glaube ja noch mal, dass die Folge "Ich bin Danny Rand" heißt, weil er am Ende der Folge so fest die fokussieren kann und die Force widerrufen kann. Jetzt machen wir mal so Force-Spoiler. Und sagte so zu sich selber: "Ich bin Danny Rand, weißt du?" Ich glaube. Pass auf, wie sich das erklären. Das Chi fokussiert darauf, dass er Iron Fist ist und Davis sagt ja Ja, auch ich immer, verstehe, du worauf du musst Iron hinaus Fist willst. sein, um dein Chi zu fokussieren. Du kannst nicht Danny sein, ne? Und in der Serie sagt er ja, ich bin Danny, ich bin nicht Iron Fist. Ich kann auch, wenn ich Danny bin, die fokussieren und schafft es noch später, weißt Ja. du? Denke ich, deswegen heißt die Folge vielleicht so. Vielleicht aber auch aus Zufall. Das könnte tatsächlich sein. Aber wenn du sagst, du hast schon so viel geredet, dann übernehme ich einfach mal wieder. Und zwar Folge 12 startet damit, dass Ward aufwacht und seine Hebamme, wollte ich gerade sagen, seine Krankenschwester anfleht, ich bin echt gut im Kopf, kannst du mich bitte rauslassen? Sie sagt nein, also ich zahle dir alles Geld der Welt, sie sagt nein, bla bla. Er pennt ein und dann wacht er wieder auf und dann steht wieder jemand neben ihm. Und dann muss ich mal ganz ehrlich anmerken, Was ist das für eine Klinik, Alter? Die Leute können da rein und raus spazieren, wie sie wollen. Das ist genau wie mit den Liga der Assassinen, die einfach bei Ali reintreten. Da denke ich so, na. Aber wir wollen ja nicht zu sehr auf Logik bringen, sonst würde auch alles keinen Spaß machen. Auf jeden Fall steht Bakuto da und sagt, ich habe hier das Gegenmittel für das hirntötische Heroin. Gib ihm das da rein und dann wird auch alles gut. Dann nickt er wieder weg und dann kommt auch schon das Intro. Mal ganz nebenbei, das Intro fand ich eigentlich ziemlich cool. Find's Nur auch geil. nach 13 Folgen Intro war es mir ein bisschen lang. Also ich habe es ungefähr ab der Folge 5 geskippt. Aber es Ja, war es schon ist echt ein cool bisschen gemacht. lang. Ja, dann geht's nach dem Intro direkt weiter mit Colleen, Davos und Entschuldigung. Danny. Ja, und Danny und Quatsch. Colleen und Davos geraten echt heftig aneinander. Also die brüllen sich an und die wollen voll aufeinander losgehen. Und Danny sagt, ey, beruhigt euch doch mal. Und ja, er hält dabei tatsächlich eher zu Colleen. Das ist schwierig für mich, weil, naja, in was für einem Zeitraum mag die Serie spielen? Maximal 4 Wochen. Du bist 15 Jahre lang mit einem besten Kumpel befreundet, triffst jetzt 4 Wochen eine Alte und hältst denn lieber zu der, wo sie zu der Organisation gehört, die du dein ganzes Leben darauf programmiert bist, die zu zerstören? Ja, aber die Naja. Liebe, Sascha. Ja. Also im Grunde kann man für die Szene einfach sagen, Davos will Barry mit Barry wieder zurück nach, Danny. was hab ich gesagt? Barry, Alter. Der Namen sind schon eine schwierige Geschichte, oder? Mit Danny zurück nach, Kanlan? Kal. Naja, die City da. Ist komplett gegen, Colleen. Während Danny komplett. Verständlicherweise. Während Danny halt komplett gegen Kanlan ist und komplett für Colleen, aber auch für Davos. Ja, er ist halt, er steht halt echt in der Mitte und das kann ich total verstehen. Aber er hat sich halt auch in der Szene direkt für Colleen und New York entschieden. Hier los. Ja. Ja, dann Was ist los bei spielt dir? dies. Ja, alles gut. Gut. Dann. Was ist los? Nichts. Erstmal anbiefen. So. Ja, dann springt die nächste Szene direkt wieder in das Apartment von Harold rein. Die Meachams beraten sich da und Ward dreht gerade richtig durch und sagt: Nein, nein, nein. Joy, hau ab da. Der Typ ist nicht ganz dicht. Ich habe gesehen, wie der 2 Leichen zerstümmelt hat. Komm, ich möchte mit dir reden. Lass uns mal verschwinden. Es hat alles ein bisschen länger gedauert. Und als sie gerade in den Fahrstuhl reingehen wollten, kommen auf einmal Bakuto und seine Männer hoch. Und Bakuto, dann redet Ward mit Bakuto und sagt, Alter, ihr wolltet mir Zeit geben, bis ich Joy rausgeholt habe, bla bla. Und er sagt, ja, Planänderung. Wir setzen uns jetzt alle mal aufs Sofa. Und ja, dann erzählt Bakuto, dass er der Neue in der Hand ist und das alles anders regeln will, aber eigentlich ist schon eine ganze Menge schiefgelaufen in den letzten 2 Stunden, in denen ich die Hand führe. Also schon ganz creep. Ja, und dann sagt Ward, ich gebe dir alles, was du willst, aber lass mich Joy rausbringen. Er sagt, gib mir dein Handy. Gut, Handy kann ich dir geben. Und dann facetimt er Danny an. Dann facetimt er Danny an und dann zeigt er hier, guck mal, hier, wir sind ja alle zusammen, schönes Treffen, bla bla. Und wenn du nicht in den nächsten 20 Minuten hier auftauchst oder 30 Minuten, dann töte ich Harold. Denn das war abgesprochen zwischen Bakuto und Ward. Denn, Ward hat ja die Gabe, Harold hat ja die Gabe der Hand bekommen, immer, immer wieder zu erscheinen. Das funktioniert aber nur solange auch der Kopf am Körper dran ist, weil ohne Kopf steht er auch nicht wieder auf. Deswegen sagt Bakuto, ich töte Harold für dich, wenn du mir Danny bringst. Glaube ich. Ich glaube, das war so der Deal. Und dann stand er da halt die ganze Zeit und hat beim FaceTime gesagt, wenn du nicht in 30 Minuten da bist, dann kill ich Harold. Und Danny sagt natürlich, ich bin unterwegs, weil er hält Harold immer noch für einen der Guten. Und ja, als alle dachten, okay, jetzt legt Bakuto auf und wartet, zieht er eine Waffe, ganz Samurai-mäßig, und schießt Joy an. Ihr voll in den Bauch. Und sagt, ach, ist nur ein Durchschuss, die verblutet. Erst ein bisschen später, hoffen wir mal, dass Danny rechtzeitig ankommt. Ja, dann wird natürlich viel gequatscht. Danny ist auf dem Weg und natürlich 2 Sekunden bevor die Frist abläuft, ist Danny da und dann wird sich unterhalten. Nee, nee, das war schon später, nachdem die Frist abläuft. Ja, klar, aber er hat ja das Schwert noch nicht durchgezogen. Hallo, das ist was Also, anderes. ich sag mal, so 3 Sekunden später und das Schwert wäre durchgezogen gewesen und wäre zu spät gewesen. Achso. Und dann. Es ist was Und dann. anderes als in den Filmen, wo die Bombe tickt und man eine Sekunde vor der Detonation die Bombe entschärft. Ja, gut, wenn man 3 Sekunden nachdem die Bombe detoniert ist, die Nee. Bombe entschärft, bringt es auch nicht mehr so viel. Nee. Na, auf jeden Fall sagt Bakuto zu Danny: Die gehen jetzt alle gemeinsam, ich nehme dich gefangen. Und die Meechums können fröhlich ins Krankenhaus latschen und Es ist gut. alles ist gut. Vorher sagt Danny natürlich noch zu Wort: Was ist los mit dir? Wieso willst du Harold killen? Jetzt ist Joy verletzt. Alles Bullshit. Aber Danny, guter Mann, wie er ist, opfert sich halt und geht mit. Und dann fahren sie den Fahrstuhl wieder runter. Und dann geht das große Gemetzel los, denn natürlich hat Colleen unten gewartet. Und Davos auch, die beiden haben unten gewartet. Und dann wird natürlich hart gefightet. Dazu noch, Dazu Danny noch? beschwört halt die Faust, um sich von den Handschellen zu lösen, die ihm Stimmt, angesetzt wurden. er kriegt das Chi wieder, ja. Doch, das hat funktioniert. Genau, stimmt. Dann kämpfen die da ein Sorry, habe ich bisschen vergessen. Dann kämpfen und. die ein bisschen. Und ja, dann kriegt Bakuto Schiss und läuft weg. Die laufen in einen Tunnel rein, der schön überdacht ist. Und dann sagt er, ey, alles Kacke. Und Colleen sagt, was ist meiner, den kill ich, weil das ist ein Wichser, der hat mir gesagt, die Hand ist gut. Und was macht Bakuto als erstes? Ist okay, aber lass doch mal in strömenden Regen gehen. Gott, wie unklug. Weißt du, das Kämpfen ist ja schon anstrengend, aber warum sich denn noch in den Regen stellen? Aber ist ja egal. Na, auf jeden Fall kämpfen Sensei gegen Schüler, also Colleen gegen, beziehungsweise Bakuto gegen Colleen. Schwertkampf nach aller Manier. Dann haut Colleen einer der coolsten Moves raus überhaupt. Denn Bakuto bricht ihr Schwert in zwei. Halbes Schwert fliegt hoch und er sagt, deine Waffe ist schwach. Sie dreht sich um, kickt das halbe Schwert weg und jagt ihm das volles Brett ins Bein. Ich weiß, das ist total unlogisch, aber das fand ich so cool. Und dann ihr Satz ganz trocken, man muss sie nur richtig einsetzen. So geil. Dann kämpfen die noch ungefähr 10 Sekunden weiter und Colleen tötet vermeintlich Bakuto, weil sie ihn absticht. Sie hat ihn nicht getötet. Vermeintlich. Ach so. Kannst du sonst im Duden nachschlagen, ist ein ganz cooles Wort. Ja. Was Ja, ich auf jeden dazu aber Fall. noch sagen will, ist Ja? der Kampfverlauf. Ich habe mir das so gedacht. Danny gewinnt easy gegen Colleen in der Schule. Ja? Verliert aber zwei Kämpfe gegen den B-Typen. Banquo. Bitte. Bakuto. Und naja, Colleen gewinnt dann gegen Bakuto. Verstehst du, was Ja, ich ich meine, meine? das sind immer Momentendinger, ne? Und Bakuto hat Danny vollwertend ernst genommen als Iron Fist und seine Schülerin. Wenn du Achso, jemanden ja, gut. ausgebildet hast, hältst du dich halt immer für besser. Da hat er sich einfach überheblich gefühlt, schätze ich. Ja, das macht Sinn. Darauf könnte man es jetzt zurückführen. Aber ja, prinzipiell weiß ich auf jeden Fall, was du meinst. Definitiv. Auch in der Halle, der Kampf. Davos und Danny plätten 400 Schüler, aber kommen gegen 6 Leute da nicht klar. Das ist auch alles Quatsch, aber das muss ja auch irgendwie alles Sinn ergeben. Ja, genau, also ich würde jetzt weitermachen. Du willst weitermachen? Dann übernimm. Darf ich? Das ist bei der Hälfte, oder? Gerne, ja. Naja, Colleen versucht den halt, oder will den halt erstmal hier Bakuto töten. Steht halt über mit dem Schwert über ihm und will halt so gerade so zustechen, aber tut es dann doch nicht und sagt, nee, ich töte ihn nicht, wir sperren den ein. Und dann kommt Davos wieder dazwischen und sagt, hier, du musst ihn töten, weil das ist die Hand. Du bist Iron Fist, du musst die Hand töten. Dann sagt auch Danny, nee, der kommt ins Gefängnis, den töte ich nicht. Ja, so Und ja. einfach ist das hier in New York einfach nicht, sagt er, ne? Ja, genau. Ja, dann kommt Davos an und erledigt das selber quasi und sticht ihn in die Brust, war das? Brustbauchgegend. Ja, Herz. Also er hat eigentlich Genau. ziemlich genau aufs Herz gezielt. Genau, und dann geraten Danny und Davos in Streitigkeiten, weil Danny das gar nicht gefällt, dass er ihn einfach so abgestochen hat. Und die ganze Zeit verlangt, dass Danny zurück nach Kanlan kommt und verlangt, dass er Colleen vergisst und alles. Und naja, die gerade den Streitigkeiten kämpfen denn auch nach einer Zeit. Ja. Sie sich ein paar Vorwürfe vorgeworfen haben und ja, Danny gewinnt easy, oder? Ja, ziemlich easy. Ziemlich easy steht er mit der Chief-Faust, oder beugt sich über mit der Chief-Faust über ihn, während da was am Boden Iron liegt. Fist, bitte. Iron Fist. Ja, ich wollte, ja. Naja. Und droht ihm dann. Ja, droht ihm tatsächlich ziemlich heftig, ne? Er droht ihm ziemlich heftig und sagt, ich komme nicht mehr dran, ich. Was denn? Ich komme nicht mit nach Kanlan, doch hat er gesagt, und ich bin kein Sklave für die Dings, und du lässt jetzt mich und Colleen in Ruhe, und ja, das, was man sich halt vorstellt. Naja, danach ist halt Davos ziemlich wütend und sagt dann, glaube ich, dieser Kampf ist noch nicht vorbei oder ich werde wiederkommen oder so. Zwischendurch geht es dann auch noch darum, dass, stimmt, weil Davos wollte ja eigentlich die Hand haben. Eigentlich wollte Davos Die natürlich die Faust, Iron meine ich. Fist werden, ja. Genau, die Iron Fist werden und ist mehr oder weniger neidisch auf Danny. Wobei er ja auch eigentlich die ganze Zeit sagte, dass er ihm das gegönnt hat und akzeptiert und respektiert. Aber eigentlich will er die Fist werden, die Iron Fist haben und. Also prinzipiell habe ich das so verstanden, dass er sagt, ich habe es dir gegönnt, weil du wie ein Bruder für mich bist, aber nachdem du ohne irgendwas zu sagen einfach abgehauen bist, in dem Moment wusste ich, dass ich einfach die bessere Faust gewesen wäre. Stimmt, So habe ich es ja, verstanden. stimmt. Danny ist ja auch noch abgehauen, weil er einfach so abgehauen. Oh, der ist einfach so abgehauen. Genau, Davos wurde halt den stinksauer und ist dann weggegangen. Ja, und dann meldet sich Colleen und sagt so: Hallo, was kacke hier? Weil irgendwie ist Bakuto wieder weg. Ja, stimmt, da wollte ich auch noch gerade sagen, Bakuto ist weg. Der hinten am Verbluten war. Tja, das ist doof. Das ist blöd. Und dann, ja, Szenenwechsel. Ja, Die Meachems, währenddessen. Ja, bitte? mach mal. Ja, also, ne, Szenenwechsel. Die Meachems sind im Krankenhaus, bringen Joy dahin. Harold ist mittlerweile auch scheißegal, wo er chillt. Er chillt, ne, halt auch wieder draußen. Und, ja. Die sind im Krankenhaus. Harold macht Ward Vorwürfe, was für ein Wichser er ist und warum er mich, ne, warum er denn seinen eigenen Vater killen wollen würde. Und er so, ja, weil ich dich hasse und weil du nicht mehr du bist und du bist nur noch eine leere Hülle deines Selbst. Dieses Hin- und Hergeplänkel. Also die Geschichte zwischen den Meachems tatsächlich fand ich sehr, sehr schwach. Deswegen überspringen wir sie auch hier sehr häufig. Und dann sind wir wieder im Dojo, wo Genau. Colleen und Danny gerade sehr, sehr glücklich sind, wieder gevögelt haben, dann machen sie zusammen die Chi-Generation, stehen sich gegenüber, lächeln sich an, haben sich ganz doll lieb, also extrem kitschig. Und dann auf einmal klopft es an der Tür, beziehungsweise kriegt Danny eine Nachricht von Ward und sagt, ihr müsst da sofort raus, in Caps Lock. Und er sagt, sie kommen. Danny fragt, wer? Und dann hat er in Caps Lock wieder geantwortet, Harold hat euch verraten. Und dann guckt Danny aus dem Fenster und sieht, da fahren ziemlich fette Autos vor. Sie gehen davon aus, das sind Bakutos Männer, verprügeln die, rennen raus. Ist er eigentlich oberkörperfrei? Nein, er hat sich noch einen Pulli angezogen. Und ja, rennen durch New York und wir wissen nicht, was los ist. Und dann geht es auch nahtlos über an die Folge 13. Das Staffelfinale der ersten Staffel von Iron Fist. Erstmal eine Pause. Nee, wir machen jetzt keine Pause. Ich trinke mal einen Schluck. Wir machen doch jetzt nicht in der letzten Folge noch eine Pause. Kurz noch zu dieser Folge. Sie heißt Ein Kind vom Feuer geküsst, beziehungsweise Dragons Play with Fire. Das ist so eine der ersten Folgen, wo ich sage, dass sogar beide Titel recht ähnlich sind. Und interessant an der war, dass das erste Mal jemand anderes Regie geführt hat. Also vorher waren es häufig die gleichen Leute. Jetzt war es jemand ganz anderes. Ich kann ihn leider nicht aussprechen, weil der hat JY und sowas in seinem Namen. Das geht nicht. Aber auch ganz besonders an der Folge an. Jede der anderen 12 Folgen wurde von einem einzigen Drehbuchautor gemacht. Diese hier gleich von 4. Zwar haben die jeweils ein paar gemacht, aber zusammen noch nicht. Und das war das erste Mal, dass mehrere Leute am Drehbuch gearbeitet haben. Was natürlich häufig dafür zählt, dass viele Leute ein Drehbuch macht. Meist sehr viel Ärger. In der Folge hat es ganz gut geklappt. würde ich mal behaupten. Denn die Folge öffnet damit, dass Harold sagt, ey, die Hand ist tot und ich bin frei, deswegen erstehe ich jetzt auf von den Toten. Zieht sich an, geht in Rant, grüßt alle. Und natürlich gucken alle so, wow, der ist seit 13 Jahren tot. Übrigens haben sie in der Serie auf einmal das Datum geändert. Vorher war er 12 Jahre tot, jetzt 13 Jahre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganze Serie über ein Jahr handelt, deswegen wird wahrscheinlich einfach nur der Todestag sich gejährt haben. Wurde aber nicht weiter thematisiert, falls es dir aufgefallen ist. Mir auf jeden Fall. Ja, und dann geht halt in das Unternehmen wieder rein. Was sind das eigentlich? Joyce hat Jura studiert, das weiß ich. Ward wird die ganze Zeit von seinem Vater geleitet. Was ist das eigentlich für eine Firma? Das irgendwann mal thematisiert? Also, Eine Forschung? wirklich. Nee. Ja, weil die haben zwar ein Labor. Also, ne, sie hat Jura studiert. Was Ward gemacht hat, keine Ahnung. Die haben unten ein Labor, das wissen wir ja. Das haben wir zwar nicht thematisiert, aber wenn man die Serie geguckt hat, weiß man das. Die haben ganz schön viel. Das werde ich nach der Folge, beziehungsweise gleich nebenbei vielleicht nochmal googeln, was das für ein Unternehmen ist. Aber das ist ja auch auf jeden Fall egal. Denn Ward, beziehungsweise Harold kommt wieder und Ward ist darüber nicht sehr erfreut, aber muss er halt akzeptieren. Dann kommt das Intro und nach dem Intro sehen wir wieder Danny und Colleen, die ja immer noch auf der Flucht sind, sich gerade unterhalten, was sie jetzt gerade tun und beschließen, dass sie eine Anwältin brauchen. Und warum? Warum weißt du, warum die noch eine Anwältin brauchen oder soll ich das erzählen? Du meinst jetzt Colleen und Danny, ne? Ja. Einmal Nö. nicht. Dann übernehme ich weiterhin. Denn die Leute, die die beiden im Dojo überfallen haben, waren nicht die Leute von. Waren nicht die Leute von Bakuto, sondern das. Das Drogendezernat. Denn Harold hat die Unterlagen von Madame Gao so gefälscht, dass überall Danny Rand drin steht. Also, dass er in die Firma zurückgekommen ist, nur um das Heroin herzustellen. Das hat er ans BKA weitergeleitet. Ja gut, BKA ist das hier nicht in Amerika, sondern in Deutschland, aber an das Drogenkartellamt weitergeleitet. Und deswegen sind die natürlich hart auf der Spur. Und jetzt brauchen die irgendwie eine Anwältin. Und deswegen wird die Anwältin zurückgezogen, die vorher Danny geholfen hat, wieder in die Firma reinzukommen. Und dann wird sich in der Seitengasse unterhalten, wie wir das jetzt regeln. Und da sagt sie, es gibt eigentlich nur ein paar Möglichkeiten. Entweder du tauchst komplett ab oder du stellst dich, weil die Beweise gegen dich sind echt hart. Also das wird echt schwer, da rauszukommen. Da dachte ich schon so, da habt ihr euch eine richtig super Anwältin rausgesucht. Muss ich ja mal sagen. Aber das Gespräch führt dich ein bisschen ins Leere. Und jetzt würde ich weiter zur nächsten Szene gehen. Und zwar, dass Danny und Colleen wieder zur Schule von Bakuto gehen. Und das Schulgelände ist komplett leer. Also da ist wirklich niemand mehr. Und sie gehen wieder in den Keller. Und wer chillt da? Immer noch Madame Gao. Und meinen die so, ach Mensch, da haben sich deine Leute ja gut verlassen, weil alle sind weg. Sie so, ja, das wird schon. Ich schaff das schon. Und dann halten sie sich ein bisschen länger mit Madame Gao. Ich weiß leider nicht mehr, worüber genau sie sich unterhalten haben. Doch, und zwar hat Madame Gao zu dem Zeitpunkt erzählt, dass Harold an den Sch Schuld hat an den Tod seiner Eltern. Stimmt. Dass das alles von eigentlich von Harold kam und nicht von der Hand. Ja. Genau, stimmt, weil er hat nämlich Madame Gao nach dem Gift gefragt, um dann die Piloten zu töten. Ja, das macht Danny natürlich ziemlich fertig. Er ist ziemlich lange am Rumheulen, tatsächlich. Timecode, der 10 Minuten am Rumheulen. Dann wieder Ward und Joy. Joy ist natürlich ziemlich pissed auf Ward, weil er sagt, ja, weil sie sagt, warum willst du unseren Vater töten? Er war so lange nicht für mich da. Und jetzt machst du so einen Scheiß. Also Joy ist Und dumm, dann. halten wir mal fest. Ja, Joyce ist Wobei. ziemlich dumm. Wobei. Ist schwierig, ne? Ja. Ich kann ihren Charakter verstehen, aber sie geht mir einfach mega auf die Eier. Also es wird immer schlimmer. Bis zur Folge 13, sie gehen mir so auf den Piss. Ich hab gehofft, dass sie irgendwie stirbt, aber ist leider nicht passiert. Ja, und dann ruft, weil, also als Ward die Nachricht geschrieben hat, wurde Ward mir auf einmal sehr, sehr sympathisch, weil dann wurde aus diesem, ja, ich will Danny ficken, bla bla bla, Mann, ne, weil er hätte ihn ja nicht warnen müssen. Er will zwar Harold loswerden, aber da kann ihm Danny anscheinend nicht helfen, deswegen hätte er ihn nicht warnen müssen. Das hat er getan, fand ich sehr, sehr angenehm. Da spielt die Serie natürlich auch wieder mit meinem Herzen. Weil, naja, ich glaube, Ward wird nicht für immer der netteste Mann bleiben. Muss ich einmal niesen. Einen Moment bitte. Krass wäre auch, wenn meine Theorie vorher mit den zwei Händen, dass zum Beispiel Ward oder so in der nächsten Staffel eine Hand bekommt oder eine kompletten Charakterweise. Das würde mich so ankotzen, wenn Ward die Iron Fist bekommen würde. Das wäre so dumm. Ja, wenn es überhaupt stimmt, nur die Theorie. Ja, das wäre trotzdem richtig. Das würde mich richtig ankotzen. Na, auf jeden Fall ruft Danny den Ward an und sagt, wir müssen einen Plan schmieden. Dann wird ein Plan geschmiedet zwischen Colleen, Ward und Danny, wie wir denn am besten nach oben kommen, um Harold zu killen. Ja, das wird dann alles sehr, sehr spektakulär gelöst. Claire muss etwas in die Luft jagen, um Platz zu machen. Colleen fährt langsam hoch und ja. Wir fragen uns die ganze Zeit, wo ist Danny? Weil wir sehen ihn im Fahrstuhl, aber er kommt irgendwie niemals oben an. Und dann auf einmal springt er durchs Fenster, steht vor Harold und dann wird sich hart gebettelt. Der Raum ist sehr dunkel, es fallen sehr viele Schläge, auch ein paar Schüsse, oder extrem viele Schüsse tatsächlich. Und dann ist es so, dass auf einmal Harold mit einer gezogenen Waffe vor Colleen steht und davor ist sie zu erschießen. Dann aktiviert Danny kurzzeitig die Iron Fist und ballert volles Brett. Er springt hoch und ballert volles Brett auf den Fußboden in einem 56-stöckigen Haus. Um das nochmal kurz zu erwähnen, ballert volles Brett auf diesen Fußboden und die ganze Etage explodiert. Alles fliegt durcheinander, die Fensterscheiben fliegen raus. Ich muss sagen, Hut ab. Ich hätte es nicht gemacht, weil ich dachte, dass ich 56 Stockwerke gleich nach unten falle. Aber Eier muss man haben. Ja, dann wird sich halt weitergebettelt. Und ja, Colleen und Walt sind eingesperrt, aber die sagen alles gut. Verfolgt mal Harold. Und dann treffen sie sich auf dem Dach wieder. Danny und Harold reden dann die ganze Zeit. Es fallen ein paar Schüsse. Danny wollte die Iron Fist aktivieren, hat es nicht geschafft und hat einen Schuss in die Hand bekommen. Ist natürlich blöd in die Hand, wo er die Iron Fist hinkriegt. Und es wird immer weiter geredet, wie man das halt kennt. Der Protagonist versteckt sich, der Antagonist erzählt seine böse Evil-Story, wie er eigentlich seinen Vater schon längst killen wollte und die zwar beste Freunde waren, aber er hatte immer den Drang, ihn zu töten. Warum auch immer, weiß er eigentlich selber nicht. Ja, und dann kommt es irgendwann so weit, dass Danny gegen Harold kämpft und Harold oder wie gesagt, auf eine Stange fällt und die ihm volles Brett durch den Magen ballert und er ungefähr 1 Meter tief drinsteckt. Dann denkt er sich so, haha, du Fotze, du kannst jetzt schön verbluten und geht ganz, ganz cool weg. Colleen und Ward kommen nach oben. Colleen schreit ihn an, vorsichtig, weil Harold sich mit aller Kraft aus diesem Ding rauszieht. Also erstmal Hut ab, das muss echt wehgetan haben. Schmeißt sich hin, zieht die Waffe und will auf Danny schießen. Ich glaube, er hat sogar abgedrückt, aber Danny konnte halt ausweichen. Und ja, als wir dann nicht ganz genau wussten, was passieren soll, fallen 3 Schüsse und Harold fällt vom Dach, weil Ward eine Waffe gezogen hat und Harold erschossen hat. Damit war klar, okay, der ist tot. Hoffentlich sammelt ihn jemand auf, bevor er wieder aufwacht. Das ist auch passiert, denn Danny und Ward sammeln ihn auf, bringen ihn zum Leichenbestatter und lassen ihn endgültig verbrennen, damit er nicht mehr am Leben ist. Dann gibt es noch eine kurze Konversation zwischen der Anwältin, vollkommen irrelevant, habe ich leider nicht mehr im Kopf. Und dann Zeitumbruch, ich schätze mal 3, 4 Wochen werden vergangen sein. Claire trainiert bei Colleen im Dojo. Und Danny kommt rein in seinem gestriegelten Anzug. Da wird sie noch unterhalten, wie schön das jetzt alles ist. Er sagt, oh, das war ganz schön viel Stress, ich ziehe mich mal wieder ein bisschen zurück. Und dann sagt Danny, beziehungsweise Vorher wird zwischen Bird und Danny geklärt, die sind jetzt echt cool miteinander. Wir führen zusammen die Firma. Ich so, alles klar, Kanlan ist wohl Geschichte. Und dann kommt Danny halt ins Dojo rein, nachdem Claire weg war. Und dann sagt er zu ihr, ich gehe jetzt nach Kanlan. Und sie natürlich, oh Mann, der Schwonsen, nachdem ich so lange gesucht habe, jetzt geht er wieder weg. Und sagt dann, nein, möchtest du nicht mitkommen? Sie überglücklich. Dann kommt Ward nach oben, also wieder, ne? Szenenumsprung. Ward kommt nach oben, sieht das neue Büro. Ist alles wieder aufgebaut. Alle Scheiben wieder drin. Tische stehen wieder richtig. Alles super. Und dann sehen wir, wie Danny und. Nein, Quatsch. Vorher sehen wir. Das war für mich echt ein Schockmoment. Im Café sitzend, Davos und Joy zusammen. Die haben sich vorher übrigens nicht ein einziges Mal gesehen, aber ist egal. Sitzen zusammen und besprechen, was sie jetzt planen. Und da sagt Joy zu Davos, wir müssen Danny killen. Und Davos bestätigt das. Fand ich natürlich ziemlich krass, weil Davos wurde mir sehr sympathisch und Joy hat mich sehr genervt. Das heißt, die beiden werden wahrscheinlich die Antagonisten in Staffel 2 oder vielleicht auch schon in der Defenders-Serie. Denn ich habe mal zwischenzeitlich geprüft, die Defenders-Serie startet 2017. Ja, Vielleicht ja. werden die Gegner für die Defenders oder halt für Staffel 2. Das ist noch nicht klar. Würde mich auf jeden Fall freuen, Davos in Action zu sehen. Und wenn er die Iron Fist bekommt, Iron Fist gegen Iron Fist, könnte natürlich auch einiges. Würde natürlich aber auch den einen Superhelden aufheben, wenn es davon zwei geben würde. Und die abschließende, also Madame, das ist auch ganz witzig, als sie sich unterhalten, sitzt im Nebentisch natürlich Madame Gao und hat das alles mit angehört. Da bin ich gespannt, wie die Hand beim nächsten Mal wieder mit eingreifen wird, ob die Hand vielleicht Danny warnen wird. Kann ich absolut nicht so sagen, können wir gleich gerne noch drüber mutmaßen. Ich will die Folge jetzt aber noch abschließen mit der abschließenden Szene. Danny und Colleen versuchen über ganz spitze Berge nach Kanlan zu kommen. Und dann kommen sie da auch endlich an und sehen vier tote Mönche. Was ist los? Mir das über ganz spitze Berge. Das fand ich witzig. Ja, war halt ein schwerer Weg, weil dieser Weg mit Kerlakristall, dieser Weg mit Himalaya. Spitzen und Speer. Ja, Himalaya geht man auch einfach nicht so durch, ist auch nicht so gepflastert. Auf jeden Fall kommen sie Kanlan an und, oder vermeintlich Kanlan an und sehen vier tote Mönche. Colleen fragt, was ist denn hier los? Danny sagt so, verdammt, die Hand war vielleicht hier. Er guckt durchs Tor und Kanlan ist komplett weg und dann gibt er sich natürlich komplett die Schuld. Ich war nicht hier, ich hätte den Weg beschützen müssen, die Iron Fist hat versagt. Und er gibt sich komplett selbst die Schuld und damit endet dann auch die Folge und auch die erste Staffel von Iron Fist. Das Ende fand ich tatsächlich. Ja, danke! Ja, damit fand ich, also das Ende fand ich tatsächlich ziemlich cool, wie Joy und Davos sich zusammentun. Also Joy von mir aus nicht, aber dass Davos sich jetzt dagegen stellt, war irgendwie zu erwarten. Und dass Kanlan auch komplett zerstört ist, habe ich auch irgendwie kommen sehen. Leider, ich hätte es natürlich gerne auch mal in Farbe gesehen. Nicht immer nur in diesen weiß umrandeten Erinnerungen. Ja, und Madame Gao? Die hat es jetzt mit angehört, weiß, dass Danny Rand jetzt auf der Liste von Davos steht. Was geht da so wohl so ab? Glaubst du? Mich hat der Moment genauso geschockt, ja, und tatsächlich, als ich da Joy gesehen habe. Bei Davos dachte ich mir das, weil als ich da halt Joy da sah, konnte ich halt irgendwie nicht glauben, weil Joy war halt von Anfang an diejenige, die aus meiner Perspektive am meisten für Danny war. Ja, definitiv. Und jetzt sich auf einmal so direkt so töten. Ja, und das macht für mich einfach am wenigsten Sinn, weil klar hat er irgendwie ihre Familie zerstört, aber immerhin hat Ward die Hand beauftragt, ihren Vater zu killen und Danny hat sich im Endeffekt geopfert, damit sie ins Krankenhaus kann. Also er hat ihr nie irgendetwas direkt getan. Das hat für mich, also hätte Ward sich da wieder hingesetzt. Der hat nicht gesagt, ja gut, das ist einfach ein Spasti, aber Joy hat der einfach von Anfang an ja wie seine Jugendliebe behandelt. Und das hat für mich einfach auch sehr wenig Sinn gegeben. Da stimme ich dir sehr zu. Stimme ich dir echt zu. Also ich bin gespannt auf die zweite Staffel. Ich habe leider noch nicht gehört, wann es wie weitergehen soll, ob es weitergehen soll. Guck jetzt mal on the row hier, ob es eine Season 2 gibt, Season 2. Was sagt mir Google? Google sagt Fragen. Ich muss mal kurz übernehmen, mein Internet stürzt gerade ab. Ja, ich übernehme. Also wir reden jetzt über die Infinity-Steine von Marvel. Es gibt einmal. Nein. Mein Spaß. Ich wollte gerade sagen, du fängst jetzt wirklich ernsthaft damit an. Nein, darum können wir wieder 12 Stunden lang drüber reden. Ja, Alter, über die Steine kann man echt lange reden. Ja, also Staffel 2 scheint irgendwie noch nicht mal bestätigt zu sein, dass da was kommt. Ja, die Serie hat tatsächlich nicht so gute Kritiken im Internet bekommen, im Gegensatz zu den anderen Marvel-Netflix-Serien. Kann ich teilweise nachvollziehen. Ich finde sie aber kein Deut schlechter als Luke Cage. Kein Deut. Aber ich finde sie auch leider nicht wirklich viel besser. Jetzt haben wir das ganze Ding durchgesprochen, ich habe deine Meinung gehört und ich bin jetzt leider wieder, was heißt leider, ich bin zum Glück wieder ein bisschen positiver eingestimmt, aber na, Jessica Jones und gerade Daredevil zweite Staffel waren um einiges besser. Ich freue mich auf die Defenders, die 2017 jetzt starten und denke, dass es echt, echt cool werden kann. Allerdings habe ich ein bisschen Angst, dass es so ein ja, Legend of Tomorrow Charakter zunimmt. Wir haben jetzt vier krasse Charaktere drin. Und die Sidekicks der jeweiligen Menschen. Gut, Jessica Jones hat keinen, aber Daredevil hat halt einen. Wenn nicht sogar zwei. Und jetzt hat auch der gute, ja, Iron Fist einen Sidekick. Also sind wir insgesamt bei 6 bis 7 Leuten, die vielleicht aktiv mitwirken. Mit verschiedenen Fähigkeiten. Ich habe einfach Angst, dass es so ein Legend of Tomorrow Ding wird und wieder 2, 3 Staffeln brauchen, um wirklich gut zu werden. Ja, ich finde, das kann man so abschließen, oder? Das kann man definitiv so abschließen. Muss man aber nicht. Muss man aber nicht. Ja, wir sind aber schon mal gute 3,5 Stunden mit dabei. Alter, mein Hals ist so trocken. Obwohl du die meiste Zeit geredet hast. Ja, ich habe auch echt guten Redefluss heute gehabt. Also keinen guten Redefluss, aber einen guten Redeanteil. Wie fandest du denn das erste Mal? Das erste Mal, das ist halt, wie man sagt, sehr anstrengend, sehr aufregend, aber nicht besonders gut, würde ich sagen, wa? Ja, manchmal, Also wenn du dich vorbereitet hast, dauert das länger, ne? Manchmal geht's halt kurz. ja, das ist Wird's es halt halt. länger. Aber ich denke, wenn wir uns beim nächsten Mal mehr vorbereiten, ein bisschen besser rasieren, dann haben auch beide Seiten mehr Spaß damit. Ja. Es Wobei war. Ja? ich fand tatsächlich, dass wir es ein bisschen zu lang gezogen haben. Also, wie sind wir eigentlich meiner Meinung nach viel mehr zu krass auf Details eingegangen? Und das finde ich überhaupt nicht. Also ich hätte lieber noch ein paar mehr besprochen. Also diese Echt? Meacham-Sache hätte ich gerne weglassen, aber ja, wir haben die Anwälte viel zu spät erwähnt. Dies und das und ein paar Intrigen noch ein bisschen weglassen. Also ich finde, wir hätten noch ein klein wenig mehr ins Detail gehen können, aber das kann man ja auch dementsprechend anpassen, wie die Leute, die das jetzt gerade hören, immer noch nicht abgeschaltet haben. Ganz ehrlich, wer zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschaltet hat, dickes High Five. Wirklich, richtig fettes High Five. Mama, du nicht. Aber ich bin gespannt, was die Menschen da draußen sagen, wie es war. Ich habe das Gefühl, das war noch recht holprig, aber wir lernen ja auch noch. Ich meine, das ist das erste Mal, dass wir wirklich geredet haben. Wir hatten kein Skript, überhaupt nicht. Wir haben einfach so geredet und wir haben heute wirklich das allererste Mal darüber geredet, wie wir die Serie fanden. Also Oscar wusste nicht, wie ich die Serie fand. Ich wusste nicht, wie Oscar die Serie fand. Wir haben wirklich das erste Mal darüber gesprochen. Wir haben uns, keine Ahnung, 20 Minuten ungefähr vorbereitet, dann irgendwann angefangen. Das kann alles besser werden. Und jetzt sind wir natürlich direkt mit einem großen Thema gestartet. Nächste Woche werden wir dann nur die aktuellen Serien besprechen und vielleicht noch ein bisschen was über einzelne Charaktere, aber nicht eine weitere Serie besprechen. Und wenn wir dann wirklich Woche für Woche nur diese 5, 6, 7 Serien, die wir gucken, besprechen, dann ist es natürlich auch um einiges kürzer, um einiges kompakter und es kann um einiges vorangehen. Ich finde gerade die erste Stunde, wo wir über die CW-Serien geredet haben, waren wir besser on point, weil wir uns mit dem Thema viel besser auskannten. Na klar, wir verfolgen die Serien schon über 4, 5 Jahre teilweise. Und gerade Iron Fist war neu für uns und die Leute waren neu für uns. Deswegen haben wir da häufig gehakt. Und natürlich gab es auch nur eine Staffel zu besprechen. Und wenn du vier Staffeln besprichst und dir die größten Punkte merkst, passt das. Wenn du eine Staffel besprichst und nicht mal weißt, wie die einzelnen Folgen wirklich aussahen, ist es schon schwierig und klingt recht unseriös, sag ich jetzt mal. Aber alles in allem hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich echt schon aufs nächste Mal. Aber immer mit Kondom. Immer. Oder mit Spirale. Nein, Mann. Das ist ein anderes Thema. Aber nein, Mann. Also mir Ich hat's bin auch auch ein Spaß. kleiner Junge, ich weiß nicht, wie das funktioniert und vielleicht will ich es auch niemals wissen. Ich kann dir das ja deine Mutter erklären. Nein. Wenn die so nett ist. Nein. Nein. Nein? Aber vielleicht möchte ich noch abschließend sagen, ich möchte gerne wirklich viel Resonanz haben. Also die Leute, die uns ja jetzt gerade wirklich hören, schreibt uns doch bitte vielleicht auf iTunes oder auf unserer Facebook-Seite, wir heißen Coop Impact da, Oder eine E-Mail. oder eine E-Mail an Oscar Nein. at... Nein? Wir machen dafür eine extra E-Mail. Wir haben dafür eine extra E-Mail, ich werde Sicher, verrückt. dann müssen wir doch beide zugreifen können. Wir haben doch nicht Oskar oder Sascha. Ach, das ist so, oh Mann! Das habe ich noch nicht eingerichtet, aber wird nur eingerichtet. Alles gut. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung ist sie definitiv eingerichtet. Ja. Und die wird lauten. Das ist jetzt dein Part, weil ich keine Ahnung Ach davon so. habe. Wow. Diese E-Mail-Adresse wird lauten. Review at coopimpact.de. Review auf Englisch geschrieben, damit ihr uns da schreiben könnt. Aber alternativ dürft ihr uns natürlich auch auf unsere privaten, geschäftlichen, je nachdem wie man möchte, E-Mails schreiben. Das sind einmal sascha@coopimpact.de und oscar@coopimpact.de. Man erreicht uns aber auch natürlich über Facebook. Da heißen wir auch coop-impact. Und Die E-Mails sind auch ja. at coop-impact.de. Coop-Impact. Es tut mir sehr leid. Ja, wie Aber wenn gesagt. wir nochmal hier auf unserer Webseite Die sind auf der Website verlinkt. Die verlinkt. Website findet ihr unter coop-impact.de. Wunderschön, nicht zu verfehlen, weil ist die beste Seite im Internet. Und was mir ganz wichtig ist, weil ich weiß, dass gerade iTunes Menschen einfach nur zerstören möchte, schreibt uns bitte eine Review. Ja, das ist voll wichtig, um irgendwie weiterzukommen. Also einfach mal 5 Minuten aufs Klo gehen, richtig schön dann abseilen und dabei unseren Podcast bewerten. Gerne auch nicht nur mit Sternen, sondern auch mit einem kleinen Text dazu, dass wir wissen, wie wir es besser machen können, ob wir es besser machen können oder ob wir es gleich sein lassen sollten. Aber ihr wisst ganz genau, das werden wir nicht. Nee, das Also lässt du nicht. ich weiß das ganz genau. Ich werde es nicht sein lassen. Ich nerv die Leute schon so heftig auf Snapchat. Jetzt brauche ich auch noch eine andere Plattform, wo ich die Leute richtig, richtig nerven kann und noch ein bisschen Knowledge droppen kann. Denn wir wissen, Ecken sind nicht rund. Nee. Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, das waren 3,5. Na, jetzt sind wir schon über 3,5 Stunden. Das waren auf jeden Fall sehr viele Stunden mit sehr viel Spaß. Und verdammte Scheiße, es ist 10 vor 12. Ich habe morgen Geburtstag. Nee, übermorgen. Ach, weiß was ich, wann ich Geburtstag habe. Vielleicht habe ich Geburtstag, wenn die Folge rauskommt. Das wäre doch schön. Wenn die Folge Freitag rauskommt und ihr hört sie Freitag, Die habe ich kommt Geburtstag. wahrscheinlich Freitag raus, das können wir auch noch sagen. An Wahrscheinlich meinem Freitag. Geburtstag. Ist das nicht. Ey, dann haben wir an meinem Geburtstag Geburtstag. Ist das nicht toll? Ich finde das toll. Ich Ihr finde das auch findet es auch toll. toll. Oscar findet es nicht toll. Ich finde das auch toll. Oscar wartet jetzt genau ein Jahr, damit er das an seinem Geburtstag releasen kann. Ja, gut. Dann bedanke ich mich bei dir, Oscar. Hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank auch an dich, Sascha. Bitteschön, immer wieder gerne. Und ein großes Dankeschön an die drei Leute, die bis jetzt noch zugehört haben. Empfehlt es euren Freunden, zeigt es euren Eltern und bleibt trocken in der Hose. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Und Grüße an Saschas Mutter.